Sonntagabend. Ja, 18 Uhr. Die Weltraumaffen haben zwar ein paar kleine Probleme, sind aber jetzt da. Ja, ihr wisst ja, wie das ist mit dem Weltraum. Der Weltraum ist groß und wir sind in ihm. Und manchmal gibt es Internetprobleme. Und der hört uns nicht schreien. Ja. Ja, die Technik wird langsam immer verstrahlter, ne, im Weltraum, durch die Hintergrundstrahlung. Ja. Willkommen am 4. Advent und am Tag der internationalen Weihnachtsbaumsuche. Wer jetzt noch keinen hat, sollte noch schnell einen finden. International. Sind noch Grenzen übertreten, um einen zu finden? Oder wie? Ich habe eine Idee, wo man Weihnachtsbäume finden kann. Wo, verraten wir euch am Ende der Sendung. Nehmen wir euch einen Tipp, was ihr tun könnt. Ja, aber ich wäre dagegen, dass die Leute da einfach hingehen und sich... Nee, die sollen da hingehen und dort bleiben. Ja, und einfach da feiern und schmücken, warum nicht? Sollen den Baum nur finden, aber nicht mit nach Hause nehmen. Genau, ja. Unter freier Luft, ich weiß ja nicht, ob das dann als Zusammenkunft zählt, aber so kann man auch ein schönes Weihnachtsfest feiern, an einem ganz besonderen Ort. Wo, verraten wir am Ende. Apropos Weihnachtsfest. Ja, genau. Kann man da auch queer Weihnachten feiern, wo du uns hinschicken willst? Quer, längs, senkrecht, alles möglich. Kreuz und quer. Einige Bäume liegen auch quer. Das ist auch ein Punkt. Heilige Nacht, besoffene Nacht. Für GenossInnen aus christlichen Familien ein altes Muster. Weihnachten, das Fest der Familie, der Liebe und der Geselligkeit, ist schon unter dem Vorzeichen einigermaßen funktionierender Familienbeziehung ein Fest der Trunkenheit. Denn nach dem obligatorischen Weihnachtsschmaus werden oft ebenso selbstverständlich Sekt und Wein gereicht. Ja, wo sind wir denn hier? In Sodom oder in Gomorra? Oder Alkohol zu Weihnachten? Am Ende auch noch Wein oder Sekt? Habt ihr keinen Wodka da? Absinth oder nichts, ja. Ich wollte gerade sagen, der Prophet hat zu Weihnachten auch nichts getrunken, ja. Auch in meiner Familie war und ist das so, vermutlich, denn ich habe inzwischen keinen Kontakt mehr zu ihr. Mir geht es wie vielen anderen Menschen, insbesondere aber wie anderen Queers. Die Herkunftsfamilie hat sich verstärkt durch die Marginalisierung und das Unwissen über abweichendes Geschlechtsempfinden. Warte, wie kommen wir von Leute trinken Alkohol zu Feiertagens zu queer? Wie ist da die Verbindung? Zum Glück gibt es unter Queers die berüchtigte Wahlfamilie, mit der man auf all die familiären Scherereien nicht nur nicht verzichten muss. Hier desinfiziert man die alten, partout nicht heilen wollenden Wunden auch noch kollektiv und feierlich mit hochprozentigem Cheers. Also alle Queeren trinken hochprozentiges, während in den Familien nur Wein und Sekt getrunken wird. Wer hat da das größere Suchtproblem, frage ich. Die queere Community feiert sich für ihren Hedonismus und ihre dem Ernst des Lebens unter kapitalistischen Zwängen widerständig gegenüberstehende Party- und Beziehungskultur. Ja, ich hätte jetzt eher, das sind doch auch die Leute mit den Problemen, ist so klar, dass sie saufen oder was. Mama, nicht immer gesunden Menschenverstand anwenden. Das geht nicht einfach. So. Entschuldigen ja, Sie, den, aber. Da zeigst du im Kapitalismus. Sei abhängig von irgendwelchen Stoffen. Ja, ja und vor allem Hedonismus und Konsum. Das ist doch genau das Ding, was ihr doch vermeiden solltet. So, was ist denn das? Doch das eigene Besäufnis irgendwie noch als Akt der Rebellion gegen Konventionen und Spießigkeit zu deuten, gelingt bereits jeder jungen Männertruppe der Freiwilligen Feuerwehr eines niedersächsischen 50-Seelendorfes, in Klammern in der Wedemark, Klammer zu. Es gibt kaum ein Kulturelement, das so sehr von Konformität und Affirmation durchzogen ist wie das Saufen, das dazu noch in widerständigem Geist begangen wird. Saufen ist konformistische Rebellion. In queeren Kontexten ist das nicht anders. Wenn es also am nächsten Wochenende wieder entgrenzt, feucht, fröhlich zugeht, denken Sie doch mal daran. Und wenn Sie etwas besser machen und die gemeinsamen Wurzeln von Christentum und Sozialismus würdigen wollen, adoptieren Sie doch für ein paar Stunden eine einsame, queere Person und zelebrieren Sie das wirkliche Beisammensein statt der domestizierten Ekstase. Ja, aber das ist doch dann auch domestizierte Ekstase, nur mit jemandem, der schwul ist im Raum. Das hast du schön zusammengefasst. Es ist doch genau dasselbe, nur in Konfetti. Boah, queer ist doch nicht schwul. Queer ist richtig schwul, Alter. Ich find's richtig schwul. Ja, queer ist, wenn du so viel getrunken hast, dass du dich schon dekonstruierst. Deine Leber dekonstruiert. Genau. Queer. Wenn sie dekonstruiert genug ist, hast du dir den Queeren schön gesoffen. Und dann frohe Nacht. Queer ist ein Berner Würstchen. Ja, falls euch also drei Könige begegnen, lasst euch von denen keine Spirituosen andrehen. Und was ist, wenn ich so besoffen bin? Ich sehe eigentlich einen König, aber ich sehe drei. Nein. Da ist einer, aber ich sehe drei. Dann musst du noch zwei queere Personen adoptieren, damit ihr gleich viele seid und dann könnt ihr zusammen einer. Ja, aber den Artikel zusammengefasst, Homos trinken Alkohol gut, Heteros trinken Alkohol nicht gut. Okay. Nee, also grundsätzlich traue ich dem Autor oder der Autorin ja durchaus zu, dass sie insgesamt das mit dem Alkohol nicht so gut findet. Mhm. Aber die... Ja, ist halt so irgendwie, ich verstehe nicht ganz... Ah, ich glaube, ich verstehe es. Die Leute, die queer sind, die ja unterdrückt sind, die haben einen Grund, um zu saufen. Das balanciert sich aus. Aber wenn du es nicht bist und Alkohol trinkst, dann ist das halt schlecht. Es ist doch konservative Revolution oder Rebellion oder was. Ja, da kann man fragen, wer das braucht. Saufen ist konformistische Rebellion. Konformistische. Ja, wahrscheinlich möchte die Person einfach, dass die Leute lieber statt halt Bier trinken, noch ein paar Autos anzünden. Das ist auch wieder ein Widerspruch in sich. Konformistisch und religiös. Verwendet eure Sektflaschen für Molotow-Cocktails oder was? Ja, stimmt. Wo wollen die denn die leeren Flaschen dafür herkriegen, wenn nicht vorher jemand die leer getrunken hat? Ja, Bierflaschen ist Pfand drauf. Das wäre ja wieder Verschwendung. 8 Cent, ich bitte dich. Jeder Cent zählt. Sonst was sind 8 Cent dagegen, eine politische Botschaft an den Gegner zu senden? Ja? Die politische Botschaft muss aber schon irgendwo mehr Wert haben als 8 Cent, damit sich das lohnt, oder? Na ja gut, du machst ja noch Benzin rein und einen Lappen. Ja, ich wollte gerade sagen, und auf den Mehrwert der politischen Botschaft musst du dann auch noch Steuern bezahlen. Dann musst du erstmal bürokratisch anmelden, den Mehrwert. Ja. Dann wird dein Molotow-Cocktail von Korrektiv geprüft. Aber auch alle Sachen einhält. Und wenn du sehr viel Mehrwert schaffst, ja, dann kannst du ihn auch fürs nächste Jahr dann angerechnet kriegen, musst dann keine Steuern zahlen für den Mehrwert. Kannst du von der Steuer absetzen. Nach DIN, ne? Deutsche Indie-Media-Norm. Yeah. Ja, und hier sollen sie doch Kuchen essen, wenn das mit dem Alkohol nicht geht. Oh, Worte für zu Torten. Nämlich Cosmo vom WDR, der hat uns auf über mit Torten gegen den Kapitalismus. Dafür bezahle ich doch gerne Rundfunkbeitrag. Warte, ist das ernsthaft davon finanziert? Also die Torten nicht, aber dieser Beitrag hier. Warum? Aber eine Torte ist auch ein Luxusgut, insofern Synonym für Kapitalismus, oder nicht? Kommi, so heißt das Ding, backt Torten mit politischer Botschaft. Sie werden verschenkt, unterstrichen. Mit dem Dino drauf, aber nicht mit dem Pepe, ne? So muss die Berlinerin ihr Hobby nicht zum Beruf machen und den Wert nicht kalkulieren. Viel schöner für sie, alles ist community-funded, Ausrufezeichen. Mhm. Das heißt, sie hat eine Community, die zahlen ihr irgendwie ihren Patreon und sie macht Torten und verschenkt die, oder was? Für davon? Den Kommunismus. Das Ding heißt Kommi-Cakes. Okay. Beworben vom WDR. Alles also, fing an mit Torten für ihr Kind. Alleinerziehend hat für mich auch bedeutet, von vielen Sachen zu wenig zu haben. Kommunismus bedeutet das Gleiche übrigens. Immer zum Geburtstag habe ich dann angefangen, eine richtig extravagante Torte zu machen für mein Kind. Die Idee zu Beginn war es, Torten zu verschenken, weil sich nicht alle ausgefallene Torten leisten können. Das sind Ja, irgendwie im selber arm. Kommunismus kannst du überhaupt die ganzen Zutaten dafür nicht mehr kriegen. Sie braucht Ja, zwischen 6 und 12 Stunden pro Torte, je nach Deko und Größe. also wenn das so eine Torte ist, dann sieht sie schon ziemlich nice aus. So eine Krähe aus Torte machen und dann auf so ein Baumstumpf-Tortending setzen mit Moos, ist schon Arbeit. Ich verstehe nur nicht, wie Torte mit Kommunismus zusammenhängt. Ja, das müssen wir unbedingt hochstilisieren zum ja, total fairen System, wo alle Kuchen essen. Mit Geld vom öffentlichen Rundfunk. Ja, aber da ist ein wenig Nährwert drin, so wirklich. Das ist meistens doch, das ist eigentlich nur Kuchen ist mehr komplett, Zucker, ja, stimmt. es ist ja komplett einfach nur Oder Torte Kohlenhydrate. ist Was halt. soll ich damit, Alter? Ist die Torte nicht auch die Keimzelle des Faschismus? Ja, schon. Vor allem kannst du da weiße Frauen drin verstecken, die dann rausspringen. In Eieiei. sächsistischen Kostümen. Ja, da werden hier Sachen reproduziert, wie Wie geht denn Torten. das mit dem Stücke schneiden bei LGBT? Dann kriegt ein L, kriegt ein Stück und G kriegt ein Stück und Ist B. wie bei Asterix und Kleopatra, also drei Stücke Obelix. Da fehlen mir übrigens Triggerwarnungen wie Messer und Torte. Und der Urtikaf stellt die richtige Frage im Chat: Was, wenn wir alle aus Torte gemacht sind? Wenn Allah aus Torte gemacht ist, Das auch. inshallah. Torte auf deinen Nacken, Habibi. Ich küsse deine Torten. Alter, nee, das ist schon Sexismus. Ja, die Torte habe ich vorher gefragt. Sie hat Consent. Gezuckerte Konsensmilch kann man Konsens da haben wir jetzt naschen gegeben, anwerfen, ja. ja? Gezuckerte Konsensmilch hat Ja gut, ich sie. meine, wir machen uns lustig und behaupten, das wäre Zweckentfremdung von dem ganzen Zeug oder so, aber überleg mal, hier so eine Aufteilung von dem Parlament wird auch in einem Tortendiagramm gezeigt, ja? Also Torten sind politisch. Also Torten waren schon immer Teil unserer Gesellschaft, die sind nicht neu, die waren schon immer hier. Bist du etwa ein Verfechter für die Rechte von Balkendiagrammen? Wusste ich gar nicht. Das ist in deiner Aktivistenader entdeckt. Ich frage mich, ob Balkendiagramme wir sind total patriarchal, hallo? Ich frage mich auch, ob wir Platz haben für Torten. Oh, jetzt endlich was über Pferde. Fury. Ja, Fury in the Slaughterhouse ist ja im Vergleich Ja. zu den Scorpions tatsächlich eine Band aus Hannover. Weil ich dazu nur mal angehört Aus Hannover. Nice. habe. Ja, auf jeden Fall. Ja, ein Furor bei der Oxford-Universität wegen den Plänen, jetzt Akademiker abhängig von der Woke-Score einzustellen, die sie sich überlegt haben. Und hier berichtet der Telegraph darüber, dass sie an der Oxford-Universität jetzt ja so ein paar Leute haben, die da sicherstellen wollen, dass niemand mehr eingestellt wird, der nicht zur Wolkenkirche dazu gehört. Und da wollen sie Aha. dann halt verpflichtende Politkommissare da in den Gremien sitzen haben, die das dann alles begutachten. Erinnert ihr euch noch, wie sie bei Gamergate behauptet haben, die Gamer würden so eine Art Gatekeeping betreiben und bestimmen wollen, wer rein darf und wer Ist das nicht? schon Cancel Culture oder ist das schon Ignorier Culture oder was? Das ist schon eine Ignore Vorstufe von Cancel Culture, das ist eine Culture. gar nicht erst Einstellen Culture. Ja. Das ist halt Filterblasen, Alter. Das ist keine Vorausende. Vorstufe, das ist eigentlich eine Weiterentwicklung von Cancel Culture, wenn du die Leute schon erst gar nicht reinlässt, sondern Ja. vor der Tür schon Also, kreuzigst. wenn die so weitermachen, dann landen sie aber doppelt rechts raus, weil dann kapieren sie das Konzept von Grenzen und Mauern. So, dann ist es so, hey, wir könnten Nee. Ja, das cool, kapieren die Linken doch sowieso, wenn es sein muss. Und Ja, okay, auch das ja. Konzept von Panzern und Militär verstehen die ja ganz prima. Ja, wenn es nach denen geht, weißt du, so eine Mauer bauen, damit keiner raus kann aus dem Sozialismus. Da musst du die Torte essen, die da Kommi-Cakes gemacht hat. Jeden Tag. Ja. Jeden Tag zwei. Sonst wird aus dir die Torte gemacht, Alter. Marmorkuchen. Es ist Kommi-Cakes is people. Nee, also Arbeiter- und Tortenstaat. ich habe ja den Solzhenitsyn gelesen und weiß deswegen, dass es da dann nur noch Fisch gibt. Den besonders salzigen. Ja, ja. Es ist halt, ja. Ob man da auch den Wunsch äußern kann, dass man die Torte gerne aus Fisch oder mit Fischgeschmack? Oder? Ja, Der Staat macht dann vegane Kuchen für alle. So. Wie soll denn ein Fischkuchen vegan sein? Ja, du machst halt vegane Fische, der Staat regelt schon. Wie sicher ist denn, dass das in Oxford gemacht wird? Weiß ich ja. Das wollen sie jetzt auf jeden Fall haben. Ne? Also ob die das bekommen, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Aber wenn da schon die entsprechenden Leitungsleute alle rufen, Diversität, wir wollen Diversität. Achso, von denen kann man es, ja, das ist auch ein Punkt. Ne? Hm. So basteln sie es ja hin. Und apropos Sachen, die man sich hinbastelt und die dann immer weitergetragen werden. Wer hätte das gedacht, außer alle Leute, die sich anschauen. Die Stadt Hannover hat sich jetzt von, ja, wir machen geschlechtergerechte Sprache, weil das wäre ja ganz gut und das ist unsere Handlungsempfehlung und da weisen wir die Leute darauf hin. Natürlich jetzt weiter bewegt zum logischen nächsten Schritt, nämlich wir haben ein Gutachten aufgegeben und Gutachten bestätigt, Doppelpunkt, Gender Starr verwirklicht, Verfassungsauftrag, Gender Stars. Ist die Verschlimmerung vom grauen Star wahrscheinlich. Von der Humboldt-Universität. Ja, ich wollte gerade sagen, da steht doch Humboldt-Universität, dann ist das doch sowieso Unsinn, das Gute. Ja, wollte ich auch noch drauf kommen. Und zwar wird das wahrscheinlich die Dame sein, die das verfasst hat, die da die Nachfolgerin oder eine von den Nachfolgern von Frau Beer ist. Und also der Kulturmarxistin, hätte ich fast gesagt. Nee, der... Fast wäre es rausgerutscht. Na, Verfassungsrichter. Verfassungsmarxistin, ja. genau, vom Verfassungsgericht, die. Und die hatte mir ja Anfang 2020, als ich sie da live erlebt habe bei einem Vortrag in Hannover, hatte sie ja erzählt, wie dieses Gender-Institut an der Humboldt-Universität zustande gebracht wurde, nämlich damit, dass sie irgendwelche Leute losgeschickt haben, die dann alle zur Universität da gelaufen sind und gesagt haben, was, ihr habt kein Gender-Department hier, das braucht man doch jetzt, das muss man doch haben und so weiter und so, aber haben die probiert, denen das schmackhaft zu machen. Und jetzt hast du da die schlauen Leute da sitzen, die so ein Krempel hier schreiben, wie die Stadt Hannover mit dem grünen Oberbürgermeister, das natürlich dann sofort ja in Anspruch nimmt, diese Leistung von den Politkommissaren da aus der Humboldt-Universität und die natürlich dann auch richtig geliefert haben. Hier können das auch mal durchgehen. Ja, weil, weißt du, so das kann ja gern verfassungskonform sein, aber es ändert nichts daran, dass es den Lesefluss stört und halt nichts ergänzt. Ja, als das ist doch noch viel, viel schlimmer und das kommt ja jetzt auch. Also die juristische Expertise zeigte, dass geschlechtergerechte Sprache eine konsequente Umsetzung der verfassungsrechtlichen Anforderungen darstellt. Hierzu gehört die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ebenso wie die verfassungsrechtliche Anerkennung weiterer Geschlechter jenseits von männlich und weiblich. Wer kennt sie nicht, die weiteren? Die Landeshauptstadt Hannover sieht sich durch das Gutachten bestätigt. Und dann kommt ein Zitat. Sprache transportiert nicht nur Regeln, sondern formt und gestaltet gesellschaftliche Wirklichkeit. Nee. Wir wollen mit der Anwendung der geschlechterumfassenden Sprache in der Stadtverwaltung Hannover sehr deutlich machen, dass wir jeden Menschen in der jeweiligen Geschlechtsidentität respektieren. Das ist für mich ein demokratischer Rechtsstaat unverzichtbar, sagte Oberbürgermeister Willet Urnay. Ja, aber sorry. Aber in Klammern Grüne. Und ja, bevor du jetzt anfängst, OPEX, ja, okay. Wie das hier schon, also das ist nicht dein Auftrag, Bilit Onay. Du bist nicht der große Guru, der der Gesellschaft sagt, wie sie zu leben hat. Du bist ein Dienstleister, den man gewählt hat, um die Interessen von den Leuten zu vertreten, die hier in dieser Stadt wohnen. Und es ist nicht dein Auftrag, hier die gesellschaftliche Wirklichkeit zu formen und zu gestalten. An anderer Stelle heißt es dann wieder abbilden. Hier ist es jetzt formen und gestalten. Finde ich auch lustig. Ja, formt und gestaltet gesellschaftliche Wirklichkeit. Das ist nicht dein Auftrag. Dafür bist du nicht da. Vor allem der Einwurf von mir wäre eigentlich nur ganz kurz, so das Ding von da steht, die machen das ja, um zu erreichen, um zu zeigen, dass sie jeden Menschen in der jeweiligen Geschlechteridentität respektieren. So, ich gehe nicht hin und unterstelle den Leuten, sie würden das nicht machen. So, das heißt, das ist ein Nicht-Problem, was sie dann versuchen zu lösen, einfach nur, ja, wieso? Ja, Virtue Signaling. Okay, geil. Aber totaler Quatsch, weil so viel mehr als den Leuten, ja, irgendwas erreichen, ne? Irgendwas schaffen, irgendwas mit seiner Gruppe irgendwie dann erreichen oder so. Ein Zwischenziel. Vor allem will ich doch nicht von meinen irgendwie Staatsoberhäuptern, dass die mich respektieren. Ich will einfach nur, dass sie ihren Job machen und halt im Dienste halt stehen. Die brauchen mich nicht respektieren. Ja, die haben das echt auf den Kopf gedreht. Die glauben echt, sie sind dazu da, um irgendwie die Gesellschaft zu verwirklichen, nach dem Bild, was sie im Kopf haben, ihre Utopie. Und weiter geht's okay. Mit. Die Stadt Hannover hat laut Gutachten die Regeln zur sprachlichen Gleichbehandlung zu einer geschlechtergerechten Amts- und Rechtssprache weiterentwickelt. Daran sieht die Verfassung des Gutachtens Professor Dr. Ulrike Lemke, genau das ist die Dame, eine logische Folge, also das ist jetzt Zitat, eine logische Folge aus der gültigen Rechtslage, Zitat Ende. Die persönliche Achtungsanspruch jedes Menschen in der jeweiligen Geschlechtsidentität aus Artikel 2 und das Verbot der Geschlechterdiskriminierung aus Artikel 3 Grundgesetz forderten zwingend Geschlechtergerechtigkeit im staatlichen Sprachhandeln. Also das Wort Sprachhandeln kommt natürlich in unserem Grundgesetz nirgendwo vor. Sprachhandeln. Sprache ist Handeln hier. Auch das dritte Geschlecht kommt nirgendwo in unserem Grundgesetz vor. Also das ist, als wollten Leute irgendwie. Ja, deswegen haben sie ja, deswegen hat ihre Vorgängerin ja dieses fantastische Urteil mit den anderen Leuten da sich zusammen ausgedacht, damit, das hat ja quasi einen Verfassungsrang, was dieses Verfassungsgericht da sich überlegt. Da müssen sie sich ja dann alle nachrichten. Du weißt ja, Chris, Sprachworten folgen Sprachtaten, ja. Also, was zum Fick ist das für ein Wort, Alter? Sprachhandeln. Ja, Sprachhandeln, Haarsprache. Ist ja auch wie Gewalt und ist alles. Auf jeden Fall Friederike Kämpfe. Gewalt. Die Gleichstellungsbeauftragte der Landeshauptstadt Hannover heißt Kämpfe. Das ist Sprachgewalt. Aber das Gutachten verweist auf wissenschaftliche Erkenntnisse, nach denen erhebliche psychische Belastungen von intertrans- und non-binären Personen durch reinbinäre Personenbezeichnungen vorliegen. Ja, die möchte ich ja gerne mal sehen. Erhebliche psychische Belastung. Erhebliche psychische Belastung. Was soll das denn sein? Wenn Worte dich belasten, dann hast du schon davor eine Belastung, weil sonst würdest du es nicht so interpretieren können. Ja, vor allen Dingen, wenn du ein Wort mit generischem Maskulinum liest, das meinen sie ja damit. Das belastet die Leute erheblich psychisch. Und nach diesen Leuten sollen wir uns dann richten. Nach den Leuten, die halt die das höchste Level an Neurotizismus haben. Die sollen bestimmen, wie die Gesellschaft funktioniert. Ja, super Idee. Klasse Idee. Ja, das ist eine Neurotizismuskratie. Keine Ahnung. Ich wollte neurotisch und du weißt schon, zusammen verbinden. Ja, aber jetzt geht es halt interessant weiter. Laut Gutachten ist die Anwendung geschlechterumfassender Sprache mit Blick auf die verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht nur eine Kompetenz, sondern eine Verpflichtung. Ja, niemand hat die Absicht zu zwingen. Wir zwingen doch niemanden. Wollt ihr uns sagen, dass wir das nicht verwenden sollen? Das ist ja dann hier Verbot. Ihr wollt uns was verbieten. Wir wollen ja niemandem was verbieten. Wir wollen ja nur, dass das abgebildet wird und möglich ist und so weiter. Ihr wollt ja dann verbieten, wenn ihr hier was verbietet. Oh, ups, jetzt habe ich hier so ein Gutachten auf dem Tisch. Oh, was liegt da? Da steht da drin? Da steht drin, das ist eine Verpflichtung. Wir brauchen dringend. Das muss jetzt getan werden, weil ansonsten leiden die Menschen. Die Menschen leiden. Hier, guck mal, wissenschaftliche Erkenntnisse, erhebliche psychische Belastungen. Die Menschen leiden, hallo? Das ist ein Bärendienst für die Gutachterbranche, ne? Es ist kein Verbot, aber ich werde da Argumente auflisten, die die Gegenposition so richtig unvorstellbar aussehen lassen, ja? Nazi, das sind alles Nazis. Sind sie wirklich alle? Ja, aber das ist doch das beste Argument. Rechts, Nazi. Ich meine, es gibt auch übrigens, by the way, Nazis, die quer sind und dann dadurch hilfst du denen ja, wenn du ihre Sprache mitverwendest. Verwendest du jetzt quer Nazi-Sprech? Die Regelungen zu geschlechtergerechter Verwaltungssprache dienten dagegen der Konkretisierung von Grundrechten. Was? Ja, und weil sie sagen, damit seien weder die Meinungsfreiheit noch das Persönlichkeitsrecht der amtsausübenden Person benachteiligt, beeinträchtigt. Mit anderen Worten, die Leute, die so jetzt gefälligst zu reden haben, die haben kein Problem, hat dieses Gutachten festgestellt. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wir können uns vor denen hinstellen und sagen, hier, du schreibst diese Sternkacke hier, unsere politische Sprache, die benutzt du. Und dabei wirst du rufen, ja, Heil, Gerechtigkeit. Und das wird dir gefallen. Und das beeinträchtigt irgendwelche Freiheiten und deine Rechte in keiner Weise, weil du kannst ja auch einfach gehen und kündigen. Und dann rückt vielleicht eine diverse Person da, ist ja alles auch kein Problem. Lalalala, Freiheit. Ja. Aber der Witz ist halt, wenn es sie nicht beeinträchtigt, warum sollten sie dann erst recht ihre Sprache anpassen an etwas, was sie nicht irgendwie juckt und nichts verändert? Ja, weil das eine Verpflichtung ist und weil es so psychische Schmerzen den anderen Leuten verursacht. Aber den Leuten, die sich diese Kacke da geben müssen und so schreiben und reden müssen mit anderen Leuten, an so einer Sache wie der eigenen Sprache halt rumfuhrwerken, das ist überhaupt gar keine Einschränkung. Das ist laut Gutachten von der Gender-Professorin ist das vollkommen egal. Aber die Leute, die irgendwo lesen, die Bürger oder sehr geehrte Damen und Herren, die leiden darunter. Die können das nicht ab. Das geht nicht. Moment, das ist nicht auszuhalten und die müssen, die brauchen das jetzt, dass wir diese Scheiße da überall runterprinten. Und ich habe hier auch schon jetzt mittlerweile zwei Briefe von meiner fantastischen Landeshauptstadt Hannover innerhalb von diesem Jahr bekommen. Ja, es ist eine reine Machtfrage, die beide unglaublich beschissen zu lesen waren und wo ich mich so drüber aufgeregt habe, über diesen Bullshit, den sie mir darunter schreiben mit ihren komischen Sternen da drin. Und die hauen sich dafür auf den Kopf und denken sich so, ja, wir sind hier, das ist jetzt hier der Fortschritt und jetzt wird die Welt besser. Das ist so unglaublich. Also das ist wirklich, Krieg ist Frieden. Das ist das hier. Die Leute, glauben, die wirklich, Dreck, die Welt diesen Dreck ausüben müssen, die sind in keiner Weise irgendwie beeinträchtigt, aber die Leute, die normales Schriftdeutsch lesen müssen, die leiden. Es ist unglaublich. Und es macht auch vorne und hinten null Sinn. Da sind Leute in dem Land, die teilweise halt einfach so Schwierigkeiten mit deutscher Sprache haben und den Leuten da zusätzlich solche Regeln reinzuballern, wird nur dafür sorgen, dass die Leute halt irgendwie Schwierigkeiten haben zu verstehen, was zum Fick da steht. Ich will jetzt nicht wieder auf Sachen, die jetzt hier gar nicht drinstehen, auch noch wiederkommen, weil da könnten wir auch ewig lange drüber reden, ist klar. Das ist alles. Es gibt ja diese Verpflichtung, dass auf den meisten Regierungsseiten auch eine Version in leichter Sprache in Anführungszeichen sein muss. Frage, wird da dann auch so rumgegendert? Sternchen? Das ist nämlich schon. Die haben ja auf leichte Sprache im Prinzip umgestellt. Ich weiß nicht, ob es jemand aufgehört ist. Das ist doch perfekt, dann machen wir das doch einfach alles. Aber sie gendern auch dabei. Das ist irgendwie für die Behinderten ist es total schlecht. Ne? Aber meinetwegen, ich habe es auf jeden Fall nicht gesehen. Aber dann machen wir es doch einfach genauso. Dann machen wir demnächst die Sachen halt in drei Versionen. Einmal in richtiger Sprache, einmal in falscher Sprache und einmal in leichter Sprache. Und dann können sie sich auch ihre Scheiße da geben, wenn sie das wollen. Also. Ja, aber das wäre eine praktikable Lösung, aber dann damit kann man nicht spalten und nicht mehr Fördergelder einkassieren. Deswegen jetzt sagen Sie hier auch, das geht ja noch auf das zurück, was OPEX gerade meinte, dass die Verwendung des Gendersterns von allen geschlechtsumfassenden Formen am besten geeignet sei, die Barrierefreiheit geschlechtergerechter Sprache sicherzustellen. Ist doch auch vollkommen noch ein Bug. Das sagen diese ganzen Verbände, diese blinden Verbände mit diesen Vorlesesoftwaren, die laufen doch da ewig Sturm dagegen, dass das total scheiße ist für diese Vorlesesoftwaren mit diesen komischen Sternen da drin. Geschlechterbarrierefreiheit, ja? Klar, alles klar. Nein, das ist Barrierefreiheit von geschlechtergerechter Sprache, das ist doch ständig auch, das hat doch gerade OPEX quasi auch angesprochen. Das ist ja gerade, wenn du jetzt so eine Vorlesesoftware brauchst, weil du nicht richtig gucken kannst, dass die da total nicht weiß, was sie da liest, wenn da irgendwelche Unterbrechungen in irgendwelchen Worten drin sind, die da überhaupt gar nicht hingehören. Genau, ja. Der Expertise zufolge. Und auch ja, das ist wirklich so eine, das ist die reine Expertise, Gutachten, Geschlechter umfassend, müssen wir alleine mal zählen, wie viele verschiedene Varianten sie haben hier, um ihre Kacke zu bezeichnen. Geschlechter umfassend, geschlechtergerecht, Geschlechter dies, muss man Geschlechter ja mal das. Aufgeschrieben, ne? Also ich bin gerade auf der Seite der Bundesregierung da. Da kann man oben direkt im Menü auf leichte Sprache umstellen, ein paar Artikel lesen. Und wird der Trennstrich verwendet. Also wenn du Sachen hast wie Lernschwierigkeiten, da wird nach Lern so ein Bindestrich verwendet, damit man diese zwei Worte trennt zum besseren Lesen. Ja, aber es werden hier keine Gendersternchens oder Innens-Doppelpunkte verwendet. In ironischer Weise steht hier drin, also jeder komplexe Inhalt kann in leichte Sprache übersetzt werden. So, und da wird nicht mit diesen Gender-Sternchen-Zeugs irgendwie rumgemacht. Ach, ja, schriftlich vielleicht nicht, aber im Prinzip, wenn sie sprechen, wenn sie ihre Sendungen vorstellen, dann mischen sie das auch. Die Lernschwachen werden also zurückgelassen, wenn es in die Utopie geht oder was? Das finde ich ja auch wieder. Ja, nett. Was eigentlich genau dagegen geht, was leichte Sprache eigentlich aus machen soll. Aus Inklusionsgründen, ne? Nicht zu vergessen. Verfassungskonforme staatliche Sprachhandel. Aber was erwartet man auch, wenn man fragt doch auch vielleicht nicht, ist mir auch nicht ganz klar, warum so ein Gutachten bei so einer Person eingeholt wird. Das ist doch wohl voll glasklar, warum das da eingeholt wird. Rauskommt. Ja. Aber ich frage doch auch nicht den Lobbyisten von der Pharmaindustrie, ob der Impf... Doch, machen doch, die. Moment, Moment, das war eine blöde... Jetzt fällt Ich hab hier ein Beispiel von dem Gendern gefunden. Das ist nicht mit einem Sternchen oder sonst wie, aber die schreiben das aus. Da steht zum Beispiel, dann schicke ich den Text an die Auftraggeber und Auftraggeberinnen. So, da wird es ausgeschrieben. So, Was vollkommen in Ordnung ist. Das wird auch ständig irgendwie so verschlissen, wenn die Leute das reden, weil das halt einfach so ein Mund voll Silben halt immer ist, ne? Also das ist das Einzige, was ich dagegen halt habe. Ja. Weil es ja auch quasi schon unterstellt, dass das ja nicht reicht, wenn man jetzt einfach nur sagt, liebe Freunde oder liebe Zuhörer oder liebe Leser oder weiß ich nicht was, dass das ja auch nicht genügt. Und aber ja, es ist wenigstens noch irgendwie halt ja Teil der normalen Sprache, nicht die Orthographie und nicht es ist nicht politische komplett politischer Dünnschiss von irgendwelchen, der vor ein paar Jahren nur auf irgendwelchen linksextremen Webseiten irgendwie zu finden war und bei ja halt irgendwelchen Kommunisten und jetzt halt hier wir brauchen das jetzt alles, weil irgendjemand von der Humboldt-Universität uns gesagt hat, dass das unsere Verfassung verwirklicht, endlich. Also, auf jeden Fall, die Expertise zufolge enthalten Auffassungen des deutschen Rechtschreiberates keinerlei Einfluss auf die Rechtswirksamkeit und Verbindlichkeit des Verwaltungshandels. Das ist nämlich auch so ein Punkt, wo sie da immer darauf hingewiesen worden sind, wahrscheinlich auch von allen möglichen Leuten, dass sie halt nicht einfach irgendwie die Sachen verfassen können, wie sie wollen. Ne? Also es gibt ja eine Amtssprache und an die müssen sie sich ja normalerweise halten. Ansonsten kann das halt auch sein, und das wird ja auch schon hin und wieder mal angefochten, irgendwelche Dinge auf dieser Basis halt. Und das müssen sie natürlich auch adressieren und sagen, nein, hier gibt es nichts zu sehen, hier ist alles in Ordnung. Die Rechtschreibregelungen hätten nur eine Orientierungsfunktion. Ja, aber eure Scheiße, die muss sein. Ne? Die Rechtschreibregelungen haben nur eine Orientierungsfunktion, eine reine Orientierungsfunktion. Ne? Das dient nicht dazu, dass wir irgendwie eine Sprache sprechen und die Leute irgendwie sich verstehen oder so. Wohlgemerkt, das ist hier Hannover. Ne? Also Hochdeutsch, Hochburg, Hannover, wo man sich die Sprache unbedingt verhunzen muss, weil man ja sonst keinen Dialekt hat oder so, keine Ahnung. Und Also die Rechtschreibregeln haben eine reine Ordnungsfunktion und die Regelungen zu Geschlechterrechten dienen dagegen der Konkretisierung von Grundrechten. Ja, das ist auch eine super Formulierung. Genau, mit anderen Worten. Das sind doch aber Rechtschreibregeln. Rechtschreibregeln sind reine Ordnungsfunktionen. Wenn du unsere politische Sprache verwendest, dann konkretisierst du die Grundrechte. Aha. Ja, sicher. Okay, ja. Weil die auch so unkonkret sind, ne? Weil die auch so konkretisiert sind, ne? Du konkretisierst die Grundrechte, du befindest dich nicht im Krieg mit Eurasien. Nicht. An der Scheune steht das auch. Südafrika oder so. Ja. Es sind halt Sachen, die nicht miteinander zusammenhängen. Ja, aber das 1984-Ding ist ja genau das. Das kannst du auch hier Winston mit dem anderen da hinsetzen und dann sagen mit der neuesten Auflage, Neusprechdiktionär, wird es unmöglich sein, noch Gedankenverbrechen zu begehen, weil... Weil keiner wird Zigeuner sagen. Das ist dann so diese Stelle, wo dann gefragt wird, hier, wie viele Finger halte ich hoch? Ne? So, und es sind zwei und so, nein, das sind wie viele wir dir sagen. Und so, ja, wie viele Gender gibt es? So, es gibt so viele, wie wir es dir sagen, Alter. So. Ja, aber der Witz ist ja auch wieder, die warnen uns ständig davor, wie gefährlich unsere Sprache ist, ne? Jedes Mal, wenn wir Zigeuner sagen, stirbt irgendwo ein kleines Kind oder ein Hundebaby oder jemand, der tränkt Katzen. Aber wenn sie hingehen... Querdenker-Begriffe und so, das geht alles so durch, ne? Von oben runter wollen sie die Sprache verändern, wollen Dinge da raus sezieren und rausschneiden, damit die weniger gefährlich ist und so. Aber wir sind die, ohne die Macht, weißt du, die im Internet Memes posten, das sind die gefährlichen. Ja, stell dir mal vor, es ist irgendwo so ein Konflikt, ja, und das Einzige, was die Leute machen, ist, sie reden. Sie schmeißen sich da die schlimmsten Sachen verbal aneinander. Weißt du, so ist einfach nur Gespräche. Keiner unternimmt was, weißt du, keiner handelt mit seinem Körper oder nimmt eine Waffe und wirft einen Stein auf den anderen, weißt du. So, wer kommt da bitte zu Schaden? Sprache kann aber doch auch Gewalt sein. Habt ihr nie diese Dokumentation, diese britische gesehen, über den tödlichen Witz und den tödlichen Vorkriegswitz? Ja, Worte führen zu Torten, nicht vergessen. My dog's got no nose. Und Torten führen zu Glasur. Ja. Awful, ja. Ja, ja. Worte sind Torten, sind Witze, sind Morde, sind... Puh. Ja, auf jeden Fall abschließend, folglich sei aus rechtlicher Sicht die geschlechtergerechte Amtssprache inklusive des Gendersterns nicht irregulär, sondern garantiere ein, Zitat, verfassungskonformes staatliches Sprachhandeln, Zitat Ende, im demokratischen deutschen Rechtsstaat wahrscheinlich. Deutsch steht da nicht, aber... Die können sich das überlegen, wie sie wollen. Das ist vollständige Gutachten, so wie die Zusammenfassung, ja. Und dann kann man sich den Sprachen geben. Alter Schwede, ey. Das ist so unglaublich. Aber ich meine, ja, hätte man eigentlich kommen sehen müssen. Ja, guck mal, ich meine... Ja, es hilft denen doch aber nicht wirklich irgendwie so ein aus dem Hut gezaubert, das ist selbst gemacht, das ist irgendwie Gutachten. Naja, oder gut, das wird dann halt demnächst. So was Relevanz entwickeln. Da regen sich dann alle Leute in der Ecke drüber auf und sagen, das ist Blödsinn und so. Und hinterher wedeln dann wieder die Politiker damit, wenn so eine Scheiße dann irgendwo verabschiedet wird. Genau, der angeschlagene Gutachterbranche gibt das eigentlich irgendwie nochmal. Das ist keine Gutachterbranche, das ist bei diesen Juristen üblich, dass die zu irgendwelchen Sachen irgendwelche Gutachten schreiben. Das ist ein Rechtsgutachten irgendwo, das ist keine Branche. Ja, und die Tante ist sowieso, ja, das ist alles interdisziplinär und weiß der Teufel nicht was. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt eine richtige Juristin ist oder so. Gender-Dingsbums, aber es kann schon sein. Also bei der Bär weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ja, irgendwas mit öffentlicher der Verwaltung irgendwie die in Amerika auch studiert oder so. Professorin der Rechtswissenschaftin hört sich ja schon so an, als wäre sie zumindest von den fachlichen Kompetenzen da. Ja, auf jeden Fall haben die ja dieses Humboldt Law Lab gegründet mit der Dingsbumskirchen, hier der Bär, und das ist so einer von den Hauptsachen, wo die Scheiße herkommt. Und das schwappt weniger ins Käufens und ins Einkaufskauf. Das schwappt weniger aus Amerika rüber, als dass es aus diesem Humboldt Law Lab rausschwappt. Muss ich auch nochmal dazu sagen, weil sich Leute immer meinen, dass schwappe immer alles aus Amerika rüber. Dieser Krempel hier, der schwappt nicht aus Amerika, der schwappt aus dem Humboldt Law Lab und der schwappt von der Soros-Universität. Aber weil da hat die Frau Bär ja auch irgendwas mit zu tun gehabt, was ja auch auf ihrer offiziellen Biografie-Seite da steht, vom Verfassungsgericht. Das denke ich mir ja nicht aus. Und ja, super Sache. Ja, ich denke im Prinzip, dass die Leute auf Dauer also nicht dumm genug sein werden, dass wir das irgendwie mitmachen, aber anders können sie natürlich wieder so überrumpelt werden. Ja, da wird doch überhaupt niemand gefragt. Das ist ja gerade das Ding, das haben wir ja gerade gehört. Unsere Politiker... Wird Verfassungsgericht oder sowas gefragt werden unsere müssen. Politiker sind ja, unsere Politiker sind ja die Erleuchteten, die dazu berufen sind, die Verfassungsaufträge zu erfüllen und hier die Sprachhandeln entsprechend sich zu überlegen und uns dann zu sagen, was unsere Pflicht ist, die wir zu erfüllen haben, damit wir dieser Utopie von Menschen dann halt entsprechend zu haben. Ne? Das ist ja das Ding. Halt. Also andere Sachen, und das ist dann sogenannte Demokratie. Ne? Also das ist halt, die Demokratie ist, wenn deren Ideen verwirklicht werden. Und die Demokratie ist nicht, wenn die irgendwie die Interessen von den Leuten vertreten, die sie da irgendwie gewählt haben. Und auch vielleicht noch von den Leuten, die sie nicht gewählt haben, weil die müssen sie ja schließlich auch vertreten. Ich würde da ganz kurz noch irgendwie sagen, dass ich denke, es kann auch neutral oder weniger, sagen wir so, verschwörerisch dahinter sein oder mit bösem Willen. Ich könnte auch mir vorstellen, dass die Politiker das deswegen machen, weil es ihnen ganz einfach so konform einfach Punkte bringt, ja, wo es dann heißt, ja, ich laufe doch mit euch mit, ja, dann können sie sich da echauffieren, bleiben den Leuten irgendwie politisch im Gedächtnis für das, was sie da spielen politisch, und denen geht das eigentlich mehr oder weniger am Arsch vorbei so. Aber trotzdem, dass sie das tun, ist halt dennoch gammelig. Weil warum können sie nicht was Sinnvolles durchbringen? Ja, ja, weil das nicht ihre Ziele sind, weil sie ihre Ziele halt verfolgen. Also. Ja, und ich denke an einen Bürgermeister denken, der gesagt hat, stehen Sie mal 20 Jahre irgendwie vor so einer Meute Feministinnen und verweigern denen irgendwie dauernd irgendwelche Sachen. Ja, genau, ich denke halt es ist nicht zwangsläufig so, also kann ja natürlich zusätzlich sein, schließe ich ja nicht aus, aber ein weiterer Faktor, der damit reinspielt, ist durchaus das Ding, dass es leicht ist, einfach mitzumachen, ja, so besonders, weil das dann dieses Milieu ist von Leuten, die sich da, wenn du Nein sagst, dann ist es sofort alles vorbei, weil du willst ja politisch auch dann irgendwie weiter aktiv bleiben, weißt du? Und dann denkst du, ja, ich muss dann halt mit Leuten Kompromisse eingehen, dann gebe ich denen was. Die sind doch so. Alle schon aus der Wolle, in der Wolle gefärbt, und die haben hier ein super schlaues Gutachten, wo halt drin steht, dass es ja überhaupt niemanden berührt. Und nur okay, wenn es niemanden berührt, warum machen die das überhaupt? Und nur den Schwachen hilft. Deswegen machen sie es ja, weil die ja leiden. Berührt, Alter. Und wir sollten uns ja immer schön nach den neurotischen Leuten richten. Das ja, genau, das macht Weg. Die Gesellschaft besser, ja, wenn wir instabileren Leuten. Ja. Genau, ja, ja. Ja, und dann war ja auch wieder Aktionstag vor Gender Studies, wie in den letzten paar Jahren ja immer schon. Letztes Jahr hatten wir ja auch so lustige Leute, die halt auch die ganze Zeit nur gesagt haben, dass es ihr politisches Erwachen und ihre politische Disziplin und ihr politisches alles Mögliche ist. Aber das ist natürlich super wissenschaftlich und so, ganz klar. Und dieses Mal wurde ja von der Humboldt-Universität diese Veranstaltung hier beworben, Gender, Religion, Mobility and Profession, Mobile Muslim Professionals in Asia. Und sie meinen jetzt hier, dass das ist vorzeigbar oder so, ne? Die haben sich irgendwie angeguckt, wie asiatische muslimische Frauen mobil sind und halt im Beruf irgendwas erreichen, indem sie, und ich meine, das soweit klingt es ja noch vernünftig, aber dann meinen sie hier irgendwie, die würden ihre, ihre Religion, irgendwie. Ihr religiöses Wissen produktiv einsetzen. Genau, ihr religiöses Wissen produktiv einsetzen. Da denke ich mir, das ist okay. Wie relevant ist das denn in Deutschland? Hallo, hier ist meine mobile Moschee. Ich bin jetzt von 13 bis 16 Uhr hier auf dem Platz. Oder was? Wie setzt man, oder ist man dann Wunderheiler? Ja, also oder? Ich habe das jetzt natürlich ja nicht gelesen, mich dann beschäftigt. Lädt man nur Psalme runter. Ich kann jetzt nur sagen, was ich glauben würde, worum es geht. Und ich würde mal glauben, es geht darum zu sagen, das ist so hilfreich und gut für die Leute, weil dann können sie dann sich halt darauf berufen, dass sie ja auch Muslime sind, und dann machen irgendwelche Leute mit ihnen irgendwelche Geschäfte. Und wenn sie das jetzt nicht hätten, dann würde das ja nicht gehen. Aber auf der anderen Seite leugnet man dann wieder, dass es sowas wie ja einen zivilisatorischen Unterschied da irgendwie gibt und die Leute dann da eine In-Group-Preference haben und sowas dann wichtig finden, dass sich da irgendwie Leute, die genauso sind wie sie, da irgendwie mit denen dann Geschäfte treiben und so. Und nicht die eine Welt, die sich in den Armen liegt und das sich heißt, gegenseitig also ich verkauft. Ja, die heiraten auch alle. Analog könnte ich dann sozusagen einen Schweinefleisch- und Bierladen aufmachen, um mein kulturelles Wissen produktiv einzusetzen, oder was? Also damit dann solange du korrekt genderst und du 10 Muslime einstellst. Ja, aber die Muslime wollen doch da nicht arbeiten. Ja, worauf sie dann vielleicht hinaus wollen, also wie gesagt, ich habe es überhaupt nicht gelesen, das ist jetzt nur eine Vermutung von mir, weil ich ja auch bei dieser Sache da vom Center for Intersectional Justice, wo sie es ja auch so ein bisschen so hinstellen wollten, ist wahrscheinlich dann irgendwie, ja, in Westen, da sind wir so unglaublich schlimm, da halten wir die alle klein, da verhindern wir das, dass sich die Frauen da als Muslima beteiligen können, weil wir ja dann sagen, die dürfen nicht mit Kopftuch ins Richteramt und so. Ne? Das würde ich mal vermuten, ohne das jetzt irgendwie mir angeguckt zu haben, dass es vielleicht in diese Richtung irgendwie geht. So nach dem Motto, ja, hier, die, für die ist das doch hier ein Asset und das kann ja jetzt nicht sein, dass sie dann irgendwie das in Europa dann nicht haben. Das liegt ja dann daran, dass wir hier in Europa so intolerant sind und nicht verstehen, wie die Intersektionalität da irgendwie dann da reinbringt. Ja. Aber auf der anderen Seite kritisieren sie dann wieder ein Patriarchat in irgendwelchen Staaten, was ja auch im Endeffekt nur so ein wir bleiben unter uns und orientieren uns hier nur an unseren eigenen Traditionen, die das einzig wahre sind und denen wirft man das dann auch nicht vor, also oder kommt da mal irgendwie zu dem Schluss, dass halt das westliche Modell einfach besser ist oder Märkte besser sind und einfach sagt, wir machen hier einen Markt und Leute können sich das selber überlegen. Aber es ist schon interessant hier, die Kategorie, die Veranstaltungskategorie ist Genderdialog, Podiumsdiskussion. Ich meine, ist ja nicht Wissensvermittlung offensichtlich, ne? Das ist Dialog und Diskussion. Das ist Desinformationsvermittlung. Ja, das ist doch Fantasie. Ich versuche noch rauszufinden, was dieses Wort bedeutet. Alization, was da im letzten Absatz war. Ach so, Alization ist so, dass du halt zu einem Mitstreiter wirst. Ally im Sinne von... Nee, das glaube ich nicht. Okay. Also ich bin, es gibt keine Erklärung für das Wort. Das ist ein Charakter in World of Warcraft. Bist in einer dunklen Gasse, bedeutet das wahrscheinlich. Also das... Scheint irgendwie ein Kunstwort. Also hier sagt jemand, das ist Fictionalization und dass das der Rest von Fictionalization ist, aber ist wieder mal wahrscheinlich so eins von diesen Worten, was wir nicht kennen, weil wir noch kein Gutachten von einer Verfassungsrechtlerin dazu haben. Das ist ja was mit den Alice zu tun hat. Befreit die Sexroboter! Jetzt okay. Aber endlich! Ich wusste nicht, dass wir welche haben. Das ist offener von der Humboldt-Universität, meine ich. Oder von nein, wir haben auch keine. Wir haben keine. Aus den Gender Studies hat irgendwie eine Frau 2 Jahre über diese Sexroboter geforscht. Ganz schön lange, finde ich, aber okay. Hat man ja auch halt richtig tief reinforschen. Ja, keine Ahnung. Also im Endeffekt ist aber nicht so viel Tiefe übergeblieben, weil die Kritik ist irgendwie relativ standardmäßig. Ne? Das Frauenbild wird fortgesetzt, sozusagen, korportiert, dass das irgendwie weiterlaufen soll und so. Ich meine, was erwartet man, ne? Bei weiblichen Sexrobotern sozusagen? Das werden irgendwie hauptsächlich normale oder Cis-Männer sozusagen dann zuschlagen. Dementsprechend sind die dann auch gestaltet. Das ist ja wohl auch nicht unlogisch. Ne? Ja, das ist aber irgendwie, sie macht sich Gedanken, ob man das nicht auch ändern kann und ob man das nicht, ob das nicht besser wäre, wenn man das ändert und so weiter. Ich verstehe es nicht so ganz. Das ist einfach Unsinn und das zeigen die uns aber als Arbeitsergebnis hier von der Woche. Ja, das sind buchstäblich Gegenstände. Die aktuellen Sexroboter-Modelle zeichnen sich jedoch nicht nur in ihrem Äußeren durch eine extreme Übersteigerung stereotypischer Weiblichkeitsideale aus. Ach was! Ich meine, Zielgruppe, Produkt, Marketing, was habt ihr gedacht? Wir haben gar nichts gedacht, deswegen sind sie ja so überrascht. Vor allem, ich meine... Ich weiß nicht, wie die überrascht sind, aber... Ja, es ist eben auch ein bisschen hanebüchen, was anderes zu erwarten oder irgendwie das umstricken zu wollen oder so. Also, nee, du musst jetzt hier, wir werden jetzt einen Durchschnittssexroboter erstellen, irgendwie mit, ohne ja, diese Idealmaße. Ja, und dann muss man auch mal diese Sache sagen. Da, es ist doch eigentlich komplett klar. Also das ist doch klar, was sie denken. Sie denken, diese ganzen Sachen, was die Männer attraktiv finden, das wäre ja nur von der Gesellschaft so gebaut und das sollte man mal umbauen, das wäre besser für alle. Das ist das, was sie denken. Und das ist aber halt kompletter Humbug und Schwachsinn, aber das ist halt anerkannte Wissenschaft ja im Moment. Also ist ja immer wieder so die wahnwitzigste Vorstellung irgendwie von der Gesellschaft, die aber natürlich zu Lasten von irgendwelchen Männern fällt. Also die schlecht darstellen lässt oder so, die gilt als richtig und wichtig. Und dann wundert man sich wieder, warum das kein Mensch den Leuten glaubt, wenn man sich hinstellt und irgendwas über Medizin oder so dann sagt, was irgendwie gut wäre für die Leute, für ihre Gesundheit oder irgendwelche Dinger. Wenn man den ganzen Tag die nur mit irgendwelchen Gendersternen bombardiert hat, mit irgendwelchen Krempel, wo jeder Mensch mit ein bisschen Grips und einem Penis irgendwie weiß, dass es Quatsch vielleicht ist. Vielleicht auch mal woanders hinscrollen, fällt mir gerade auf, so rein ja. YouTube-mäßig. Ja, man kann aber auch mal fragen, was sie denn für eine Research betrieben hat, wenn sie denn wirklich diesen Schluss da zieht, weil ja, der Schluss ist gesetzt, der ist vorausgesetzt, würde ich mal sagen. Das ist ja der Schluss, mit dem alles anfängt. Da kommen die ja nicht hinterher hin, sondern da beginnen die ja. Die beginnen ja mit dieser Prämisse, dass alles konstruiert ist und zurechtgepasst ist. Ja, sorry, ich hatte das Mikro ausgemacht aus Versehen hier zwischendurch. Ich wollte sagen, dass man sich fragen kann, was sie für eine Research betrieben hat, weil kann ja sein, dass das bei den Robotern so ist, dass sie alle so sind, aber diese komischen Puppen, die sie so verkaufen, die sind nicht alle so. Und da gibt es eben, also jeder Hersteller hat auch andere Modelle im Angebot, komischerweise, sage ich jetzt sogar mal, mit einem dicken Arsch, mit einer unförmigen Figur im Prinzip und so. Muss man sich ja mal angucken und so. So platt stimmt das nicht. Das ist nicht alles Barbie-Style. Und außerdem, ne? Dieses Thema, das ist ja auch schon so alt. Wir hatten da schon vor Jahren irgendwelche Quellen dafür, wo sie dann zum Beispiel auch behauptet haben, dass es ja auch ganz schlimm wäre, diese Roboter, weil die quasi den Männern dann vermitteln, dass eine Frau halt keinen eigenen Willen hat, weil ja so eine Puppe auch keinen eigenen Willen hat. Es ist eine Puppe. Und sie sollten dann halt diesen Puppen irgendwie einprogrammieren, auch mal Nein zu sagen oder so, damit die Männer das nicht mehr lernen. Ja, ich habe mich mal gelesen, sonst gab es sogar tatsächlich mal das irgendwie. Wirklich so nach dem Motto, das war vor zwei, drei Jahren, da war da so eine Flut an Artikeln, da musste jedes Bullshit-Pamphlet musste irgendwie so einen Artikel raushauen, wo diese Scheiße irgendwie behauptet wurde. Und auch wieder so, ne, als ob kein Mensch den Unterschied wissen würde zwischen einer Person, einer richtigen Person und so einer beschissenen Puppe. Also, aber ja, ist halt eigentlich nur ein Spielzeug oder so, ne? Ja, wir sollten unseren Kindern keine Teddybären mehr geben. Wenn die im wirklichen Leben dann einen Bär treffen, fallen die dem um den Hals und der frisst die auf. Ey, ganz das ehrlich, wenn ich sowas lese, okay, will ich einfach Mikrowellen sexuell werden oder fucking Toaster sexuell. So, und einfach mal so einen Toaster falsch anfassen, ja, ohne fucking. Kannst du noch so ein bisschen hochscrollen? Da unten, das finde ich sehr interessant. Ausgehend von diesem queeren Ansatz hält sie es für problematisch, dass Entwicklungsteams ihren Ehrgeiz in einem Hyperrealismus legen. Sexroboter so menschenähnlich wie nur möglich erscheinen zu lassen. Vielmehr sollten Sexroboter entgendert werden. Das heißt, die Entwicklungsteams sollen robotische Modelle entwerfen, deren sexuelle Funktionalitäten zur Befriedigung vielfältiger Formen von Lust und Begehren dienen, um menschliche Sexualität von ihren androzentrischen Begrenzungen zu befreien. Ja, aber das tun sie doch. Nur halt irgendwie, Menschen würden gern mit Menschen Sex haben. Was willst du da jetzt? Robosextiere haben. Ausnahmen bestätigen die Regel. Da muss deutlich über Öffnungen und oder phallische Elemente hinausgedacht werden. Vorstellbar wären Formen, die nicht statisch sind. Wärme- und Kälteelemente, Infrarotlicht, Flüssigkeiten und Öle. Körper könnten in nicht-humanoiden Varianten gestaltet und somit fluide Geschlechtsidentitäten entworfen werden. Ein solcher Sexroboter ähnelte keinem Menschen mehr. Ah ja, lass mich mal. Will meinen Tesseract knallen, Alter. Was ist denn das, Alter? Furry Party ist das. Ich will mein vierdimensionales Objekt will ich flachlegen heute. Was zum Fick soll das heißen? Wie ist das praktikabel relevant? Die Leute wissen doch, dass sie sich da alles Mögliche zusammenknallen können, wenn sie Bock haben. Im Notfall gehst du hin, legst dich hin, holst dir eine runter und stellst dir dabei dein Tetrahedron vor. Die sexuelle Beziehung würde ganz bewusst mit einem technischen Artefakt eingegangen und nicht mehr mit einer hypersexualisierten Silikonfrauenpuppe. Hä? Ja, sollen sie doch technische Artefakte essen? Also, es ist muss doch da nicht immer Brot Pepper. Oder Kuchen sein, ich bitte euch. Ist doch Pepper, immer diese Mann. Heteronormativität, was für ein Unsinn! Ja, baut doch so viele queere Sexroboter, wie ihr wollt, aber warum ist es problematisch, wenn irgendwelche einsamen Männer gerne lieber was hätten, was wie eine Frau aussieht? Lasst sie doch einfach in Ruhe. Ist doch wirklich. Ja, aber das schadet doch bestimmt über drei Banden und vier Wege, schadet das doch dann den Frauen. Überleg doch mal. Ja, aber die Kerle sind diejenigen, die da leiden und das haben wollen. Willst du mir sagen, dass immer wenn ein Kerl leidet, leidet auch eine Frau oder was? Und das Leiden von Frauen ist immer und ewig. Posthuman. Danke, Duluth-Modell, Alter. Posthuman. Posthuman ist auch so geil. Posthuman. Ja, Furries oder so, sag ich mal. Ne? Ist so. Ja, und ich muss ja, halt auch immer hier Demolition Man denken und den Sex in dem Film. Ne? Ja, das ist auf jeden Fall diese Ideologie, die so Sachen wie Sexualität, Liebe, Zuneigung, hier Empathie und solche Dinge für sich gepachtet hat. Ne? Das ist diese Ideologie. Es ist halt wirklich der Gedanke davon, dass wenn wir Leute Videospiele spielen lassen mit so Doom, ja, dann machen die hier Schulmassakers. Erst ist so, ein bisschen der Neid und die Sorge, dass die Männer da rankommen oder so. Dass die Männer sich dann irgendwie abwenden oder so. Das ist eigentlich eher die Sorge, die dahinter steckt. Aber das würde ja Reflexionen erfordern, wenn man das auch sehen wollte. Ja, und als Kontrastprogramm, wenn er mal das Gegenteil von dem Quatsch, den wir gerade hier uns angeguckt haben, hören wollt, empfehle ich euch hier diesen Talk, wo ich jetzt auch nichts mehr vorspiele, ist sowieso auf Englisch, aber habe ich mir diese Woche angehört, ist diese Woche rausgekommen hier mit dem Gar Zart. Schön, 1 Stunde 20, sauber. Ja, es lohnt sich aber, lohnt sich richtig. Mhm. Der Gar Zart ist ja eine Koryphäe auf diesem Gebiet der Konsumentenpsychologie und hier evolutionäre Psychologie und der hat richtig Ahnung, was mit Geschlechterverhältnissen ist und wie solche Sachen halt evolutionär zu erklären sind, wie die gekommen sind, halt um die, die sind gekommen, ja, um die, also die Geschlechter halt so zu machen, wie sie halt sind, aus evolutionärer Perspektive und die andere Dame ist hier die Janice Fiammingo, die ist ja, so ein bisschen berühmt für ihre Talks, die sie damals gegeben hat an kanadischen Universitäten, die ganz furchtbar niedergebrüllt und Feueralarm ausgelöst und was weiß ich nie, was alles wurden, weil sie halt eben den Feminismus kritisiert hat. Und das wusste ich auch noch gar nicht, diesen Kanal, wo sie da auch Videos regelmäßig gemacht hat, hier vom Studio Brulé, wo ja auch damals diese berühmten Videos mit dieser Big Red da am Rumschreien vor so einer Universität in Kanada und Leute solche Sachen waren. Der ist jetzt weggestrikt worden, den gibt es jetzt nicht mehr. Die haben jetzt so einen Backup-Kanal da machen müssen, ist mir auch gar nicht aufgefallen. Also finde ich auch ganz schön heftig. Und da muss man sich mal vorstellen, das ist hier so eine Sache, das ist so ein Nischending hier bei uns. Also der Gar Zart ist ja zwar im Internet sehr bekannt und als Forscher hat er ja auch viel veröffentlicht. Und aber in Deutschland irgendwie von Mainstream-Medien oder so habe ich diesen Namen noch nie irgendwo gehört. Ja. Und die Janice Fiammingo ist ja eigentlich eine Literaturwissenschaftlerin, Englisch-Professorin gewesen, ist jetzt im Ruhestand, habe ich in dem Video gehört. Und ja, also das ist hier eine Besprechung wirklich über das Geschlechterverhältnis, die sich richtig lohnt und die wesentlich vernünftiger mit mehr Einsichten ist, als diese ganze Kacke, also dieses ganze Humbug-Scheiße und dieses ganze Zeug, Gender-Dreck von Hannover, das könnte man morgen alles in die Tonne treten, da wäre nichts verloren, ganz im Gegenteil. Kann sein, dass ich es schon mal gesagt habe, aber auch die Psychologie sieht das alles eh ganz anders als diese Gender-Leute zum Beispiel. Ja, alle sehen das anders. Die Psychologie sieht das anders, die Biologie sieht das anders, alle sehen das anders. Aber deswegen, die kritisieren das ja alles als ja, das sind ja komplett falsche Formen des Wissens schon alleine, wie man darauf kommt und so. Na, das ist ja dieser ganze Schwurbelkram, den sie da drin haben mit ihrem hier, das ist alles so konstruiert, das ist alles Machtverhältnisse, die sich ausdrücken in der Forschung. Du brauchst nicht mit den auf die Punkte eingehen, wenn du es von vornherein ausschließen kannst irgendwie. So, von wegen Gier, da, das ist alles konstruiert. Und da ist das mit der Definiererei. Ja. Definierst dir das einfach um, wie es dir gefällt. Und was tut Hengame wieder auf meinem Bildschirm? Ja, Hengame ist wieder da. Diesmal habt ihr sie gar nicht beschwören brauchen, sondern sie ist von selber gekommen. Und sie will Bubats statt Babys. Warum? Was ist das? Also ich schick mal vorne weg. Kinderlosigkeit, auch willentliche Kinderlosigkeit, ist meiner Meinung nach kein Charakterfehler oder ähnliches. Nicht, dass jemand auf die Idee kommt. Ich würde mich ja aus dem Grund über die Dame lustig machen. Nein. Ich mache mich über ihr Mindset und ihre unglaubliche Schwarz-Weiß-Lebenswelt lustig. Als Lesbe ohne Kinderwunsch wird Maus leicht in eine unangenehme Schublade gesteckt. Frauen mit Karrierewunsch. Dabei bin ich gar keine Frau, nur leider gebärfähig, auch wenn ich diese Körperfunktion sofort auf Kleinanzeigen verticken würde, wenn ich könnte. Oder an Menschen verschenken, die damit mehr anfangen können. Oder eintauschen gegen einen anderen Skill, zum Beispiel Laktose und Gluten verdauen können. Ja, ich würde lieber ohne Konsequenzen eine Pizza verputzen können, als Babys zu werfen. Sorry, muss ich mal kurz einhaken. Ich meine, sie könnte, wenn sie das wirklich machen wollen würde, könnte sie sich als Leihmutter zur Verfügung stellen. Aber nur so ein ganz nebenbei, ganz wilder Gedanke. Sowas gibt's halt, ne? Aber gut, bitte. Sorry. Zu viel Logik. Keine Kinder zu wollen, kann viele Gründe haben. Ich verstehe Leute, die sagen, dass sie wegen Klimakrise, Kapitalismus und Nazis keinen Bock mehr haben, Kinder auf die Welt zu setzen. Eigentlich wäre das ein gutes Druckmittel für die Politik. Reproduktionsstreik, bis sich endlich mal was ändert. Eine niedrige Babyrate könnte effektiv sein. Nur sicherlich wären gerade Nazis die StreikbrecherInnen. Warte, hat sie gerade Leute, die nicht mit ihr einverstanden sind, als Streikbrecher bezeichnet? Nein, sie meint das ja schon, sie möchte einen Streik organisieren, wo dann die Guten halt keine Kinder mehr bekommen. Ja, ja, und die Nazis mit ihren Kindern würden es schwer machen. Genau, die Nazis würden zu viele Kinder kriegen, deswegen funktioniert Hangouts. Das erinnert mich ein bisschen an diese Börsengurus, die im Nachhinein immer alles Mögliche an Erklärungen rausziehen. Oh. Fakt ist, das habe ich letzte Woche in einem Vortrag von der UN gesehen, dass die Frauen, wenn die an der Urbanization sozusagen teilnehmen, das heißt in Städte ziehen oder so, dass sie dann weniger Kinder kriegen, dass sie einfach nur noch ein Kind kriegen und dass sie auch sagen, ich möchte nur ein Kind, damit ich irgendwie noch was anderes machen kann oder so. Eins ist aber mehr als keins, du Streikbrecher. Ja, das ist ja richtig, aber das ist halt der Grund dafür, dass das eben dann auch mit den Babys dann nachlässt und so, ne? Also, das hat nichts mit irgendwelchen Leuten zu tun, die nicht in eine Nazi-Welt Kinder setzen wollen oder so. Kinder haben ist Zensur. Das sind so nachgeschobene Erklärungen, die eben eigentlich nicht die wirkliche Motivation der Leute abdeckt. Ne? Mein Grund, keine Kinder zu wollen, ist nicht so nobel. Ich will keine Kinder, ich will keine Karriere, ich will bis an mein Lebensende ausschlafen, feiern, unterwegs sein, Geld verprassen, schreiben, meine FreundInnen zu jeder Tages- und Nachtzeit treffen, zig Crushes haben und meine Ruhe. Ich will Bubats statt Babys. Ja, aber jetzt überleg dir mal, was ist, wenn dein Körper dir dann irgendwann sagt, oder du von deinen Interessen her einfach irgendwann merkst, hey, ich würde gern mal was anderes machen, so für Kontrast, weißt du, so mal nicht Hedonismus, ja, was kannst du dann da haben, du hast gar nichts, du hast nichts aufgebaut, du hast weder Skill noch irgendwie Disziplin noch irgendwas, um was langfristig anderes durchzusetzen, alles auf Hedonismus zu setzen, ja, okay, cool, was hat's dir gebracht, gar nichts, und wer ist dann schuld, die Gesellschaft? Mir geht es nicht darum, meine Verantwortung aus der Kleinfamilie in die Wirtschaft zu verlagern, sondern sie abzugeben zugunsten eines spaßigen Lifestyles, gefüttert mit dem Drive, sich in Richtung Utopie zu organisieren. Wenn ich die Welt in 30 Jahren noch miterlebe, will ich meinen Tag mit einer Tüte und meinen Friends in einer hoffentlich besseren Gesellschaft einläuten. Live, love, laugh. Okay, aber du kannst trotzdem erst recht live, love, love machen, wenn du halt dein Leben sinnvoll planst und halt eine Zukunft aufbaust und nicht einfach in den Tag reinlebst. Ja, aber wenn das ihr Ding ist, soll sie nur... Ich meine, ist das nicht oder interessant macht sie das ja, nicht. Ja, aber so, weißt du, ne? So, die reden die ganze Zeit darüber, dass es heißt, ja, Rollenbilder, Rollenbilder, Rollenbilder. Da habt ihr jetzt eine Frau drin und was gibt sie für ein Rollenbild? Ja, Dinger, Gammel. Die ist keine Frau, hast du doch am Anfang schon gehört. Sie hat nur einen Uterus, den sie gerne auf eBay Kleinanzeigen verschärft. Sie ist ein Butterball. Ich finde es halt, dieser Hass, der trotzdem überall raustropft. Ja? Ihre Streikutopien werden von den bösen Nazis kaputt gemacht. Die heteronormative, kapitalistisch-völkische Logik überall und dieses. Und ihr nennt echt andere Leute Verschwörungsideologen oder Verschwörungstheoretiker und müsst dabei selber nicht lachen. Das finde ich schon faszinierend. Weißt also, wenn sie ihre eigene Meinung ändern sollte, dann ist sie doch der Streikbrecher. Und warum tut sie sich das ideologisch an? Warum? Weil sie eine Kolumne schreiben musste und kein vernünftiges Thema hatte. Ja, dann schreibt man nix. Ja, aber, nee, das aber geht nicht. Hubert. Ja, manchmal wird auch der Nonkonformismus zur Religion oder so. Ja, oder halt zur Psychose vielleicht auch. Ja, Hengame, du hast cringe gemacht. Hengame, hör auf. Besser, als wenn sie Zoom gemacht hätte. Ja, zu diesem ganzen Kinderkriegen und die Rechten, da gibt es übrigens auch was mit der Dame, die das Gutachten geschrieben hat, nämlich so ein Vortrag, fällt mir dazu ein, den ich mir vor ein paar Wochen angeschaut hatte, wo es um Schwangerschaftsabbrüche geht und wo die dann da behauptet, dass, das ist auch eine gute Überleitung, glaube ich, zum nächsten Artikel, wo sie dann da halt behauptet, ich meine, es kann ja auch gut stimmen, aber sie sagt es halt, ich kann es nicht prüfen, dass irgendwie Schwangerschaftsabbruchsverbot im Dritten Reich oder irgendwie noch vorher irgendwie dazu gedient hätte, halt Kanonenfutter zu generieren für irgendwelche Regime hier in Deutschland. Und das war aber halt so dargestellt, so behauptet, so nach dem Motto, ja, hier die Frauen natürlich, die werden da quasi getriezt und so und das ist so schlimm dann für die. Und wo ich mir so denke, ja, was ist da eigentlich schlimmer? Kanonenfutter machen und dann im Warmen sitzen oder nicht ganz so warm oder essen. Irgendwo auf jeden Fall noch am beschützendsten sein oder Kanonenfutter sein. Na? Aber ja, das ist natürlich vollkommen egal, das spielt überhaupt keine Rolle, muss man nicht gesellschaftlich betrachten oder so, dass die Männer das Kanonenfutter waren. Aber über irgendwelche anderen Sachen können wir uns endlos aufregen, so nach dem Motto, ja hier, verbinde mal die Pfeile hier, Schwangerschaft hier, jetzt irgendwelche Werbeverbote, ja da besteht doch ein Zusammenhang, ja, das ist hier die Wehrhaftigkeit von unserem bösen Unrechtsregime. So ein Quatsch, ey. Wahnsinn. Ja, Alter, es ist halt wirklich dämlich. Ja, weiter im Schwangerschaftsblock bei den Weltraumaffen, jetzt mit Sibyl Schick. Sibyl hat Hengame was voraus, sie war schon schwanger, hat abgetrieben, hat darüber natürlich, wie das für solche Seelen-Striptease-Aktivistinnen üblich ist, hat natürlich einen langen Thread auf Twitter drüber geschrieben, hat natürlich auch ziemlich unappetitliche Antworten bekommen, aber ja, ich sag mal, es ist halt Twitter, hat aber wohl auch sehr viel Mitgefühl bekommen. Aber für jeden von uns wäre das eine private Episode, die er verarbeiten muss. Sibyl sieht in ihren Erfahrungen natürlich gleich einen Grund, dass das ganze System auf den Kopf gestellt werden muss, dass wir viel mehr über das Thema Schwangerschaftsabbrüche sprechen müssen in der Öffentlichkeit. Ich frage, warum? Wir sprechen über gewisse Dinge halt nicht, weil sie mit einem gesellschaftlichen Tabu belegt sind, weil es halt Sachen sind, die an sehr private, an sehr intime Bereiche ranreichen, Sibyl. Es gibt in allen Kulturen, das ist dir sicher auch klar, gibt es diese Tabus und die halt irgendwie auflösen zu wollen, ich weiß nicht. Das ist ja nicht mal das, was ich habe überhaupt kein Problem damit. Das soll auch voll okay sein. Das Ding ist halt, die hätte einfach sagen können, ich wollte einfach nur drüber reden, weißt du, so, weil mir das auf dem Herzen liegt. Bam, fertig, kein Ding, weißt du, so ein persönliches Ding. Warum zum Fick muss sie ihre eigene Schwangerschaftsabbruch-Story verwenden wegen fucking Kulturkampf? Wie fucking pathologisch ist die durch? Ja, sonst wäre das arme Kind ja ganz umsonst gestorben. Entschuldigung. Doch, das ist doch richtig einfach durch, Mann. So mein Kind ist tot, ich habe eine Abtreibung gemacht, so, weil ich dafür aus Gründen nicht das Kind haben wollte. So. Was machen wir? Ja, Kulturkampf, Kapitalismus, Scheiße. Okay, cool, Sibyl. Also, Karthago muss fallen. Super, danke sehr. Ich bin privat umgeben von tollen Menschen, die andere nicht absichtlich verletzen würden. Aber auch in meinem Umfeld gab es unreflektierte Kommentare zu der Schwangerschaft. Wenn ich ein Gespräch damit eröffnet habe, dass eine Schwangerschaft festgestellt wurde, erhielt ich umgehend impulsive Glückwünsche. Die Leute haben gar nicht lange genug zugehört, um mich vom Schwangerschaftsabbruch erzählen zu lassen. Auf das Wort Schwangerschaft folgte Freude. Ich bin durch die ungewollte Schwangerschaft fast gestorben. Dann Glückwünsche zurückweisen zu müssen, war sehr belastend und unschön. Ja, aber Siebel, die Leute wissen das doch nicht. Wie wär's, wenn du anstatt zu sagen, hey, ich war mal schwanger, sagst, allein schon der Satz, ich war mal schwanger, zeig doch, dass du es nicht mehr bist. Und dann fragen die Leute eher, was ist denn da passiert? Weißt du, so, was ist denn das? Frame doch mal deine eigene Story besser, Siebel, dann verstehen dich die Leute eher. Ja, wer war sein noch schwanger zu dem Moment oder so? Ja, kann ja auch sein, aber selbst da könnte man da halt einfach besser diese Reaktion der halt zuvorkommen, wenn es dir nicht gefällt. Oder halt einfach nicht so drauf reagieren, weil die Leute doch erstmal der Story zuhören. Sie hat doch selbst gesagt, sie haben nicht mal zu Ende gehört. Warum nimmt sie denen das so persönlich? Wie kommt das bloß auch, dass die Leute sich freuen, ne? Für sie. Ja. Dadurch wurde mir der Raum genommen, in dem ich über meine Probleme hätte berichten können. Oh, wir kommen an den Kern der Sache, glaube ich. Ich, Mittelpunkt. Ja, es wird so getan, als wäre eine Schwangerschaft immer ein Glücksfall. Das mag für viele Menschen zutreffen, aber Freude als die einzige Möglichkeit zu betrachten, wenn wir mit schwangeren Menschen sprechen, finde ich problematisch, weil es keinen Raum lässt für andere Realitäten. Ja, vor allen Dingen ist die eigene Geburt doch ein Glücksfall, oder nicht? Also für das Kind ist das ein Glücksfall. Wovon soll ich denn standardmäßig ausgehen? Ja, wenn mir jemand sagt, ich bin schwanger, soll ich davon ausgehen, dass die Person da mit einem Downy-Kind das Krebs hat, da schwanger ist und sagen, oh, mein Beileid. So, soll ich da sagen, wird's ein Sohn oder eine Abtreibung? Was soll ich dazu sagen, Siebel? Wie soll ich darauf reagieren? So, schlägt sie da was vor in dem Artikel oder nicht? Diese Erfahrung hat für mich verdeutlicht, dass wir darüber nachdenken müssen, wie wir mit dem Thema umgehen. Viele wissen gar nicht, welche Gesundheitsrisiken mit Schwangerschaft verbunden sein können. Es wird direkt so getan, das ist das Zitat von eben. Mir nahm das die Luft weg. Ich hatte das Gefühl, dass meine Realität überhaupt nicht zählt. So als wäre es eine große Ausnahme, eine Schwangerschaft abbrechen zu wollen. Die Abweichung von der Norm, das muss sich ändern. Wir brauchen dringend einen Kulturwandel. Nee, das muss sich echt nicht ändern, dass das die Abweichung von der Norm ist. Es gibt ja Verhütungsmittel, ne? Das ist ja so schlau, das Mädel hätte so drauf kommen können, ruhig, ne? So. Ich habe kürzlich mit meiner Cousine telefoniert, die in England lebt und schwanger ist. Sie hat mir berichtet, dass die erste Frage nach der Feststellung einer Schwangerschaft dort lautet, wie geht es dir damit? Es wäre gut, wenn wir jedes Gespräch über Schwangerschaften mit so einer Frage eröffnen würden und nicht automatisch davon ausgehen, dass es sich dabei um eine Nachricht handelt, die beglückwünscht werden soll. Was die Sibyl hier macht, ist anekdotische Evidenz. Ja, die erste Frage in Großbritannien, wenn du sagst, du bist schwanger, da sind die verpflichtet, gesetzlich verpflichtet zu fragen, und wie geht es dir damit? Die dürfen nicht sagen, hey, that's great oder I'm happy for you oder irgendwas. Nein, in Großbritannien machen die das richtig, da sagen die, und hast einen Termin? Also für die Abtreibung? Oi, where's your pregnancy license? Oi. Schaffst du das überhaupt? Eine Veränderung der Sprache kann ein Umdenken anleiten. Wir alle haben die persönliche Verantwortung, uns selbst und unsere Perspektive auf das Thema zu reflektieren und zu überlegen, wie wir in Situationen, in denen Menschen über Schwangerschaft sprechen, handeln. Es ist gar nicht selten, dass Menschen unter einer Schwangerschaft leiden, selbst wenn diese gewollt ist. Ja. Ja, das Leben ist so lustig. Ist komplex, so. Das ist so lustig, weil da sind wir ja wieder bei diesem Ding. Es gibt in Deutschland ein Gesetz, dass man bestimmte Dinge nicht sagen können soll in Bezug auf Schwangerschaft. Und da regen sie sich tierisch drüber auf und das muss unbedingt weg. Und das kann ja auch alles unsinnig sein oder so, aber auf der anderen Seite drehen sie sich dann um und sagen, hier ist meine Liste von Dingen, die man sagen sollte in Bezug auf Schwangerschaft. Ja, die haben nie gesagt, dass sie schlau sind. Nur, dass sie Sachen wollen. Oder wie es Psycho Dad im Chat ausgedrückt hat. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago abgetrieben werden sollte. Ja, Karthago muss auch fallen, ne? Sibyl, die Ältere. Ja. Das war's. Eine tolle Botschaft zum Fest der Liebe, muss ja, ich sagen. Ja, genau. Ja. Dann wissen wir das jetzt auch. Was wäre, Sorge. Wenn Maria da offen hätte drüber sprechen können? Ne? Digga, die Esel hat sie gleich beglückwünscht. Die drei Könige wollten ihr irgendwelche Geschenke bringen und jo. So. Und keiner hat gefragt, wie Maria sich dabei fühlt. Und als sie da gesagt hat, dass da die Rechten die Streikbrecher sind, na, die Position von der ist halt einfach so ein anekdotisches Mimimi-Ding, was halt einfach totaler Stuss ist, ja, so, dass man halt einfach jeden bezeichnen könnte als Streikbrecher, unabhängig davon, ob man links oder rechts ist. Ich will auch so eine Kolumne, ey. Aber diese Maria, die soll ein schlechtes Gewissen gehabt haben, ne? 500 Seiten tippen und dafür Kohle kriegen. Ja, genau. 500 Worte tippen und dafür Seiten. Kohle kriegen. Egal worüber, egal ob Gehalt oder nicht, egal ob Sinn, egal ob logisch. Privat oder nicht. Das ist gut. Also ich könnte das, könnt nicht so viel schreiben über irgendwelchen Bullshit-Videos. Oh doch, klar. Ja. Du kannst ja wieder zusammen kopieren oder ich so. Ich würde mir so ein Ding machen, wie in der, welcher Redaktion war das? Bei Weiß, wo er dieses Whiteboard hatte und den komischen Dildo mit Pfropfen. Okay. Ding, ah, das meinst du. Ah, das dann, meinst du. Diesen Parodiesketch da, wie ja, Weiß genau. entscheidet, welche Titel sie verwenden. Da würde ich halt was über philippinische oder Außenpolitik und Transsexualität schreiben. Mir doch egal. Ja, passen würde es auf jeden Fall. Ja, apropos alte Kamellen. Friedrich Merz ist ja zum CDU-Vorsitzenden jetzt gewählt worden von der Basis. In wie vielen Anlauf? Ich weiß es gar nicht. Wie oft hat er schon probiert? Fritze, ne? Sagt der Sonderdritte. Der dritte Versuch. Ist das? Ja, und auf jeden Fall hat das jetzt geklappt, direkt im ersten Wahlgang. Also er hat leicht die absolute Mehrheit geholt gegen Herrn Röttgen und den, wie ist der andere nochmal? Weiß es jemand? Das ist Helge Braun, der Gießener Abgeordnete im Bundestag. Ich schäme mich auch angemessen. Ja, aber also dazu möchte ich nochmal, also ich habe sehr gelacht, ja. als ich das mit den 12 viel Schweinshaxe schon gegessen, ne? Also das, der Helge. Es war ja von vornherein klar, dass der Helge und der Röttgen ja eigentlich so eine Art Bollwerk sind, die versucht haben halt merkelianisch noch den Merz zu verhindern, aber das ist schon eine Ohrfeige, über 60% für den Merz und 30% oder paar 30% für die beiden zusammen ist schon wirklich eine Klatsche, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall kamen dann sofort die Leute aus ihren Löchern gekrochen und haben noch wieder daran erinnert, dass Herr Merz ja gegen die Vergewaltigung in der Ehe votiert hätte. Und so nach dem Motto... Moment, so rum hört sich's komisch an. Der hat gegen die gegen die Kriminalisierung der Vergewaltigung in der Ehe gestimmt. So rum. Ja, also ja. Weil man, da es ja natürlich zeigt, dass der Typ ist, der will, dass Frauen leiden und das Patriarchat regiert und so weiter und so fort. Na, das ist ja alles vollkommen klar. Und ich habe das zum Anlass genommen, nochmal das entsprechende rauszusuchen. Wir haben ja die älteste Drucksache, glaube ich, die wir uns hier jemals angeschaut haben, nämlich eine aus der 13. Wahlperiode des Deutschen Bundestages. Jetzt sind wir, glaube ich, bei, wo sind wir jetzt? Bei 20, glaube ich schon, ne? Naja, egal. Auf jeden Fall aus dem Jahr 1997. Tut ja nichts zur Sache. Also ewig her. Und da ist das ja dann passiert, was ja in dem Gedächtnis sich gehalten hat, als quasi ab dem Punkt war das illegal, seine Frau irgendwie zum Geschlechtsverkehr zu zwingen und davor war es legal. So sehen die Leute das ja immer, das ist irgendwie das, was bei den Leuten irgendwie hängen geblieben ist. Ist aber leider nicht richtig. Sondern was wir da gemacht haben, wie wir hier sehen, das ist also hier aus dem Antrag gewesen, wo sie hier sagen, Problem, die geltende Fassung, und dann gibt es hier irgendwelche Paragraphen, trägt den Erfordernis eines umfassenden Schutzes der sexuellen Selbstbestimmung nicht in allen Punkten Rechnung, sagen sie hier. Besonders ist eine Vergewaltigung, wenn sie innerhalb der Ehe stattfindet, nicht nach Paragraph 177 StGB strafbar, sondern kann nur als Nötigung Paragraph 240 StGB verfolgt werden. Und das ist halt eben der Punkt, der halt mittlerweile ignoriert wird, dass es halt nicht so ist, dass es so wie die Leute meinen, dass es quasi komplett gesellschaftlich akzeptiert und prima und überhaupt gar kein Problem, weil wir ja im Patriarchat leben, wo die verheirateten Männer ja alles machen können, was sie wollen. Also, Das ist sowas glaubt, ihr guckt da zu viele schlechte Filme oder was? Das ist einfach falsch. Und das ist so eine, das wird ja immer wieder aufgezählt. Immer wenn es um den Feminismus und was da angeblich alles erreicht hat, geht, wird ja diese Sache hier halt genannt, diese Entscheidung von 1997. Und es wird so dargestellt, als wäre das ja unbedingt nötig gewesen, weil, ne, da schwingt dann halt immer mit, dass Vergewaltigung in der Ehe war vorher nicht strafbar, mit anderen Worten, es wurde überhaupt nicht bestraft und das war alles vollkommen in Ordnung und überhaupt gar kein Problem. Und das stimmt halt nicht. Und das war als Nötigung strafbar und das Einzige, was sie halt eben machen wollten, ist, sie wollten das halt in diesen Vergewaltigungsparagraf mit aufnehmen und nicht mehr, dass es als Nötigung strafbar ist. Und das hat dann halt irgendwelche, ich bin natürlich kein Jurist, aber es hat dann natürlich irgendwelche Auswirkungen, dass man eine Nötigung jetzt halt bestimmte Dinge dann voraussetzt, die man dann irgendwie nachweisen muss, was dann bei dieser Sache dann wieder anders ist. Aber auf der anderen Seite ist es ja dann so, dass man da ja auch wieder Dinge nachweisen muss, die auch wieder schwer nachzuweisen sind, weil generell ist ja das Problem, dass du ja ganz oft in so einem Feld halt eben hast, zwei Personen, die eine Person sagt Variante A, die andere Person sagt nein, so war das nicht. Und dann kannst du halt nichts tun, wenn du keine anderen Beweise hast, weil dann steht halt Aussage gegen Aussage. Das ist eigentlich das größte Problem in dieser ganzen Sache. Und das lässt sich auch alle Gesetzesänderungen überhaupt lassen, das nicht ändern das nicht. Das Einzige, was man natürlich machen könnte, und ich glaube halt eben darauf spielen sie halt eben auch auf Zeit, auf irgendwann dann mal, ist, dass sie dann einfach sagen, die Frauen sind ja heilig und rein. Und wenn die sagen, da wäre was passiert, dann müssen wir es einfach so machen, dass denen dann halt geglaubt wird und das dann einfach so passiert, wie die das halt sagen und dass das, was der Mann halt eben sagt, nicht stimmt. Der sagt das ja dann nur, der lügt ja dann nur. Am besten quatscht der auch gar nicht jetzt dazwischen, ne? Listen and believe. Und genau, das ist halt das Ding im Endeffekt, es wird halt die ganze Zeit, und das ist eigentlich so der Punkt, einer der Hauptpunkte, und ich frage mich halt immer wieder bei diesen Sachen, warum das niemandem auffällt und warum man das nicht einfach mal kritisiert. Das ist halt so ein Punkt, wo immer wieder dieser Scharnier angebracht wird und gerüttelt wird, halt an den Grundfesten von der Gesellschaft, so wie wir die geregelt haben, von unserem Rechtsstaat, in dem man halt immer sagt, ich das als fetten Meilenstein ja, heutzutage. Das ist halt alles irgendwie so schön und gut, aber die Menschen leiden und die ganzen Unschuldigungen hier, die werden alle nicht verurteilt, obwohl die eigentlich alle schuldig sind und das ist so schlimm und unser Dunkelfeld und ralalalalal und damit immer wieder zu sagen, halt eben, diese Gesellschaft ist so schlimm, in deutschen Beziehungen wird sich nur geprügelt. Na, das kannst du alles machen, ne? Du kannst dich nicht hinstellen und sagen, hier, guck mal in die PKS, was mit Ausländerkriminalität ist, das ist Hetze, ne? Aber du kannst dich natürlich hinstellen und sagen, in deutschen Beziehungen wird sich ständig geprügelt, das ist an der Tagesordnung, da wird sich nur geprügelt, das ist charakteristisch dafür, dass sich da ständig geprügelt wird, weil da das Patriarchat ist und dann halt eben, dass dann die Frauen unterdrückt und die werden alle umgebracht und die werden alle mindestens geprügelt, wenn nicht umgebracht und das ist vollkommen okay, ne? Das geht ohne Probleme, das kann man sich hinstellen im Bundestag, da kriegt man keinen Buhruf für oder so, das ist alles vollkommen normal, ne? Das geht alles. Das ist halt eben die Gesellschaft, in der wir leben. Auf jeden Fall wollten sie das halt ändern. Und ich meine, das ist jetzt auch nicht unbedingt schlimm. Ne? Aber es ist halt nicht so, wie sie es immer darstellen wollen, dass das unbedingt nötig war, weil es ja ansonsten halt eben vollkommen egal ist und so. Weil das kann ich auch schon mal vorwegnehmen. Das ist ja jetzt schon ewige Jahre her. Und wenn ich dann wieder so Sachen lese, wie dem erzwungenen Beischaft leichtzustellende sexuelle Handlungen, die vom Opfer ebenso als entwürdigend empfunden werden, wurden davon auch nicht erfasst. Also da wurde wahrscheinlich das Wort Beischlaf verwendet und das war dann wahrscheinlich dann definiert als eben vaginal dann wahrscheinlich. Und das wollten sie dann weghaben, was ja sicherlich auch Sinn macht. Und ferner bestehen bei der derzeitigen Rechtslage Strafbarkeitslücken in Fällen, in denen das Opfer sexuelle Handlungen an sich ergehen lässt, weil es sich in einer hilflosen Lage befindet und Widerstand gegen die Täter auslöslos erscheint. Und das ist schon wieder so eine Sache, die sie bei dieser ganzen Nein-heißt-Nein-Geschichte ja auch wieder aufgekocht haben, so als wäre nie was gewesen. Und das gleiche Ding hatten sie hier halt eben auch schon. Ne? Und da fragt man sich dann auch wieder, das soll jetzt hier irgendwie das gebracht, was alles gebracht hat und was wir unbedingt brauchten, ne, damit. Und aber es endet überhaupt nichts. Es wird immer noch das Gleiche behauptet und es werden immer noch die gleichen Sachen vorgebracht. Und auch beim nächsten Mal, denke ich mal wieder, wenn sie dann sagen, wir brauchen jetzt Ja heißt Ja, dann wird das auch wieder das Gleiche sein, was sie dann da reinschreiben in ihre Geschichten. Und was auch niemand mehr sich daran erinnert, ist das, was sie hier sagen, in Lösungen, um einen möglichst umfassenden Schutz der sexuellen Selbstbestimmung zu erreichen, wird unter geschlechtsneutraler Formulierung, die berücksichtigt, dass auch Männer Tatopfer sein können, ein einheitlicher Tatbestand für Vergewaltigung und sexuelle Nötigung geschaffen. Weil das ist nämlich das Ding, wenn sie das mit diesem Beischlaf halt eben so machen, dass das quasi der Mann dann ist, der das nur tun kann. Ja, dass die Penetration dazu ist, ja. Genau, dann ist das hier natürlich auch eine wichtige Sache. Und ich weiß auch, dass ich irgendwie mal vor ein paar Jahren die Lauthäuser Schnarrenberger zu diesem Punkt gehört habe, die hier auch auf diesem Antrag hier ziemlich weit oben drauf steht und unter anderem übrigens auch eine gewisse Vera Lengsfeld, die heute ganz anders unterwegs ist. Und die hatte das da auch darauf hingewiesen, dass das ja auch ein Punkt war, den sie damit geregelt hatten. Aber das ist komplett aus dem Gedächtnis getilgt, ne? Da redet niemand drüber. Oder ja. Hat ihr jemand schon irgendwen sagen, wenn er gesagt hat, oh mein Gott, bis 1997 konnte man Männer überhaupt gar nicht vergewaltigen und dann wurde das erst geändert und das dann alles sagen, oh echt? Boah, wusste ich gar nicht. Nee, natürlich ja, das nicht. Das hoffe ich heute als totalen Meilenstein. Und mit derselben Argumentation, aber auch, also es sieht dann irgendwie so aus, als würde der Merz jetzt, wenn er da so drauf wäre, also wenn er denen diese Meilensteine kaputt machen wollte oder so. Das ist naja, besonders bedrohlich, was sie da was machen. Was sie im Endeffekt damit meinen ist, ne, auf diese Art. Was sie ja damit, das ist ja noch viel schlimmer. Sie unterstellen mir quasi, dass er will, dass Frauen vergewaltigt werden. Ja, dass er das so sieht, dass wenn du jetzt mit einer verheiratet bist, dass du mit der machen kannst, was du willst. Weil das ist ja in den Köpfen der Leute angeblich der Stand gewesen. Das ist der schönste Rückschritt, den man sich vorstellen kann. Aber das war überhaupt nicht der Stand. Und Rückschritt hinter irgendwas, was es noch nie gegeben hat. Eben. Und das ist hier halt eben dann nochmal aus den Reden davon, von diesem Herrn Eilmann von der CDU, der hat da natürlich nochmal gesagt, was jetzt an diesen ganzen, also 25 Jahre hat das halt gedauert, immer wieder mit Anträgen, die sie da hatten und er schreibt da nochmal was dazu anderen Sachen oder sagt das, das ist natürlich jetzt ein Protokoll, es gibt da leider in der Mediathek vom Bundestag keine Aufzeichnungen, also die Aufzeichnungen wurden zwar gemacht, aber die stehen da nicht zur Verfügung, man kann sich hier nur in das Protokoll reinlesen, aber es ist ja ein Wortprotokoll, von daher. Und dann sagt er jetzt zweitens, meine Damen und Herren, ich habe damals gesagt, also damals in vorangegangenen Debatten, dass es von dem Willen der Frau abhängt, ob es zu einer Verurteilung des Täters kommt. Innerhalb wie außerhalb der Ehe und dass wir das zu respektieren haben. Das gilt völlig ohne Rücksicht auf Widerspruchslösung. Und Widerspruchslösung ist so ein Ding, worüber sie da diskutiert haben, dass sie quasi, also das war in vorangegangenen Reden darüber, dass sie quasi sagen wollten, dass diese Strafverfolgung, weil das ja normalerweise so ist, wenn das ein Staatsanwalt dann ermittelt, und da musst du dann nicht selber sagen, dass du das möchtest, sondern die ermitteln dann von Amts wegen. Und die wollten das halt so machen, dass wenn die Frau dann irgendwie sagt, nee, ich bin dagegen, dass das dann nicht passiert. Und diese Widerspruchslösung wollten sie da drin haben, die ist jetzt aber in diesem Ding nicht mit reingekommen. Und stattdessen haben sie dann gesagt, was ja also aus meiner Sicht jetzt als juristischer Laie eigentlich auch sinnvoll ist, du kannst ja sowieso, wenn du jetzt mit jemandem verwandt oder verschwägert bist, die Aussage verweigern, und dass sie dann sagen, wenn die das halt nicht wollen, dann sollen sie halt zu der Sache einfach nichts sagen. Dann kann da ja auch im Regelfall schwierig da jemand verurteilt werden. Das ist hier das mit der Widerspruchslösung. Denn, und ich lese jetzt weiter vor, denn wenn eine vergewaltigte Frau den Täter nicht anzeigt, kommt es auch zu keinem Verfahren. Jedenfalls von ganz wenigen Ausnahmefällen abgesehen. Und jetzt kommt hier die Behauptung, das Dunkelfeld ist groß, von vielleicht 300 bis 400 Vergewaltigungen innerhalb der Ehe wird eine angezeigt. Und das ist halt auch interessant, eine andere Rednerin hatte gemeint, dass angeblich jede fünfte Frau in ihrem Leben vergewaltigt wird. Und wenn ich sowas schon mal höre, dann denke ich mir wieder, ja, was sind das für Fragen, die da stellen? Weil diese Dunkelfeldstudien, das sind ja so Sachen, wo sie dann halt Leute befragen. Und ich erinnere da noch an diese berühmte One-in-Five-Statistik von den College in Amerika Vergewaltigungen angeblich, wo ja auch Obama und vor allen Dingen hier Let's Go Brandon da ganz doll hinterher waren. Und da war das ja so, dass sie die halt gefragt hatten, hattest du schon mal Sex, wo du dir hinterher gedacht hast, dass du das besser nicht hättest machen sollen. Und das haben sie dann als Vergewaltigung gewertet. Und auch bei solchen Sachen, ne, ohne das jetzt gesehen zu haben, ich vermute halt eben, dass hinter diesen hohen Zahlen, die aus meiner Sicht halt vollkommen weltfremd sind, so Sachen da dahinter stehen, Wenn sie die dann halt zum Beispiel fragen, so, ob sie, was es sicherlich häufiger gibt, sind so Sachen wie nach dem Motto, ja, wenn dann der Alte mal einmal zu oft gebettelt hat und man dann will, dass der irgendwie nicht mehr nervt, dass man sich dann einfach so in Seestern-Haltung da irgendwie hinlegt und den dann machen lässt oder so. Und wenn sie ihre Frage halt so formulieren, dass sowas da halt mit runterfällt unter Vergewaltigung, was ja im Endeffekt aber kein Zwang ist. Und, ne, aber was denke ich schon in vielen Beziehungen vorkommt, dann hast du natürlich auch so hohe Dunkelfeldzahlen. Aber wenn du die Frauen dann fragen würdest, ob das jetzt eine Vergewaltigung war, dann würden sie das sicherlich verneinen. Aber diese Aktivisten sehen das halt natürlich so, ne? Da haben wir ja diese Vorstellung von Enthusiastic Consent und diesen ganzen Dingen, dass sie jetzt quasi sagen, wenn die Frau halt nicht 100% dabei ist und das alles ganz großartig findet, dann ist es halt eine Vergewaltigung, auch wenn da kein Zwang stattgefunden hat oder so und das dann quasi nur so ein Ding in der Beziehung irgendwie ist, Also für mich müsste eigentlich auch Gewalt stattgefunden haben, ne? wo man Vergewaltigung. eigentlich halt keinen Bock hat, aber das dann mal über sich ergehen lässt, ja, um des lieben Friedens willen oder um dem Gatten Gefallen zu tun oder dann mal einfach so eine Ruhe hat oder weiß ich nicht was. Ne? Also das sind ja sicherlich Dinge, die viel passieren. Ne? Ja, aber Also, Chris, aber es ist. in so Situationen gehst du hin und beredest das mit deinem Beziehungspartner. So von wegen, hey, ich habe ja das so, wir haben es ja getrieben so, aber ich fand es dann doch nicht so geil. Aber du gehst nicht fucking vor Gericht und sagst dann deiner Studie zu Vergewaltigungszahlen im Land, ja, ich wurde vergewaltigt, weil ich kein Ja, und jetzt machen wir erst Enthusiastic einen Streit Consent gegeben vorrangig, habe. ne? Das ist halt echt einfach Quatsch, sowas zu machen. Ja, wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob das wirklich dahinter steckt. Das ist jetzt nur eine Vermutung von mir, aber diese Zahlen einfach, also aus meiner Sicht halt vollkommen. Ja, für sowas müsste es wirklich so Rape Culture halt sein, wie in Sri Lanka halt zum Beispiel, weißt du? So, wo dann Leute auf der Straße vergewaltigt werden können, ja, und keiner macht was. Da laufen die Leute einfach nur dran vorbei. Wenn du hier sowas versuchst, dann wird das nicht funktionieren. Und allein auf College Campuses kannst du das damit nicht, die Zahlen irgendwie herleiten. Da musst du wirklich mit den Definitionen Ja, rumspielen das, und ja eben. Und das glaube ich halt, dass das viel getan wird im Fall von diesen Dunkelfeldstudien. Und bei Ja. dieser College-Geschichte war es halt auf jeden Fall so. Und ich denke auch, wenn die hier mit einer von fünf ankommen, dann wird das hier sicherlich auch so sein. Also kann ich Ja, mir ist gut heikel, vorstellen. wenn man sich die Statistiken so zurechtstrickt, wie sie das eben machen, und dann kommen die Leute dahinter, dann wird das Ganze gebildet, dann unglaubwürdig, ne? Nee, ist nicht mal zugegangen. Ja, es wird nicht hinterfragt. Das wird überhaupt nicht hinterfragt. Das ist es doch. Also ich meine, es wird höchstens hinterfragt von der Janice Fiammingo und so ein paar Leuten, die dann ihre Kanäle Ja, gesperrt kriegen. es wird dann hinterfragt, wenn es wichtig oder so wird. Also hier zum Beispiel mit Verfassungsgerichten oder das Nee, das wird nie paritätischen Dings und hinterfragt. so, ne, da wird das dann hinterfragt. Das Aber wird nicht vorher nicht, das ist hinterfragt. richtig. Das wird kein einziges Mal hinterfragt. Das ist doch moralisch. Willst du etwas, die Leute hier vergewaltigt werden? Das ist doch schlimm. Ja, auf jeden Fall, ich lese noch weiter vor. Ich habe mich noch gestern mit einer jungen Kriminalbeamtin unterhalten, die mir sagte, sie habe in den letzten Jahren keine einzige Anzeige aus einem Frauenhaus bekommen, obwohl das doch kein rechtsfreier Raum war. Wie meine Vorrednerin sagte, auch bisher konnte die Vergewaltigung in der Ehe mit bis zu 5 Jahren wegen schwerer Nötigung bestraft werden. Und dazu sagt Frau Schmidt, Ulla Schmidt von der SPD, aber nicht als Vergewaltigung. Das ist ja genau diese Geschichte halt eben. Also, es ist. Also, es ist eine Definitionsfrage im Prinzip, was da gemeint ist. Ja, und das, was sie sich davon erhofft haben, ja, im Endeffekt, was ja hier auch aus diesen Reden halt hervorgeht, dass sie ja ihre Dunkelfeldzahlen haben, die so riesig sind, und dass sie jetzt mit dieser Reform das dann Klar. alles beheben. Und das ist ja auch ähnlich wie diese Sachen, die sie jetzt meinten nach der letzten Reform. Und das wird genauso auch wieder sein bei der nächsten Reform. Dass sie halt immer ihre Dunkelfeldzahlen nebeneinander legen, neben den Anzeigen, die sie bekommen, und dann behaupten, das würde nicht reichen und das würde jetzt heißen, dass zu wenig angezeigt wird und dass das doch in Wahrheit ja so viel mehr los ist, weil das sagt ja unsere Dunkelfeldstudie aus. Warte, ist Und das echt so, wie das Argument strukturiert ist? Wirklich? ja, Okay, das wow. hast du doch hier, das hast du doch hier ausgebreitet. Ja. Angeblich, das Dunkelfeld ist groß, von vielleicht so und so viel innerhalb wird einer angezeigt. Ist das, was Ja, sie okay, sagen. ja. Und Ja, okay, ja. Dunkelfeld ist vor allem dunkel, ne? Groß. jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ja, also auf jeden Fall, aus dieser Geschichte hier ist im Endeffekt nichts geworden. Also ich habe auch vom wissenschaftlichen Dienst von Jahren später eine Ausfertigung gefunden, als ich danach gegoogelt habe, da auf der oder gesucht habe auf der Seite vom Bundestag nach diesen Sachen diese Woche jetzt. Und da haben sie halt auch gesagt, dass die Anzeigen von Frauen gegen ihre eigenen Ehepartner wegen diesem Vergewaltigungsparagraf also sehr wenige sind. Das hat der Fischer, glaube ich, auch schon mal geschrieben, dass da irgendwie praktisch nichts gewesen wäre oder so. Mhm. Also mit anderen Worten, ne, diese Behauptung, die darüber gemacht wird, dass es angeblich vorher komplett akzeptiert und in Ordnung war, ist falsch, definitiv falsch. Und das, was sie sich davon versprochen haben, diese Revolution, dass jetzt halt die ganzen Leute alle losziehen und dann da Dunkelfeldzahlen gleich anzeigen, dann sind mit anderen Worten, ja, halt quasi halb Deutschland irgendwie im Knast sitzt wegen Vergewaltigung von der eigenen Ehefrau. Das ist natürlich auch nicht geschehen. Da ist ganz wenig geschehen. Also das sind so die Mythen, wo die Frauen sich gerne ein bisschen gruseln oder so, ne? Ich weiß nicht genau, hat das auch damit zu tun. Also, wenn das so wenig dran ist, in Wirklichkeit. Wie gesagt, das ist dieses Gegenüberstellen von ihrem Dunkelfeld mit dem, was sie an Anzeigen haben und dann die Behauptung, ja, genau, dass das ja eigentlich identisch sein müsste. Weil ansonsten wird halt zu wenig angezeigt und die Leute gehen alle straffrei weg, weil die alle eingeschüchtert sind und so weiter und so fort. Das ist ja immer das. Und das wissen sie ja nicht. Sie vermuten es ja nur. Warum vermuten sie es wegen ihrer ganzen Verschwörungstheorie über das Patriarchat und diesem ganzen Kram, ne? Und auch so halt eben, als ob das bisher bis zu dieser Sache alles nicht möglich gewesen wäre. Doch, das ist genauso. Man konnte das nicht. Man konnte seine Frau nicht zu irgendwas zwingen. Das war nicht möglich. Das ist eine schwere Nötigung, wie halt eben steht. 5 Jahre Freiheitsstrafe. Auch vorher schon gewesen. Und klar, ne, diese Änderungen, es ist jetzt auch kein Skandal oder so. Das ist schon eine sinnvolle Sache gewesen, halt eben auch mit dem Aufnehmen von den Männern halt eben in diese Geschichte, wo ja niemand drüber redet, aber es ist halt eben sehr interessant, was für eine Mythenbildung es darüber gibt, wie man auch jetzt halt noch losziehen kann, diese ganzen Leute alle komplett, ne, Desinformation. Wir beklagen uns ja immer über Desinformation, die Leute dann irgendwie aufhetzt und politisch irgendwie in die falsche Richtung treibt oder so. Und jetzt hast du da einen Merz, der jetzt gewählt wurde und sofort kriechen alle aus ihren Löchern und sagen, der hat aber damals gegen diese Sache gestimmt. Und was sie meinen, was das dann bedeuten soll, ist, er will, dass man als Mann mit seiner Ehefrau machen kann, was man will. Und das war nie der Fall in Deutschland. Und das musste dieses Ding nicht herstellen. Und auch selbst diese Sache, die jetzt hier halt eben verbessert werden sollte, hat halt eben nicht das gebracht, was man sich davon versprochen hat. Und es wird aber immer noch, es geht immer natürlich immer noch wieder weiter mit dieser 2016er Reform, wo ja auch die Lauthäuser-Schnarrenberger, die jetzt hier draufsteht, ja damals zu der 2016er Reform ursprünglich gesagt hatte, dass sie nicht nötig wäre. Und das hat sie sicherlich auch gesagt, weil sie ja diese Sache mit ausgearbeitet hat und halt eben wusste, dass diese Sachen, was sie da irgendwie behauptet haben mit, man müsse sich wehren, nicht wehren, keine Ahnung, deutlich nicht sich wehren, dies wehren, das war ja da auch irgendwie so ein Ding, was ich auch nicht zusammenkriege. Schutzlose Lage und so. Ja, eben, ja. Was ja hier, wie gesagt, schon war ich auch ganz überrascht, dass das hier schon quasi mit drin stand, obwohl sie ja eigentlich immer behauptet hatten, das wäre nicht. Und das war, aus diesem Grund wurde dieses Gesetz ja dann auch begraben und war weg vom Fenster und das wurde nicht weiterverfolgt. Und dann kam ja die Silvesternacht von Köln. Und dann hat man dieses Gesetz aus dem Mülleimer rausgefischt und hat es einstimmig im Bundestag verabschiedet. Ne, mit nicht einer einzigen Gegenstimme. Und so wird da halt Gesetz gemacht in Deutschland. Es wird Gesetz gemacht mit irgendwelchen Panikzahlen, Behauptungen darüber, was angeblich in deutschen Beziehungen abläuft, dass sich da ja nur gehasst und geprügelt und geschlagen wird, ne? Weil das alles von Rechter ist, ist auch politisch auch so. Vor allen Dingen halt so Männer mit ihren eigenen Frauen, ne, das, also wenn die sich nicht hassen, dann weiß ich auch nicht. Also, naja, weil so Liebesbeziehungen, ne, sind halt Hass, so, ist ja klar, weil Gründe. Nur wer verheiratet ist, weiß, was es bedeutet zu hassen, ne? Meinst du denn, der Merz kriegt nochmal eine Chance, das irgendwie gerade zu rücken oder so? Oder ob er das macht überhaupt? Ja, das wird. Das ich glaube, der hat da schon so mehrfach sich zu geäußert zu diesem Ganzen, aber das interessiert doch die Leute nicht. Mhm. Aber es ist auch, glaube ich, egal. Jetzt ist er ja halt auch gewählt und das ist ja so letzte verzweifelte Aufbäumen, dann nochmal wieder ein bisschen stumm zu machen. Und ich habe das auch nur mitbekommen, weil sich diverse, eigentlich weibliche CDU-Mitglieder darüber halt echauffiert haben, über diese Einseitigkeit von diesen Behauptungen wieder aufgestellt werden. Das muss man ja auch mal fairerweise dazu sagen. Aber wie konsequent die CDU die Merkel-Linie abgewählt hat, ne? Mit dem März, finde ich das schon beeindruckend. Ja, also ich denke auch, dass das schon wesentlich früher so gekommen wäre, und das haben auch viele Beobachter gemeint, wenn man die Basis da halt gefragt hätte und nicht irgendwelche Gremien. Ja, das stimmt, ja. Ja, neues Thema, neues Glück, ne? Beziehungsweise es gibt noch Vergewaltigung, die Vorwürfe an den Luke Mockridge stehen ja noch im Raum sozusagen, und der Spiegel hat ja mit so einem Bericht an irgendwelchen Ex-Freundinnen von ihm rumgezehrt und denen irgendwelche Aussagen entlockt, und das dürfen sie jetzt nicht mehr, hat ein Gericht entschieden. Also der Mockridge wehrt sich da aufgrund seines Persönlichkeitsrechts oder so, glaube ich, das haben sie da ja, überbewertet eben als. Bevor du jetzt sagst, dies, das, jenes und glaube ich und so, dann kann ich da auch noch was dazu erzählen. Weil ich mir das jetzt ein bisschen angeschaut hatte, weil ich hatte. Dieses, ja, sie sollen eben keine Verdachtsberichterstattung. Dieses machen, hier ist Art. Ja kein vollständiger Artikel, leider wegen Paywall. Ja. Deswegen habe ich da nochmal geguckt, ob ich noch was anderes finde. Ich habe aber nur ein Video gefunden, was ich aber auch nicht abspielen konnte, weil diese dämliche Seite von Spiegel Online zum Kotzen ist, was dieses Video da angeht. Also ich habe das nicht stillgestanden und gestartet bekommen. Da geht dann sofort das nächste Video irgendwie los oder so. Spitze. Und auf jeden Fall, also. Dieses Video von Spiegel Online, was ich eigentlich hier gerne jetzt gezeigt hätte, das war nämlich mit dieser Anna-Marie oder wie die heißt, die ist uns in der Vergangenheit schon aufgefallen. Das ist nämlich diese super schlaue Frau, die auch diesen unterirdischen Artikel da über Männerrechtler und so gemacht hat, wo sie dann irgendwie behauptet hätte, dass quasi Männerrechtler, Pick-up-Artists, Incels und so weiter ja nur unterschiedliche Bezeichnungen haben, weil die sich nicht auf einen Namen einigen können. Also mit anderen Worten, ja, genau. Das sind eigentlich die alles dieselben, alles rechts, das sind dieselben Nazi, Leute, die rechts, alles dasselbe rechts, wollen. Ne? Das ist alles eine homogene Gruppe, aber die können sich halt nicht auf einen Namen einigen und deswegen haben die halt unterschiedliche Namen. Also, klar, das erinnert mich sehr stark an, wenn ihr das Hashtag Gamergate loswerden würdet und euch anders nennen, dann wäre die Situation ganz anders. Genau. Ja, wenn ihr nur das Sternchen benutzen würdet, wäre die Situation ganz anders. Ne? Ja, und also das ist so der journalistische Standard auf jeden Fall von der Dame. Und die führt dann da groß darüber aus, wie das irgendwie gelaufen ist, wie sie diese Leute da irgendwie gefunden haben. Und zwar so, dass irgendwelche Aktivistentruppengruppen irgendwelche großen Aufrufe gestartet haben, doch mal von irgendwelchen Leuten, die mit dem Mockridge irgendwann mal was hatten, dass die sich doch mal melden sollen und mal schön über denen was auspacken sollen. Wahrscheinlich in dem Ort, wo er früher zur Schule gegangen ist oder so. Das lohnt sich am meisten. Man könnte es vielleicht auch als Hexenprozess bezeichnen. Aber, ne? Und dann haben sie sich von denen irgendwie die rausgesucht, die auch mit Namen denen gegenüber quasi selber mit denen dann reden wollten. Weil Leute, die nur anonym denen gegenüber auch bleiben, die können sie natürlich nicht nehmen. Das sagt sie dann so ganz stolz nach dem Motto, ja, unsere journalistischen Standards, ne? Wir müssen ja schon dann auch selber mit denen dann reden. Okay, ja, genau. Du musst dann mit denen selber reden, damit sie dir ihren Krempel, den du ungeprüft abdrucken kannst in deinem Käseblatt. Nach deinem Aufruf von Aktivisten. Ja, der Spiegel wird ja immer schlimmer auch, ne? Man, der Velocis war ja schon so ein Fall und jetzt solche Dinger dann hinterher und dann ohne sich zu schämen, dass man da irgendwie, weiß ich nicht, vors Gericht geht. Ja, aber es ist ja auch keine Ausnahme. Also das ist ja schon ähnlich wie mit dieser Dame von der Ethengruppe da, von BuzzFeed und so. Also, ne, also die ist jetzt schon ein paar Mal so aufgefallen, aber sie ist ja bei weitem nicht die Einzige, die da, das ist ja so. Ja, moderner Journalismus halt, ne? Und mittlerweile haben sie ja, habe ich jetzt gemerkt, ja auch ihre Story noch weiter gestrickt, weil die ursprüngliche Sache, die diese Ex-Freundin da von ihm ja irgendwie nur gemeint hatte, war, klar, das war ja eigentlich nur, sind immer das weit war eigentlich nur, wir saßen eines Abends zusammen und dann wollte er irgendwas mit mir und dann hat er mich da irgendwie so ein bisschen aus Bett gezogen oder so und dann hat er irgendwie gesagt, jetzt hätte ich dich fast vergewaltigt oder so und oh mein Gott, es war so schlimm. Und das war eigentlich alles. Also sie hat ihm im Endeffekt nichts vorgeworfen, irgendwas getan war das, zu haben. Das war ja schon so die ganze Geschichte. Und jetzt haben sie diese Story nämlich weiter gestrickt, laut dieser Anna da, nee, weil das hat ja wahrscheinlich nicht gereicht. Das war ja dann doch ein bisschen zu wenig. Und deswegen haben sie da jetzt irgendwie draus gemacht, er hätte irgendwie das Safe-Wort Honigbiene oder irgendwie so ignoriert und dann irgendwie sie weiter gekitzelt. Und ja, das hat er auch schon mal erzählt oder so in dem Interview, wo das wo das so gewesen wäre. Ja, also okay. Ich weiß, das ist vielleicht keine schöne Art, aber das begründet ja noch keine Vergewaltigung. Sie weiter gekitzelt. Ja. Honigbiene. Vergewaltigungskitzeln oder das. Ja, Gewaltkitzeln, verdammt. Das was war der Spruch, den der gesagt hat, von da hätte ich dich fast vergewaltigt, da ist auch wirklich wichtig, so paralinguistisch, wie es gesagt wurde. Denn das war dann so in die Richtung von, ja, gut, dass du, dass ich jetzt aufgehört habe, sonst wäre das. Das war sozusagen wie Versuch über Witz zu verarbeiten, wie krass das doch eigentlich hätte enden können, weißt du? So, dass er halt gesagt hat, so, hey, ja, ich hätte dich ja fast vergewaltigt. Also so, ist halt, ja, Sprüche aus dem Kontext reißen einfach so, ja, super, Alter. So, besonders wenn man schon denkt, ja, Männer sind Schmutz und man hat schon dieses Bias dazu, dann wird man das so interpretieren. Und dann hat die Dame dann noch gemeint, dass sie auch schon alle Briefe vom Anwalt gekriegt hätten, die ja schon angekündigt haben, dass sie jetzt über diese Sache nicht mehr berichten können, dürften, würden. Und das lag wahrscheinlich daran, weil ja zu dem Zeitpunkt auch schon das Urteil vorlag, beziehungsweise, dass ja die Ermittlungen gegen ihn eingestellt worden sind, weil sie ja gesagt haben, dass es halt ja im Endeffekt A, zu lange her ist und da jetzt sowieso Aussage gegen Aussage steht, also die Möglichkeit, da jetzt irgendwas draus zu machen, kriminologisch, ist halt nicht vorhanden eigentlich, ne? Also was willst du da jetzt ermitteln? Ja, du kannst nicht die Leute immer wieder vor Gericht zerren. Du hast die eine, ja, sie könnte schon einen sehr theatralischen Auftritt hinlegen, der sehr glaubwürdig scheint, und dann könnte man ja, da vielleicht noch was machen. Ja, aber das ist doch jetzt bekannt. Die Sachen, die sie jetzt behauptet hat, ihm vorgeworfen hat, die sind ja bekannt. Also da das müsste ja dann noch irgendwas Neues sein, was sie sich dann noch irgendwie ausdenkt oder so. Ja, deswegen sage ich ja, du kannst nicht die Leute immer wieder für dasselbe Ding anzeigen und verklagen und verurteilen. Manchmal, aber nur manchmal. Und deswegen dementsprechend ein kleines bisschen kitzeln gern. Und dementsprechend, und so sind sie dann halt gekommen auf dieses Ding mit dem verbotene Verdachtsberichterstattung, weil im Endeffekt, wenn du jetzt eine Verdachtsberichterstattung, die kann halt zulässig sein, wenn du dann zum Beispiel halt irgendwie sagst, so, ja, der und der wirft dem und dem irgendwas vor, aber wenn es da jetzt wenn es da jetzt schon einen Stand zu gibt, dass da halt jetzt nicht ermittelt wird oder dass es ein Urteil gibt oder so, dann kannst du dich halt schlecht immer noch hinstellen und sagen, ja, das ist jetzt halt der Vorwurf, den es hier gibt, mal noch quasi. Wir haben einen neuen Verdacht, deswegen haben wir einen neuen Verdachtsberichtartikel. Nee, ist doch nicht mal ein neuer Verdacht. Ja, eben. Noch dasselbe. Ja. Und das wird wahrscheinlich das Problem jetzt gewesen sein halt. Und dann ziehst du dir da per Aktivistenaufruf noch ein paar andere Leute, die irgendwie sagen, ja, der hat mal Hü zu mir gesagt und ich wollte aber Hot und oh mein Gott, es war so furchtbar. Also ja, ne, und das geht dann halt nicht, ne? Aber ja, das. Ja, ich finde ein bisschen schade, dass er sich so zurückgezogen hat. Also, das finde ich wirklich. Ich glaube, dem seine Karriere ist vorbei. Also. Auch wenn sie da anfangs sich da noch hinter ihn gestellt haben. Kann auch sein, dass es von der Satz 1 kam, dass er nicht mehr auf den Schirm soll oder so. Also, bisher haben sie mir so gesagt, dass es wäre von ihm ausgegangen. Aber wie gesagt, wenn du Leute irgendwie loswerden willst, schleuse ihm einfach eine Frau ein und dann soll sie was erzählen. So. Jo, das war ja schon vor 250 Jahren bei den Schwarzen in Amerika so. Ne? Grundsätzlich einfach der Fall. So, wenn du halt Leute loswerden willst, dann operierst du das da zusammen. Nicht, dass ich sage, das sei so, okay, aber ich sage so, das ist durchaus nicht auszuschließen. Es ist, die Zustände hier sind billigend dazu. Ja, ich meine, das ist ja auch eine Tatsache, dass diese Vorwürfe, die wird man so schnell nicht los. Siehe Kachelmann, siehe hier, wie ist der andere, hier von Andreas Türk und so. Der ist ja auch freigesprochen worden. Der hat auch nie wieder irgendwie einen Job bekommen. Also sollst du ja auch nicht. Sollst du ja auch nicht. Du hattest deine Chance gehabt und die Öffentlichkeit hat bestimmt, dass du es gemacht hast, selbst wenn du es nicht warst. Tada. Ja, da tun die Leute halt auch weiter so, als wäre das schon was dran gewesen. Ja. Das ist halt absolut. Ja, die größtmögliche Rehabilitation hat ja Kahlmann erreicht, dass er jetzt wieder seine Sendung hat und so weiter. Das geht schon einigermaßen, aber es hat auch lange gedauert. Hat viel Geld gekostet und viel Kraft, denke ich mal. Ja. Nix und wieder nix. Jetzt dahin, haust du. Ja, und hier haben wir den Fall Bild und den Aufstand der Omikron-Experten. Jetzt geht es an die Pressefreiheit. hier Kolumne von Jan Fleischhauer, die ich jetzt rausgenommen habe, weil der es eigentlich ganz gut Was meinte denn damit zusammengefasst hat, Aufstand, aber es ja? haben natürlich auch noch ganz viele andere sich dazu geäußert. Wir haben auch gleich nochmal was von der anderen Seite. Und es geht hier darum, dass der Presserat jetzt gerügt hat von der Bild-Zeitung, diesen, ich glaube, hier war auch ein Foto drin. Genau, dieses Expertentrio schenkt uns Frust zum Fest. Familienfest nach Corona-Regeln, Geschenkekauf 2G, Kinoverbot für Ungeimpfte. Und dass sie hier quasi diese drei Herrschaften mit Namen benannt und Foto in der Bild-Zeitung abgedruckt haben und quasi, ja, Expertentrio schenkt uns Frust zum Fest geschrieben haben. Und das wurde jetzt tatsächlich gerügt vom Presserat, weil da ganz viele Leute sich drüber, also so viele Beschwerden irgendwie schon lange nicht mehr irgendwie eingegangen sind zu diesem Thema. Und mit der, also sie haben im Endeffekt gesagt, dass das ja quasi falsch wäre, das zu behaupten, dass dieses Expertentrio uns Frust zum Fest spendiert, weil die das ja nicht entscheiden dürfen. Ja, sie Das sind halt nur die Boten, ja. sind ja nur die Experten, die halt eben sagen, wir brauchen das jetzt, wir müssen hier alles zumachen und so viel Einschränkungen wie möglich, bitte. Aber da es ja die Politik entscheidet, ist es ja quasi nicht deren Schuld, weil die Worte ja nicht zu Taten führen, ne? Das ist ja in ganz anderen Fällen so. Hier ist es natürlich nicht der Fall, Ja. ne? Und weil wir auch nur auf die Experten hören müssen, wenn es Oma stirbt, aber die sind natürlich für nichts zu verantwortlich machen, weil das entscheidet ja natürlich die Politik, ne? Also ich meine, klar, eigentlich ist das so, ja. Ja, Das ist nicht schon, ne? so, Aber sie hätten ja vielleicht auch aber zwei, drei verschiedene Sachen vorschlagen können, dass die nicht nach Politik was dem zu wählen Standard, hat. den man sonst immer fährt. Der Standard, den man sonst immer fährt, ist, Person A sagt dies und über 30 Banden und 40 Zacken und 50 Schrägen und runterrollen und Karten umstoßen, die wiederum einen Eine Rube Kanamaran durchs Goldberg-Maschine, Wasser ne? schieben, der wiederum irgendwo den Basketball ins Loch tut und dann Hass und Ja. Tod. Ja. Na, so ist es ja normalerweise immer. Und Kausalität eindeutig. das kann man dann auch machen. Da kann man dann auch dieser Person X das dann vorwerfen, dass sie das ja hätte kommen sehen müssen, was da ganz hinten bei rauskommt. Aber ne, hier ist das natürlich fies und ja auch total unwahr und unrichtig, weil Geschenkekauf 2G haben wir ja gar nicht. Kinoverbot für Ungeimpfte. Ungeimpfte dürfen ja alles machen. Ne? Also dürfen die irgendwas nicht machen? Die dürfen doch alles machen. Bei mir fest nach Corona-Regeln habe ich noch nie was von gehört, dass wir jetzt irgendwie hier nur noch so und so viele Personen sich wieder treffen dürfen und so. Ach, ja. Ja, und auf jeden Fall, Herr Fleischhauer findet es halt auch nicht so gut, wie das, was sich da halt in Gang jetzt setzt, ne? Dass alle jetzt losrennen und irgendwie sagen so, das geht ja gar nicht. Weil Ja, im das sind auch Endeffekt Leute, die zu. sind die Sachen ja, so wie ich sie gerade schon gesagt habe, ne? Also diese Experten, die machen ja diese Vorschläge, die dann hinterher kommen. Und jetzt zu sagen, da sind jetzt diese Experten, die machen diese Vorschläge, das kommt dann hinterher so, ja, das tut es nun mal. Ne? Klar, das ist reißerisch so ein bisschen mit diesen Geschenkpaketen hier. Und das steht Ja, hier es auch ist aber auch ein in dem heftiger Artikel Vorwurf, dass von das was ist, Übermedien hier was drin, dass sie ist das beziehen sich ja falsch? auch auf eine, also diese Stelle Übermedien steht, dass hier jetzt zahnloser Tiger, deutscher Presserat rügt, Bild mehrfach, lässt sich aber erstmal Zeit. Also mit dieser Entscheidung hier lassen sie sich Zeit. Und die schreiben hier, dass quasi auch in irgendeiner internen Messaging-Gruppe hier Slack-Kanal von Bild irgendwie geschrieben wird, vielleicht noch ein Fadenkreuz auf den Teaser. Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. So nach dem Nice, Motto, auf auch die Stirn. intern ein Redaktionsmitglied Nice. schrieb, vielleicht noch ein Fadenkreuz. Aber auch Tja, da. also ich meine, ja, auch da dasselbe wie halt immer. Ne? Hier, das ist jetzt wieder gemein, irgendwie diesen Leuten vorzuwerfen, dass das wegen deren Panikschieberei dann halt irgendwelche Sachen dann passieren an Verboten und so. Ja, aber warte, warte, Ja, ein bisschen mit stressfrei dem, bedroht. Come on. mit dem Zielscheibe-Dings, ne, so Visier, ne, so, das wäre buchstäblich einfach den Messenger shooten, man würde Messenger erschuten, ja. Was ist denn das, Mann? Das ist halt eine Situation, da haben Leute drüber entschieden und die kommen in eine Talkshow und verbreiten diese Informationen so ganz neutral und sachlich, ohne oder mit Wertung, keine Ahnung. Und dann heißt es, Expertentrio schenkt uns Frust zum Fest. Ja, und natürlich verbinden sie das direkt mit diesen Fackelzügen, die es irgendwie gegeben hat. Ja. Und auch bei diesen Sachen wieder, na klar, es hat schon so, dreht auch alles es hat schon so ein bisschen den Eindruck von der Einschüchterung, ne, diese Fackelgeschichten, würde ich schon sagen. Züge sind nicht CO2-neutral. Vor allen Dingen, wenn man halt auch bei den Privatwohnungen von irgendwelchen Leuten dann vorbeischaut und solche Dinge, ne? Ja. Also ganz koscher ist das auf jeden Fall nicht, aber das verbindet sich auch aus meiner Sicht nicht hier mit dieser Geschichte. Und aus der anderen Seite nochmal, selbst wenn das jetzt hier irgendjemand lesen würde und sich dann irgendwie denkt, so, ach ja, das sind also die drei Leute, die da irgendwie dran schuld sind, also gehe ich jetzt mit meiner Fackel irgendwie die Schwesig nerven, dann ist das immer noch deren Schuld selber, wenn sie dann diesen Entschluss fassen. Ach, Eigenverantwortung. Und nicht die Schuld von der Bild-Zeitung, also tut mir leid. Weil ansonsten, ja, wenn da jeder selber für verantwortlich ist für das, dann sind auch die verantwortlich für die Lockdown-Geschichten alleine. Weil sie es ja dann wissen müssen, dass die Politiker ja gar nicht anders können, als das dann machen. Also, ne, also müsst ihr euch für eins entscheiden. Entweder ist es immer der anfängt in der Kette, ist schuld oder halt eben nicht. Also. Ja, aber Sprachhandeln ist doch das Wichtigere. Ja, wie man wieder von dann nicht deren Wissenschaftsfreiheit eingeschränkt, würde ich sagen. Das ist doch irgendwie Quatsch, der Vorwurf. Das ist ja mehr gut. Ja, es werden Seite wieder Telegramme in Umlauf gebracht. Oh nein, was auf Telegram in Umlauf gebracht wird, ist teils unanständig und oft kriminell. Mein Wunsch ist, dass wir keinen deutschen Sonderweg einschlagen, sondern einen gemeinsamen europäischen Sonderweg-Rechtsrahmen schaffen, der es uns ermöglicht, gegen Hass und Hetze im Netze vorzugehen. Ja, also es ist überhaupt keine Frage, was auf Telegram in Umlauf gebracht wird. Das ist nicht nur widerlich und unanständig, sondern das ist in vielen Fällen eben auch kriminell. Das geltende Strafrecht ist da völlig eindeutig. Und wir müssen jetzt über alle Möglichkeiten nachdenken. Mein Wunsch ist es nur, dass wir hier keinen deutschen Sonderweg einschlagen, sondern ich weiß, dass das bei unseren europäischen Nachbarstaaten auch ein großes Thema ist. Ich habe mich erst am Freitag mit den Justizministern der anderen europäischen Staaten dazu ausgetauscht. Und wir haben alle ein großes Interesse daran, dass wir einen gemeinsamen europäischen Rechtsrahmen schaffen, der es uns ermöglicht, gegen Hass und Hetze effektiv vorzugehen. Wie lange ist das jetzt her, dass sie das gelobt haben, dass das in der Ukraine so gut die Opposition unterstützt? Oder in Belarus. Ja, aber wehe, die deutsche Opposition wird da unterstützt. Die ARD hat einen Artikel verschwinden, das hat der Argonerd letzte Woche gepostet. Vor ein paar Monaten hat die AfD darüber geschrieben, wie super Telegram funktioniert hat bei der Organisation des Widerstands gegen Lukaschenko. Weg. Ja, super. Der Artikel ist nicht mehr da. Oh. Ganz komisch. Als wolle man so, wer die Vergangenheit beherrscht die Zukunft. Oder das ist eine Fake News. Also. Ja. Aber auch kommentarlos. Da steht jetzt nicht irgendwie, in diesem Artikel haben wir gedacht, dass das in Belarus schon in Ordnung geht, aber in Deutschland ist es voll scheiße, deswegen haben wir ihn weggenommen. Aber Moment mal, wie ist denn das eigentlich wie ist denn das eigentlich mit den, weil es gibt ja für die Videos, die ARD und so machen, gibt es ja diese Löschfrist, dass sie die ein Jahr auch nicht. Ja, genau, dass sie die halt nicht ewig da online behalten dürfen. Ist das bei den Artikeln vielleicht auch so? Weil da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Es kann auch sein, dass sie das entfernen mussten, weil es einfach an der Reihe war, wegen diesem komischen Handel, den sie da mit der deutschen Verlags-Dingsbums haben, da diesen. Aber das kann ja eigentlich nicht sein. Also Nachrichten sollten davon nicht betroffen sein. Es muss doch völlig klar sein, dass man nachvollziehbare Quellen braucht, Medien zu diskutieren. Ja, ich glaube, es ging um die Videos hauptsächlich. Deswegen haben sie auch angefangen, die auszulagern nach YouTube. Das klingt ja jetzt nicht nach Breaking News, dies und das ist passiert, sondern das ist ja wahrscheinlich dann irgendwas gewesen, wo sie jetzt da die Meinung von irgendwem schreiben oder so. Und das wird ja dann mit einem Sendebezug auch gewesen sein müssen, weil das ist ja auch so eine Pflicht, die haben. Die müssen ja immer solche Artikel mit einem Sendebezug machen. Also die müssen sagen, sowieso vom WDR sagt in der und der Sendung dies, das und jenes und hier sind dann irgendwie noch drei Worte mehr dazu oder so. Weil sonst dürfen sie das auch nicht. Das ist ja gerade diese Geschichte, dass ja die Verlage denen gesagt haben, dass sie ja quasi ihnen Konkurrenz machen und dass es ja kein Rundfunk ist, irgendwelche Beiträge ins Internet zu stellen. Und deswegen ist das ja nicht Teil von diesem Auftrag, den die haben. Und deswegen gibt es halt diesen komischen Handel, den sie dann halt haben, dass sie, wenn es jetzt einen Sendebezug hat, dann dürfen sie das veröffentlichen. Und diese ganzen Sendungen dürfen im Internet aber nur so und so lange irgendwie verfügbar sein. Ja, irgendwie so ein Artikel nach dem Motto, der Spiegel meldet oder so, das dürfen die, glaube ich, nicht, ne? Die dürfen nur tagesaktuelle... Ja, und selbstrecherchierte Sachen. Ja, selbstrecherchierte... Nee, das ist wirklich irgendwie... Du darfst quasi sagen, sowieso ist heute gestorben oder so, oder der und der, okay. Das und das ist heute irgendwie im Bundestag beraten worden, na, das ist tagesaktuelle Berichterstattung. Aber du darfst nicht sagen, Telegram war gut für die Dingsbums, weil die Aktivistin irgendwas sagt, dies und der irgendwie mal das und das. Also du kannst nicht so einen Artikel machen. Das geht nur mit Sendungsbezug. Und ich meine, dass das halt eben auch irgendwie sich dann, weil das halt Rundfunk normalerweise ist, was die machen. Und das ist ja auch so ein Ding, wo sie seit Jahren schon irgendwie, die hatten ja auch mal diese tolle Umfrage in Auftrag gegeben, wo sie da irgendwie dann behauptet haben, dass ja 60% irgendwie von den Deutschen oder noch mehr irgendwie der Meinung wären, dass das doch total cool wäre, wenn jetzt ARD und ZDF auch noch schönen Text, ne, wie so eine Zeitung im Internet noch zusätzlich publizieren. Das wäre doch super klasse. Da würden die alle, das fänden die alle so gut. Aber das sollen sie eigentlich nicht, dürfen sie eigentlich nicht, wegen dieser Regelung halt, diese da irgendwie, diese, woher der Döpfner der Chef von ist. Ich will mal sagen, Deutsche Verlagsgesellschaft, aber Deutsche Verlagsgesellschaft ist dieses Ding von der SPD. Aber es heißt auch irgendwas mit Verlags, Deutsche Zentrum, irgend so ein Ding. Ich hab's schon vergessen, ich krieg's nicht zusammen. Irgend so ein Drei-Buchstaben-Ding mit Verlag. Und die haben da halt für gepocht, dass der Rundfunk nicht in ihre Domäne eintreten darf und halt eben keine Zeitung machen darf. Und deswegen sind diese Sachen halt so gekommen. Also ich, ne, das möchte ich halt mal anmerken an dieser Geschichte. Ja, das ist da die Konkurrenz versuchen vom Hals zu halten, das ist schon klar. Und ja, die Öffentlich-Rechtlichen sind ja so groß, dass sie im Prinzip auch in ihrem Bereich ganz vielen Leuten das Wasser abgraben von ja, daher. Ja, ich will da jetzt, das ist ja jetzt eigentlich nur ein Nebenthema. Ja. Ich bin da jetzt nur drauf gekommen, weil ich das jetzt nicht so stehen lassen will, so nach dem Motto, die haben das ja nur gelöscht, damit das jetzt im Memory Hole verschwindet, weil das weiß ich halt nicht genau. Es kann sein, aber es kann halt eben auch sein, dass das im Zusammenhang mit dieser turnusmäßigen Löschung da irgendwie dann einfach passieren muss. Ja. Um jetzt auf diese Sache halt zurückzukommen. Also, was ich schon mal super genial finde, ich meine, klar, der Herr Buschmann ist jetzt nicht mehr nur noch FDP-Abgeordneter, der ist jetzt halt auch Bundesminister, aber so ein Spruch wie unanständig von einem Liberalen, also ja, genau. Das ist ein bisschen schwach vom Argument her. Dafür brauche ich meinen Staat, dass der mir sagt, was der Anstand hier irgendwie gebietet. Ja. Bis hierhin und nicht weiter, das ist die Grenze. Und wenn da jemand was macht, egal wie, ist das böse. Hast du denn die moralischen Implikationen? Ja, wenn es doch nur eine Webseite gäbe gegen irgendwie Hass im Netze, Mann. So aus moralischen Gründen musst du dann die Sprache akzeptieren, die wollen und was nicht alle. Ja, wir haben das ja gerade eben eigentlich schon angesprochen, aber hier kam die Frau Riedel, das ist ja die Nachfolgerin von dem Jimmy Schulz damals gewesen, bei diesem Load e.V., diesem Verein für liberale Netzpolitik. Und das ist die Dame, die diesen aus meiner Sicht vollkommen fehlgeleiteten Antrag, den es da Ende von der letzten Legislaturperiode von der FDP gab, mit digitaler Gewalt im Internet und so ein Kram damit befeuert hat, mit Inhalt und auch noch so ein Ding bei der Naumann-Stiftung oder Schlaumann-Stiftung, wie ich sehr freundlicherweise immer nenne, gebracht hat, wo sich auf Buzzfeed bezogen wurde und lauter Bullshit. Und hier hat sie dann aber doch mal wieder gemerkt, dass es da irgendwie ein Problem gibt. Und gesagt, die Naivität, mit der geglaubt wird, dass man durch Regulierung von Telegram all unsere Probleme gelöst werden, macht mich wirklich sprachlos. Ebenso sprachlos macht mich, dass ich irgendwo eine Forderung der Stärkung des Rechtsstaats durch Fortbildung bei Polizei und Justiz lese. Wie häufig mussten wir durch die gute Arbeit von Medien erfahren, Das ist die Frau Riedel, dass zum Beispiel die Polizei einfach nichts mitbekommt, was offen im Netz passiert. Wie kann man außerdem im gleichen Atemzug sagen, dass Telegram zwar den Freiheitskämpfern in Belarus und Hongkong half, aber hier aber von den Falschen genutzt wird, es da ja Maßnahmen braucht, hat man nicht vom NetzDG gelernt und wie das Vorwitzmacht Missbrauch durch Regime ausgenutzt wird. Ja, da, liebe Ann-Kathrin, weise ich dich hin auf deinen vorhergegangenen Tweet. Da solltest du vielleicht mal überlegen, ja, was denn jetzt, das ist doch genau das Ding, die Stärkung von Polizei und so weiter und so fort. Was sollen die da machen? Die kriegen nichts mit. Ja, warum kriegen sie nichts mit? Weil sie nicht mitlesen können. Warum können sie nicht mitlesen? Weil dann die in Belarus und Hongkong auch mitlesen können. Aber es ist okay, wenn wir es machen. Das ist der einzige Unterschied. Wann schaffen wir es endlich mal klug, über solche Dinge zu diskutieren? Ja, keine Ahnung, Ann-Kathrin. Das frage ich mich auch jedes Mal wieder, wenn ich dein Krempel lesen muss von BuzzFeed. Wirkliche Ursachen und Probleme zu diskutieren, das ist ein Variablenbezeichner. Digitalpolitische Regulierung mit ein bisschen mehr Weitblick zu verabschieden und grundlegende Prinzipien wie Menschenrechte dabei zu achten. Ja, ja, das frage ich mich auch, wenn ihr dann wieder behauptet, Frauen am meisten betroffen und euch nur die Studien rausnimmt, wo sowieso nur Frauen gefragt worden sind. Ich widersprüche mich in den Inhalt. Fängt ja schon damit an, dass Digital Services Act in der EU kommt. Weitblick fehlt einfach komplett. Ja, schön. Ist aber das, was ihr alle feiert, was eure Whistleblowerin, die du ja auch so toll fandest, ja auch, die war ja extra da wegen diesem Digital Service Act, wo ihr euch alle die Finger reibt und irgendwie meint, das ist jetzt der große Wurf. Last but not least, die Radikalen ziehen von Plattform zu Plattform. Ja, genau. Das ist ja auch das, was ihr alle gemerkt habt, dass euer die Plattforming nichts bringt. Hat ja sogar die RMAD und Hunde Stiftung da einen Vortrag zugemacht, einen großen, mit diesem einen Typen von Hope Not Hate und den ganzen Leuten, die da treffen sich auch irgendwo wieder an der Stiftung oder so. Da auch dranhängen mit marxistischen Feministen und was weiß ich nicht was. Als ob es auch Telegram nicht, als ob es nach Telegram nichts geben würde. Der harte Kern wird immer Plattformen finden und dort weiter neue Anhänger. Guacamole, Galore. Genau, das ist genau das Ding. Aber was man daraus schließen muss, ist halt eben, man kann sowieso nichts weiter tun, als sich das anzugucken, was man angucken kann. Man kann nichts weiter tun, als die Leute zu verfolgen, die man verfolgen kann, nachdem sie Dinge getan haben oder wenn sie es direkt planen, Dinge zu tun. Und so ist das halt normal. Und alles andere geht zu weit. Und seht das endlich mal ein. Kriegt das endlich mal in euren Schädel rein. Ja, ja, Internetplattformen sollen im Kampf gegen Hetze im Netze, Hass im Netze, hallo, die sollten mal wirklich die richtige Tagline benutzen, vorgehen. Ja, es gibt ja das große Rahmenprogramm des europäischen Binnenmarktes, Digital Single Europe Market. Und da gibt es ganz viele verschiedene Unterprogramme. Da gibt es zum Beispiel das Digital Markets Act Gesetz und das Digital Service Act Gesetz. Das Digital Market Act Gesetz, das wird jetzt bis Januar endgültig fertig geschrieben werden. Da geht es um Sachen wie Kartellregelungen für große Digitalunternehmen, wie beispielsweise Messenger-Dienste. Es soll beispielsweise angedacht werden, wie genau das umgesetzt werden soll, ist noch nicht so ganz klar, dass Messenger-Dienste mit einer gewissen Nutzeranzahl quasi Schnittstellen zur Verfügung stellen müssen, dass man quasi WhatsApp, Signal, Telegram nur eine App installieren muss und auch Nutzern, die die anderen Apps benutzen, quasi mit einer App Nachrichten hin und her senden können soll, wie auch immer das funktionieren soll. Leuchtet mir nicht so ganz ein, soll auf jeden Fall drinstehen. Das ist natürlich Komplikationen vorprogrammiert, wie das passieren soll. Das ist die DSM-Seite, ja. Und die DSA-Seite ist natürlich, da geht es im Endeffekt um das sogenannte gesellschaftliche Problem im Netz, die Hetze im Netze, ja, und mit dem Gesetz sollen VerbraucherInnen unter anderem besser vor Desinformationen, Hassrede und Kauf gefälschter Produkte geschützt werden. Ja, also die gefälschten Produkte, die werden uns alle töten und deswegen muss das hier prominent auch natürlich noch mit drin stehen, weil man muss ja irgendwie so viel wie möglich noch mit reinpacken. Und wenn jetzt die endgültigen Versionen im Januar fertig sind, dann wird es interessant sein, wie das halt ausgestaltet werden soll. Ob da einfach nur eine schwammige Formulierung drin steht, wie die Mitgliedstaaten sollen vor Ort dafür Sorge tragen und eigene Rahmenbedingungen festlegen oder ob die da wirklich Kartellgesetzgebung quasi direkt festschreiben. Wie gesagt, dass Messenger Und das würde dann halt auch quasi für Social-Media-Plattformen gelten, ja? Also beispielsweise Facebook und Twitter, dass man auf den Plattformen wechselseitig posten und lesen kann. Und ich kann mir noch nicht so ganz vorstellen, wie das funktionieren soll. Vielleicht habt ihr ja Ideen. Vielleicht ist das Ganze ja auch ganz toll, wie alles, was von der EU kommt. Und deswegen können wir uns drauf freuen. Ne? Und den ganzen Teil mit der Zwiespaltigkeit, dass halt die Messenger-Dienste nicht nur gezwungen werden soll, interoperabel zu sein, sondern dass halt auch auf Hassrede und sowas geguckt werden soll. Das hatten wir ja gerade schon. Das ist natürlich auch noch ein bisschen Salz in die Wunde oder ein bisschen die Kirsche auf der Sahne, auf dem Sahnehäubchen für die anderen Leute. Ne? Die Sahnetorte. Also diese digitale Market-Strategie, da steht mittlerweile so viel drin. Es war ja von Anfang an klar, dass es schwierig wird. Also ja. Ich freue mich nicht. Digital Single Market. Also ich freue mich nicht, weil das bedeutet, dass halt mehr so Leute auf die Webseite von mir irgendwie aufmerksam werden und ich würde am liebsten, dass keiner irgendwie da einen Sinn dahinter sieht. Weißt du, in einem Land leben, wo die Leute eh wissen, ich kann eh frei denken und sagen, was ich will, die Leute kommunizieren mit mir und ich werde nicht irgendwie weggesperrt. So ein Scheiß. Die Argumentation ist ja beispielsweise unter anderem, wenn du, wenn jemand deine Webseite bei Twitter teilt, dann bist du quasi benachteiligt, dass das nicht auch gleichzeitig bei Facebook und anderen Social-Media-Kanälen erscheint. Du bist dadurch quasi benachteiligt. So ist die Argumentation. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was da konkret drinstehen wird, wenn das im Januar rauskommt. Wenn die Leute also meine Seite auf Twitter teilen und nicht auf Facebook, wo ich überhaupt nichts mache, bin ich dann benachteiligt? Inwiefern? Warte, also selbst wenn ich da auf Facebook auch was hätte, wie ist das gemeint? Leute teilen es auf Twitter, es ist ein positives Ding. Es wäre natürlich noch positiver, wenn es gleichzeitig überall geteilt wäre, aber genau. Ist vollkommen egal. Genau, und es wird halt gesagt, die großen Social-Media-Plattformen, die haben so eine dominante Stellung, dass die halt sicherstellen müssen, dass da ihre Marktmacht nicht ausgenutzt wird und deswegen muss alles überall sichtbar sein. Ja, aber dann wirst du halt noch mehr einfach zugespammt mit Zeug und es wird sich eh nichts irgendwie für den Endnutzer irgendwie verändern. Weil die Leute gehen doch selbstständig auch auf Twitter und Facebook und scannen das Ganze. Wollen wir da ein Facebook-Twitter-Meta-Universum haben oder was? Ja, ich meine die ganze Sache mit Privatsphäre und dass man einwilligt, dass seine Daten irgendwo geteilt werden, das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, wie gesagt, die haben steile Vorstellungen, was sie umsetzen wollen, beziehungsweise was jetzt auch in den letzten 2 Monaten alles reinpressen wollen. Das sind alles zwar Sachen, die im Ansatz schon drin waren, das mit der Hassrede steht ja schon länger drin, aber wie gesagt, einige Sachen, die gerade auf der kartellrechtlichen Seite da jetzt im Gespräch sind schon ziemlich, ziemlich ambitioniert. Interessant ist es dennoch. Ja, und hier haben wir den Herrn Röhn. Der hat diese Woche was aufgedeckt, zusammen mit der FDP-Abgeordneten, der einzigen in der Bürgerschaft von Hamburg. Und zwar über die Zahlen, die sie da hatten, von den Corona-Infizierten auf Intensivstation, glaube ich. Wie viele von denen geimpft und nicht geimpft und so sind. Und da hatte ja der zuständige Minister, oder wie sich dann in Hamburg, hatte ja irgendwie gesagt, es wären 90% oder so, die ungeimpft sind. Und das ist auf jeden Fall aus den Zahlen nicht rauszulesen. Sondern irgendwie bei 60% oder so, da wussten die das gar nicht, welchen Status die haben. Und jetzt schreibt der Herr Röhn hier, die Kollegin, Leiterin von Korrektiv Fakt, meint hier offensichtlich unter anderem meine Berichterstattung. Ich bin mir sicher, dass es nicht um eine Einzelmeinung handelt und deswegen möchte ich mich dazu äußern. Verbunden mit der Bitte um Fairness in der Diskussion. Und was die Dame hier schreibt, die Frau Echtermann ist mal ein paar Gedanken zu Meldungen über Land XY hat Corona-Fälle mit unbekanntem Impfstatus als geimpft gezählt. Das ist statistisch unsauber, keine Frage. An der Debatte darüber stört mich aber was, Thread. Und was es dann halt eben natürlich wieder ist, was einen stört, ist, was nützt den Falschen aus ihren Äußerungen und auch aus den von einigen anderen Kollegen lese, höre ich heraus, dass ich als Reporter aufpassen müsse, wem ich mit meinen Veröffentlichungen in die Karten spiele, dessen Agenda dadurch unterstützt wird. Die Worte für unsere Taten. Ich habe das immer wieder bei meinen Texten zur Flüchtlingskrise gehört, auch in Sachen FIFA-Korruption. Nun sehr oft bei Corona. Bei der Corona-Demo am Mittwoch in München wurde etwa angeblich einer meiner Texte zur umstrittenen bayerischen Covid-Zahlen-Auswertung zitiert. Ein Freund von mir riet mir angesichts dessen lieber nicht mehr derartige Texte zu veröffentlichen, um nicht mit diesen Leuten, in Anführungsstrichen, in einen Topf gesteckt zu werden. Ich halte derartige Vorhaltungen für falsch. Als Journalist bin ich verpflichtet, das zu tun, was in dicken Lettern am Spiegelfoyer steht. Sagen, was ist. Wenn ich auf einen Missstand stoße, kann ich nicht Zeit dafür aufbringen, zu überlegen, wem mit der Berichterstattung unter anderem geholfen sein könnte. Der Report über das Elend im bosnischen Flüchtlingslager könnte Linksaktivisten helfen. Ein Text über Migranten, die sich als Flüchtlinge ausgeben, könnte der AfD gefallen. Und aktuell falsche Zahlen für Corona-Pandemie. Puh, die Querdenker werden es feiern. Ich kann mit derlei Abwägung nichts anfangen. Ich muss einfach meinen Job machen. Da ist eine Landesregierung, die Zahlen falsch wiedergibt, drauf da. Ein Gesundheitsminister, der Zahlen von öffentlichem Interesse zurückhält, Story. In diesem Grundsetting gibt es aus meiner Sicht nichts zu rütteln. Die Kollegin verweist sie unten auf Lage, auf Intensivstationen etc. Darum geht es hier nicht. Wer etwas zur Lage auf Intensivstationen wissen will, sollte sich sorgsam recherchierte Texte dazu durchlesen. Hier geht es um Politiker, die schwere Grundrechtseingriffe durchsetzen und zwar unter anderem mit vogelwilden Zahlen tun. Das ist ein Unding, Punkt. Was wäre im aktuellen Fall die Alternative? Nicht berichten, weil eventuell jemand falsche Schlüsse zieht? Berichten, aber mit Disclaimer, in dem alle Horrorzahlen zu Covid genannt werden? Bitte nicht. Journalismus muss unter anderem knallharte, ungefilterte Recherche sein und auf keinen Fall betreutes Denken. Ende. Viel zu lang, sorry, wollte eigentlich nur sagen, was ist Schreiben? PS, wird sicher Leute mit anderen Meinungen geben, sehr gerne äußern, diskutieren und streiten ist mein Hobby, sagt der Herr Röhn. Guter Herr Röhn. Und hat er seinen Job noch? Ich glaube schon, ja. Aber finde ich ja geil, dass gerade Korrektiv dann um die Ecke kommt und sowas dann meint halt. Ne? Dann merkt man auch mal wieder, was bei denen, ne, das ist nicht Faktencheck, das ist Narrativrettung, wie ich ja immer sage. Diese ganzen Faktenchecks, wenn die sich einfach Narrativretter nennen würden, dann wären die 30.000-fach ehrlicher, weil das ist nämlich das, was sie von früh bis spät tun. Ihre Narrative retten. Hat schon jemand den Herrn Röhn gefragt, wie er seine Aussichten bei Springer einschätzt? Also so, dass halt die eigenen Kollegen von Korrektiv da in Senkel gestellt werden für Dinge, die früher eigentlich eher eine Auszeichnung als guter Journalist eingebracht hätten. Und die sehen vor allen Dingen auch wieder nicht den Effekt auf der anderen Seite, ne? Weil was die jetzt halt sehen ist, ja, das ist halt ein Fakt, der passt uns nicht ins Narrativ, der kratzt unser Narrativ an. Und dann gibt es jetzt vielleicht Leute, die auf Basis dessen halt unser Narrativ nicht mehr verfolgen und dann halt das machen, was wir ja nicht wollen. Und das ist ja unser oberstes Ziel. Wir müssen ja die Leute dazu kriegen, dass sie das tun, was wir wollen. Mit unseren wunderbaren Narrativen. Aber, was ja eben auf der anderen Seite, was sie aber überhaupt nicht sehen, ist, wenn ich jetzt so jemanden habe wie den Herrn Röhn und der sagt mir was. Der sagt mir dies und das ist so und so. Und jetzt weiß ich halt eben, dass der Röhn diese Ansichten hat und jetzt von seinem Berufsstand. Und dann glaube ich einem Herrn Röhn. Dann glaube ich dem auf jeden Fall wesentlich wahrscheinlicher als irgendeiner Frau Echtermann, die mir die ganze Zeit nur sagt, ja, ich muss das aber jetzt so und so haben, damit das dann auch passt mit dem, was ich erreichen will und was wir ja alle erreichen müssen, damit Oma nicht stirbt. Ne? Und das ist ja wieder das, was sie nicht sehen wollen. Ich finde das ja immer so lustig, dass Leute halt teilweise noch meinen, irgendwie, wir würden uns noch darüber unterhalten, irgendwie, ob Journalismus in Deutschland irgendwie ein Problem hat oder ob das vielleicht irgendwie droht, unglaubwürdig zu werden, wo ich mir denke, das ist schon lange unglaubwürdig, wegen so Leuten wie Korrektiv und so Leute wie Herr Röhn sind dazu in der Lage, diese Unglaubwürdigkeit vielleicht mal wieder in vernünftige Bahnen zu leiten, dass das mal wieder ein bisschen glaubwürdiger wird. Also ich habe neulich wieder die BBC-Seite von Pidgin mal durchgelesen, so, und da habe ich mich dran erinnert, so, die haben über Black Lives Matter berichtet, über George Floyd. Und da ist der Bericht, wenn man den so liest, der ist zwar auf Pidgin halt geschrieben, so, haha, lustig so, aber trotzdem ist er sachlicher geschrieben als die Sachen, die hier stattfinden. So, einfach weil die Leute journalistisch einfach informieren. Anstatt ja, irgendwie musst du vielleicht noch mal den Leuten sagen, was Pidgin ist, weil ich glaube, das weiß bestimmt nicht jeder. Es ist eine Kreolensprache. Ja, ist Herr Linguist. Ist es allen klar? Okay, gut. Das ist halt in Uganda so das Englisch, was die da sprechen. Ja, es ist halt so. In irgendwelchen Kolonien, wo sie das Englisch gekriegt haben von ihren Kolonialherren, die das aber nicht so ganz richtig verstanden, interpretiert haben, halt in Basis von den Lauten und so, die sie selber kennen, und das gibt dann so eine lustige Abwandlungsform, genau, davon, die sich da white man hat, brought me da pain. Why are you gay? George Floyd, who be thy man, way cause Black Lives Matter protest worldwide. So ungefähr. No the way. Well, well. Ja, wir machen uns so übrigens nicht lustig, wir sagen nur, wie unglaublich cool das ist. Ja, es ist nicht. Ich finde es lustig, dass es ja eine unterstützte Sache vom BBC, weil es ja tatsächlich eine nicht geringe Volksgruppe gibt, die tatsächlich so im Alltag sprechen miteinander. Das ist es hört sich witzig an, auf jeden Fall. Aber es ist eine richtige Sprache. Ja. Und die haben bessere recherchierte und dargestellte Nachrichten. So, und deswegen habe ich am Anfang gesagt, so ironisch, dass die Hauptquelle ist für meine Nachrichten, aber unironisch ist die schon nicht so scheiße. Es ist halt auch so, ich will das jetzt nicht vergleichen mit der einfachen Sprache, weil das ja noch was anderes ist, was wir hier bei den Bundeswebseiten haben. Haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Das auch gar nicht. Aber es ist ähnlich dahingehend, dass es halt komprimiert ist. Es ist nicht sehr relotiushaft ausgeschmückt, alles, die ganzen Artikel. Obwohl, nein, es geht wirklich darum, dass sie da auch so Worte verwenden. Also du kannst sozusagen nicht kommen sehen, welche Worte so verkürzt werden, welche nicht, denn da gibt es Worte, die voll ausgeschmückt werden. Mach's kurz. Genau das meine ich. Genau, mach's kurz. Genau, alles nix für dich, ja. BBC Pidgin, best news source. Ja. Vielleicht geht der Dennis Jütze ja da auch hin, wenn er gecancelt wurde. Weil jetzt hat sich ja die Dame, dessen Name nicht genannt werden darf, weil wir ansonsten wieder ab 18 sind. Fräulein Ironie, die alles ernst meint, was sie schreibt, hat sich über ihn aufgeregt. Das ist jetzt hier. Entschuldigung, musste mal kurz husten. Das ist jetzt hier der Teil unseres heutigen Streams, wo es um Journalisten, die sich gegenseitig fressen, geht. Und hier wirft halt eben die Quadro ... Janina, wie heißt Quadro Schnilf Kuhnke, dem Dennis Jütze vor. Sie schreibt hier, der besser Dennis, also der Jütze, über meine Bedrohungslage ... In Deutschland gäbe es staatliche Stellen, die man in Anspruch nehmen könnte, wenn es wirklich eine Bedrohung gibt. In Anführungsstrichen, das nicht zu tun und herauszuposaunen, ich bin bedroht und komme nicht, mir ist das ehrlich gesagt suspekt. Anführungsstrich oben, LOL. Als Journalist ist es viel zu kompliziert zu recherchieren, ob diese staatlichen Stellen auch immer gut arbeiten, oder? Und ja, ich weiß, aus welcher Intention diese Behörden lobst, aber deine Aussage, ich hätte keine Hilfen angefordert, ist gelogen. Kannst du gerne meinen Anwalt Sternchen innen fragen, wie die Aussichten für eine WOC sind, wenn sie sich über mangelnde Hilfe von polizeilichen Behörden beschwert. Entschuldigung, aber da auf der rechten Seite, what's happening, Gamecocks at Crimson Tide, was? Cock Magic. Big Dick Energy einfach. Polizeiliche Sorry, ich wollte mich unterbrechen, mach weiter. Oder einfach mal recherchieren, wie gewisse Gewerkschaften hier auf Twitter sehr deutlich gezeigt haben, wie cool sie mich finden. Oder erzähl mal von Dingsbums, ja, also gewisse Gewerkschaften sind wahrscheinlich Gewerkschaft der Polizei gemeint, Herr Wendt oder so, die wahrscheinlich auch ihr gesagt haben, ey, hör auf mit diesen Anschuldigungen, na, wir helfen dir doch, aber das geht natürlich nicht. Aber was habe ich von jemand zu warten? Für dich bin ich ja ein liebes N-Wort, das spinnt. Gratulation zu dem Posten bei Penn Deutschland mit der Haltung. Ich war übrigens dir gegenüber solidarisch. Ich habe hätte mit mir angemaßt, das in Frage zu stellen. Meine Solidarität geht über persönliche Sympathien hinaus. Ja, also glaubt der Quadro-Dame, dass sie ganz wirklich total in einer Bedrohungslage ist und die Leute helfen ihr einfach nur nicht, dass weil die Gesellschaft so rassistisch ist. Dennis Jütze, glaubt ihr das mal? Dennis Jütze, für den sich alle im Kreis gedreht haben, als er da nach... Darf die sich dann wirklich dazuzählen? Die ist doch so halb nur, oder wie ist das? Ja, das sieht ja eher aus, als wäre sie auf der Sonnenbank auf einer explodierten gelegen oder so. Das ist mir vollkommen egal. Es geht ja einfach nur um die Sache, dass sie ja die eine der größten Cry-Bullies und darum geht es ja, ja, ja auch. Es ging wahrscheinlich um die Buchmesse, ne? Dass er ja sagt, halt die Stellen nicht annehmen, sondern nur so zu tun, ich werde bedroht. Und das war ja auch so. Sie hat gesagt, ich kann ja nicht hingehen, weil ich werde bedroht. Und die Buchmesse ja, hat ja gesagt, wir haben hier Sicherheitsleute, hier, das ist alles safe. Komm her. In anderen Ländern wäre das ja aber das hat ja alles nicht gereicht, sondern man musste dann ja sagen, nein, die müssen alle weg, macht sie weg, weil ich werde bedroht. Und das kannst du mir nicht erzählen. Das ist Crybullying. Das ist diese Bedrohung instrumentalisieren, also die Behauptung der Bedrohung instrumentalisieren, um was zu erreichen. Das ist das, nichts anderes. Aha. Und täglich grüßt das Gamergate. Er hat einen Hashtag vergessen. Hä? Nee, komm, nee. Nicht schon wieder Gamergate. Wer hat's gesagt? Wer muss Geld in die Klingelkasse packen? Schockierend, wie sich die Taktik von Gamergate nahtlos in die Strategie aller Rechten bis hin zu aktuellen Impfdemos fortsetzt. Oh mein Gott, wieso ist das schockierend? Du kannst alles mit allem verbinden, wenn du danach suchst, was schockierend ist. Wer sich aus welchen Gründen auch immer mit Rechtsextremen einreiht und Sexisten, darf sich nicht beschweren, als solcher beurteilt zu werden. Okay, Sexist. Einzige Gegenwehr eines demokratischen Gemeinwesens wäre klare Abgrenzung und Durchgreifen, als ginge es gegen Schüler, die gegen Abschiebungen demonstrieren. Die besorgten Mutis, die mit ihren Kids hinter Gottfried Küssel laufen, bleiben zu Hause, wenn Wasserwerfer drohen. Never let the fascists have the streets. Ja, und du möchtest also die besorgten Mutis mit Wasserwerfer bedrohen, möchtest dann aber keine Faschisten auf der Straße. Ich hoffe, du gehst nicht raus, Rainer. Es gibt kein Grundbedürfnis auf trockene Kinder. Oh Mann. Ja, und ich muss ja sagen, er hat ja in einer Sicht da durchaus recht, wie wir gerade bei dem Journalisten da hatten, dass ja die Taktik von Gamergate, nämlich die Taktik von so Leuten wie ihm, von Gamergate, also halt eben das Narrativ retten um jeden Preis, irgendwelche Behauptungen aufstellen, ist ja genau das, was er hier auch macht. Ne, Behauptungen, Leute in die Nähe von irgendwem rücken, behaupten, das wären Sexisten, das wären Rechtsextreme. Oder die werden in den Reihen von denen, da ist eine Behauptung gewesen von Leuten wie ihm halt, ne? Und diese Taktik, ja, das ist schockierend, wie diese Taktik immer wieder gefahren wird von Leuten wie ihm. Das ist wohl wahr. Also insofern ist es ja gar nicht ganz so falsch, was er hier schreibt, würde ich ja durchaus unterstreichen. Einzige Gegenwehr eines demokratischen Gemeinwesens wäre klare Abgrenzung. Ja, hat ja der Journalist da eben von Korrektiv gemacht, die klare Abgrenzung. Schon richtig, ja, ja, passt schon. Passt schon alles. Ist aber schon ziemlich dämlich, wenn man von einem Wasserwerfer getroffen wird. Eigentlich solltest du doch schlau genug sein, um den zu sehen. Das ist ein Wasserwerfer. Warum solltest du dich hinstellen und dich von dem treffen lassen? So. Dieses kuscheliges, hier, warmes Wasser. Die wollen das so. Fand ich in dem Zusammenhang halt mit dieser Gefahr und Bedrohung und diesem ganzen Zeug. Und wie so ein Siegel irgendwie auf die Welt guckt und die Haltungsjournalisten und so. Fand ich diese Grafik hier so schön von US Fish and Wildlife, die uns hier sagen, heading to the beach this weekend, remember to follow beach regulations and give wildlife space. Also du sollst den den Tieren da ihren Raum geben. Animals show stress and fear differently than people do. As a general rule, if an animal is fleeing or showing avoidance, you are disturbing them. Also wenn die Vögel wegfliegen oder von dir sich irgendwie abwenden oder so, dann harasst du sie quasi. Und da sehe ich so eine Grafik mit bei, wo hier so ein Junge irgendwie mit seinem Hund den Strand runterläuft für die Leute, die uns so zuhören. Und das ist so malerische Szene irgendwie. Und auf der anderen Seite haben wir dann, also darüber steht How You Feel. Also ich bin der Junge, der mit dem Hund am Strand runterläuft und ist alles schön. Und auf der anderen Seite haben wir How the Birds Feel. Und das ist dann so ein Roboter mit seinem Roboterhund, der irgendwie mit Laserstrahlen, Augen und Schnauze irgendwie Vögel irgendwie wegsprengt. Michael Bay Poster einfach. Ja, und auch die Farben links so der Strand so golden, ja, und der Himmel so blau, ja, und rechts einfach blutroter Himmel, brennender Boden. Ja, und dieses hier ist, das könnte auch heißen hier, wie ich die Gesellschaft wahrnehme versus wie SJWs die Gesellschaft wahrnehmen. Ja. Respektiere sie. Ja, wenn SJWs vor dir wegrennen, sieh das als Zeichen an, dass sie sich in Gefahr befinden. Hier steht Respekt halt eben, und das ist halt eben auch so, respektiert die Leute, ne? benutzt Gendersterne, weil ansonsten, wenn du Gender, das ist hier generisches Maskulinum, sind hier die Strahlen, die dem Typen aus den Augen kommen. Das ist aber auch wirklich so lustig, wie sie die Farben da verwenden. Blaue Pille, rote Pille. Keep your crew under control. Mm-hmm. Ne? Also behalt die Leute alle, ne? Hier Respekt, behalt sie alle unter Kontrolle, und weil die Tiere, genau, weil das Respekt ist. Die haben halt Angst. So, ne? Die LGBTs haben halt Angst vor dir, Patriarchat, ne? Und die Frauen und so. Und deswegen, nur Respect weil du my wildlife authority. Alles ist in Ordnung, ne? In Wahrheit ist das alles so. Und du sollst dich nach diesem hier richten. Ne? Also du sollst dich halt, das sind die Leute, wo ich vorhin schon meinte, die neurotischen Leute in dieser Gesellschaft, das sind die Vögel hier in diesem Gleichnis, ne? Und normale Menschen sind hier der Terminator und sein Robohund. Wobei ich auch sagen muss, wenn ich diese scheiß Kinder in der Stadt oder so sehe, die schreiend hinter Tauben herlaufen und das ganz lustig finden und die Eltern stehen daneben und lachen mit, dann wünsche ich mir auch manchmal, dass so eine 5 Meter große Taube kommt und das Kind durch die Stadt scheucht. Und dann lachen die Taubeneltern so. Ha, ha, ha, gut, gut, gut. Tauben sind die Ratten der Luft, also hör auf. Ja, aber bitte, trotzdem sind das Lebewesen. Und trotzdem, wenn das mein Kind wäre, würde ich ihm erklären, dass man halt nicht zur Belustigung irgendwie Terror verbreitet. Ich dachte, es sind so grundlegende Dinge, die man Kindern schon mitgeben kann, die sie später zu besseren Menschen machen. Da muss man schon sagen, ja, sein Kind. Ihr Kleiner, nicht mit deinen Laseraugen Möwen erschießen. Ich dachte, Ratten sind die Tauben des Bodens. Was? Tauben sind die Ratten der Luft. Was? Und Ratten sind die Tauben des Bodens. Denken Sie doch auch mal an die Tauben. Wir hören ja fast nichts. Ja, Pigeon, ne? Nancy Faeser, ja, zur Einführung einer Impfpflicht. Zitat: Wenn wir zu der Überzeugung kommen, dass wir ohne diesen Schritt nicht aus der Pandemie herauskommen, dürfen wir uns nicht vor einer radikalen Minderheit einschüchtern und davon abhalten lassen. Hashtag Covid-19, der Spiegel. Hashtag ungeschützte Minderheit. Ne? Das ist vom Twitter-Account des BMI-Bund, also Bundesministerium für Inneres und Heimat. Ja, was für eine Aussage, ne? Wend das mal an auf irgendwas anderes. Gendersprache zum Beispiel. Wenn wir zu der Überzeugung kommen, dass wir ohne diesen Schritt nicht aus dem Irrsinn des Kulturmarxismus herauskommen und den Schritt, die Gendersprache zu verbieten, dürfen wir uns nicht von einer radikalen Minderheit einschüchtern und davon abhalten lassen. Wie ja, Moment mal, Chris. Also das Gutachten vom Dr. Pfizer sagt, dass das die Impfpflicht praktisch nur die Umsetzung des Verfassungswillens ist. Ja. Ich glaube auch. Ja, Phaser auf Betäubung, ja, würde ich das sagen. Ja, es ist so super, ne? Ja, wenn die deutsche Politik zu irgendwelchen Überzeugungen kommt, dann sind die gefälligst ohne Rücksicht auf Minderheiten durchzusetzen. Ja, super Idee. Aber ich dachte, es geht doch um Minderheiten. Außerdem, es geht doch um Minderheiten. Außerdem habe ich von der Verfassungsrichterin Bär gelernt, radikal bedeutet nur, das kommt von Radis und das heißt die Wurzel. Mit anderen Worten, radikal ist total prima. Wir dürfen alle radikal sein. Das hat die mir auch so gesagt an ihrem Vortrag damals in Hannover. Könnt ihr euch übrigens noch meinen Bericht davon anschauen? Habe ich auch als Einzelvideo nochmal. Kann ich sowieso empfehlen. Bitte auch verteilen an andere Leute. Das haben immer noch lange nicht genug Leute gesehen. Radikales postmodernes Recht heißt das der Zusammenschnitt mit meinem. Bei der Frau Bär ist da mit bei, dann ist da noch mit bei, wo Abel und ich bei der Kimberly Crenshaw waren und dann haben wir noch einen Punkt mit diesen Verfassungsrichtern, diesen Damen, wo da immer über Antikommunismus geredet wurde und so hier mit ja, diesen zwei, die sie da irgendwie letztes Jahr berufen hatten. Über Diskursstrategien. Wo es immer hieß, der Antikommunismus, wenn wir die nicht reinkriegen, dann ist der Antikommunismus zu groß und solche Dinge, ja. Und hier zu dieser Geschichte mit Impfpflicht habe ich jetzt hier einen Experten, der uns mit einer anderen Meinung, nämlich ein gewisser Karl Lauterbach, komischer Experte, keine Ahnung, wie viel Ahnung der hat, aber er schreibt hier auf jeden Fall, eine Impfpflicht macht bei SARS-CoV-2 so wenig Sinn wie bei Grippe. Wenn die Impfung gut wirkt, wird sie auch freiwillig gemacht. Dann keine Impfung nötig, keine Impfpflicht nötig. Wenn sie viele Nebenwirkungen hat oder nicht so gut wirkt, verbietet sich Impfpflicht. Daher nie sinnvoll. Ja. Damals, kann ich so unterschreiben. Was, das klingt logisch auf jeden Fall für mich. Was hier warum dieser... ist so jemand nicht Gesundheitsminister? Keine Ahnung. Ja, aber das ist Logik im Jahr 2020. Current year, mein Freund. Current year. Ne? Ja, aber ne, wie wir ja gerade gehört haben, wenn wir zur Überzeugung kommen, dass das trotzdem sinnvoll ist, dann wieder mit der radikalen Minderheit. Also Herr Lauterbach, Widerstand. Leistet sie Widerstand. Ja, aber also, das auch Versprechen, dass man die Pandemie damit beenden kann, die kann sie nicht geben. Das ist ja auch gar nicht irgendwie geplant. Das soll aber wenn wir doch zu der Überzeugung kommen, versprechen brauchen wir doch nichts. Wir müssen nur zu der Überzeugung kommen. Richtig. Dürfen wir uns von der radikalen Minderheit nicht auf der Nase rumtanzen lassen? Also, hallo? Genau, radikale Minderheiten. Ja, keine Ahnung. Ne? Ja, kommen wir nach Niedersachsen. Da gab es ein interessantes und seltsames Gerichtsurteil zur fast bundesweit ja eingeführten 2G-Pflicht im Einzelhandel, die ja durch die Landesteile immer durchgesetzt werden muss, was ja nicht bundesmäßig durchgesetzt wird. Und zwar hat das Oberverwaltungsgericht einer Klage stattgegeben von einem Händler, dass der allgemeine Gleichheitsgrundsatz verletzt wurde. Nicht wegen Einschränkung von irgendwelchen Rechten oder sowas, nur der Gleichheitsgrundsatz, weil es nicht konkretisiert wurde, warum welche Segmente von der Regel betroffen sind und andere Segmente nicht. Anhand beispielsweise Elektrofachmärkte und Baumärkte oder Gartenmärkte oder und dann wurde im Endeffekt eine Sache bemängelt, die tatsächlich relevant ist, und zwar, dass nicht genug Nachweise und Studien angefertigt und vorgelegt wurden, um einfach mal zu finden, wie sind die Forschungserkenntnisse aus geschlossenen Räumen im Sport- und Freizeitbereich auf den Handel zu übertragen beispielsweise und die Erforderlichkeit für die Pflicht sei zweifelhaft, da verlässliche und nachvollziehbare Feststellungen zur tatsächlichen Infektionsrelevanz des Geschehens im Einzelhandels fehlen. Also es gibt einfach nicht genug Studien, die einfach konkret den Einzelhandelsfall zeigen. Es gibt zwar sehr viele Studien im Sportbereich und rechtlich gesehen muss ja es begründet werden mit ja, fachlicher Expertise, am besten mit wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und es wurden im Endeffekt in Niedersachsen zumindest, ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist, da mit den Sport- und Freizeitstätten begründet und es wurden einfach keine Studien für den Einzelhandel eingereicht, ob die angefertigt wurden oder nicht, sei mal dahingestellt und damit ist das Ganze gekippt worden und so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ist es wohl ab Dienstag so, dass man wieder in alle Läden reingehen kann, man muss nur eine FFP2-Maske mindestens tragen. Ich weiß nicht, was sagst du denn da zu vor Ort. Du bist ja direkt davon betroffen auch, Chris. Wie ist denn das dann am Montag? Wurde das jetzt schon durchgesetzt und gilt noch am Montag und am Dienstag nicht mehr und alle haben wieder auf? Oder wie ist denn die Situation jetzt vor Ort? Ist ja auch ein ganz schönes Chaos. Also alle Läden, an denen ich jetzt so vorbeigegangen bin, hatten eigentlich einen Zettel im Fenster hängen, dass auf Gerichtsbeschluss da jetzt nicht mehr kontrolliert wird. Ja. Ja, nicht schlecht. Also es ist natürlich wirklich ein bisschen hanebüchen. Bei uns am Hornbach war zum Beispiel 3G. Getestet, genesen oder Gewerbe oder so. Das ist ein tolles G, ne? Gewerbe. Ja, im Baumarkt habe ich das auch gesehen. Und ist natürlich kein das Gericht hat auch ein paar andere Sachen. So, ne? Ich meine, es ist ja alles nichts Neues. Das Gericht hat beispielsweise gesagt, dass der Schutz mit FFP2-Masken ausreichend ist und besserer Schutz sei als eine 2G-Regel. Ja, und mit weniger Verwaltungsaufwand verbunden wäre und so weiter und so fort. Also ich gehe davon aus, dass es da auch nochmal entweder eine höherinstanzliche Entscheidung geben wird oder dass da auch nochmal eine weitere Gesetzesänderung folgen wird, weil, wie gesagt, es wurde halt im Endeffekt nur, weil es halt gegen das allgemeine Gleichheitsrecht von einem expliziten Händler verstoßen hat, wurde es allgemein für alle Händler ausgedehnt. Und das ist ja im Endeffekt nur eine Gesetzeslücke, die wieder geschlossen werden kann. Also kann ich sagen, Weihnachtsshopping in Niedersachsen anscheinend noch möglich. Mal gucken, wie lange noch vor Weihnachten. Gesetze muss man, glaube ich, aber auch begründen, ne? Ja, die Begründung hat ja hier gefehlt, beziehungsweise die wissenschaftliche Unterfütterung der Begründung. Das Gericht kann halt sagen, okay, wir können anhand dessen, was hier eingereicht wurde, nicht nachvollziehen, dass die Schutzmaßnahme stärker wäre als durch beispielsweise eine FFP2-Maske. Und wenn stärkere Maßnahmen erforderlich sind, dann beschränken wir das da drauf. So, in Klammern, bis die Nachweise nachgereicht wurden und dann vielleicht nochmal Änderungen und so weiter und so fort. Ja, für viele Betriebe ein Todesstoß. Ja, es geht um die Rückforderung der, wie hieß es hier, Soforthilfen? Genau, Soforthilfen hieß es. Ein weiterer Todesstoß. Ja, ein weiterer Todesstoß, könnte man sagen, genau. Und zwar wird da einiges zurückgefordert, denn viele haben sich wohl darauf verlassen, dass sie irgendwie ihren Lebensunterhalt davon bestreiten können. Das wird sicher auch noch strittig werden, glaube ich, weil die haben ja ihren Umsatzersatz bekommen, da die kleineren Selbstständigen oder so, die sollten einfach einen Umsatzersatz bekommen. Die leben aber normalerweise sowieso von ihrem Umsatz. Die machen eben Umsatz, gewinnen dabei und leben dann davon den ganzen Monat. Das heißt, das ist doch irgendwie, kann man gar nicht wirklich trennen, meiner Meinung nach. Aber dadurch, dass sie sich eben halt angeblich auch private Kosten haben erstatten lassen, müssen sie die jetzt zurückzahlen. Und das treibt dann die kleinen Firmen in die Insolvenz unter Umständen. Das berichtet die Tagesschau. Also da würde ich mich, weiß ich auch nicht, würde ich vielleicht mich versuchen, juristisch zu wehren. Kann man nur warten, dass das irgendwie passiert. Ne? Ganz komische Nummer. Also Umsatz ersetzen, ja, Umsatz in der Firma ersetzen, was habe ich denn mit dem Umsatz, wenn ich da nicht auch von leben kann, ne? Oder Ware kaufen oder so. Also wenn man das da haben müsste, ich ganz komische Vorstellung ebenfalls, dass der Umsatz da nicht auch gebraucht würde für irgendwas oder so. Ja, früher hat man gesagt, der Herr gibt es, der Herr nimmt es, heute macht er der Staat. Ne? Ja, es ist auch so ein sozialistischer Gedanke, weißt du, die dürfen ja irgendwie was kriegen, aber es macht einer Gewinn dran oder so, ne? Ja, also wenn man von sowas betroffen ist, sollte man auf jeden Fall mit dem Anwalt und am besten auch noch mit dem Steuerberater darüber reden. Oftmals wird da auch was zurückgefordert, was nicht unbedingt zurückgezahlt werden muss. Oder nicht in voller Höhe. Es ist halt alles immer kompliziert. Nie ist irgendwas einfach. Ja, ebenfalls von der Tagesschau kommt hier die Meldung, dass Deutschland im Prinzip die meisten, die höchste Rate hat, was Leute angeht, die versterben, nach Beatmungsbehandlung, nach Lungenmaschine. Und zwar praktisch irgendwie weltweit die höchsten Raten. Und das war ehrlich gesagt ja auch irgendwie letztes Jahr schon so. Und scheinbar wissen sie nicht so richtig, was sie dagegen machen sollen. Also sie sind... Die behaupten hier, die Leute werden nicht richtig ausgebildet an diesen Geräten irgendwie. Ja, genau, die Geräte sind irgendwie... genug haben wir da wohl eigentlich von, genau. Die würden so aus dem Boden gestampft und die Leute würden nicht ausgebildet. Also ja. Ja, weiß ich nicht. Kann schon sein. Ich meine, ich habe von so einer Beatmungs-WG gehört, da waren dann irgendwelche polnischen Nutten drin sozusagen, ehemalige, die haben sich da als ECMO-Schwester ausgegeben, weil einfach keine ECMO-Schwestern da sind, weil es einfach keine gibt ansonsten. Deswegen ging das dann auch irgendwie durch, also eine ganz heikle Geschichte. Staatsanwaltschaft weiß Bescheid und so weiter. Aber wenn dann eben keiner da ist, der den Job machen kann, dann macht die das weiter. Ne? Und ihre Auftraggeber kassieren dann richtig oder so. Ganz komische, windige Geschichte. Gesundheitssystem wäre vielleicht mal wirklich... ja, das, der Knackpunkt in unserem ganzen Gesundheitssystem ist das Stichwort Pflegeschlüssel. Ja, Pflegeschlüssel haben sie ja sicher immer wieder zu Gunsten irgendwelcher Hilfskräfte oder so runtergesetzt, beziehungsweise eben dann mit Hilfskräften aufgefüllt oder sowas. Und das haben sie in verschiedenen Bereichen gemacht. Das ist so die Rache der Merkel-Ära, die jetzt so kommt, ne? Die dann jetzt so schlecht sozusagen, die macht sich dann an solchen Stellen bemerkbar, dass da nicht genug Fachpersonal da ist und so weiter. Tja. Ja, Fachpersonal ist genug da, aber die müssen sich meistens noch um so viel anderes Zeugs kümmern, dass sie sich einfach nicht um ihre fachspezifische Aufgabe kümmern können. Ja, das kommt auch noch dazu. Stimmt auch, ja. Don't get pushing buttons delivered to your inbox. Even Fortnite has something to say about society. Jetzt wird's tiefsinnig. Ist es nicht nett, dass auch Fortnite endlich ein politisches Spiel sein kann? Und, warum ist Fortnite ein Spiel, in dem man sich gegenseitig abknallt und der Beste sein will? Warum ist das ein politisches Spiel? Weil es kann uns sehr viel sagen über die Menschen, die es spielen. Teenager nutzen es als Ort zum Abhängen. Das Äquivalent ihrer Generation ist es, mit ihren Freunden sinnlos im örtlichen Park herumzulungern, wenn auch möglicherweise ohne die verdeckten Cider-Dosen. Zeigt sich gleich wieder eins der Haupt- ein schottischer Autor? Keine Ahnung, ich glaube eine Autorin, aber zeigt sich gleich wieder, dass Spielejournalismus und Alkohol irgendwie untrennbar zusammengehören. Grüße gehen raus an Lea Alexander. Cider finde ich gut. Und warum ich es mitgebracht habe, ist natürlich der unausweichliche Absatz über die Gaming-Kultur. Und die Gaming-Kultur, weil sie jung ist, weil sie technologisch auf dem neuesten Stand ist, kann uns einen Einblick geben, was für die ganze Welt auf dem Spiel steht. Da ist das düstere Beispiel von Gamergate, der Belästigungskampagne von 2014, die die Trump-Kampagne und die verführerischen Taktiken der Alt-Right vorwegnahm. Aber Spieler waren auch frühe Vertreter der Fähigkeit des Internets, Menschen mit unseren Newsgroups und Online-Lobbys zu verbinden und zu stärken. Lange bevor sie dasselbe auf Instagram taten, schufen und kuratierten Menschen in Videospielwelten neue Selbst und Freundschaft, also ein neues Selbst und Freundeskreise. Ich sage das alles, um die Vorstellung zu stärken, dass Spiele wichtig sind. Sie sind kein schuldiges Vergnügen, kein Guilty Pleasure, keine sinnlose Zeitverschwendung. Wie alle Kunst und Kultur haben sie Macht. Spiele verbinden und unterhalten und bewirken manchmal Veränderungen. Veränderungen? Was für Veränderungen bewirken denn Spiele? Ich habe Super Mario durchgespielt. Man träumt anders, ja genau. Ich habe von Lara Croft geträumt, glaube ich. Okay. Da könnte man dann fragen, ob Träume wirklich das Leben sind. Aber gut. Guter Punkt. Ja, so wie das verändert wird. Ne? Ja, also Spiele sind okay, wenn sie nicht die Spiele sind, die es im Moment gibt, sondern die Spiele, die ich gerne spiele. Großartig. So, diesen Journalismus braucht die Welt und vor allem die Gamer brauchen den unbedingt. Fehlt ja nur noch, dass sie wieder an Dungeons and Dragons rumgeschraubt haben. Das würde mir jetzt noch irgendwie fehlen. Ich fühle mich so empowered, wenn die uns nachsagen, wir hätten da die Alt-Right gegründet oder so. Ich fühle mich so machtvoll, weißt du. Oh, guck mal, Dungeons and Dragons. Oh. Ja, weiter geht's. Es gibt eine neue Ausgabe von einem Buch, Volo's Guide to Monsters. Auch wer lange schon dabei ist, weiß, dass es das auch schon seit Ewigkeiten neue Ausgaben von den Volo's Books gibt. Und da ist jetzt geändert worden, zum Beispiel an einem unserer Lieblingsmonster, dem Betrachter, dem Beholder. Der Beholder ist eine zutiefst böse Kreatur immer gewesen. Und der guckt doch so lieb. Und der für, also ich lese mal vor, was gestrichen worden ist. Der Beholder fürchtet ständig um seine Sicherheit, ist misstrauisch gegenüber Kreaturen, die nicht zu seinen Schergen gehören, und die geht aggressiv mit wahrgenommenen Bedrohungen um. Er kann auf Kreaturen, die sich vor ihm demütigen und als minderwertig präsentieren, positiv reagieren, aber wird auch leicht provoziert, Kreaturen anzugreifen, die mit ihren Leistungen prahlen oder behaupten, mächtig zu sein. Solche Kreaturen werden als Bedrohung oder Dummkopf angesehen und gnadenlos behandelt. Jeder Beholder hält sich für den Inbegriff seiner Rasse. Alle anderen seiner Rasse sind ihm unterlegen und er betrachtet sie höchstens als Rivalen und so weiter und so fort. Also alles, was dieses Monster eigentlich ausmacht, verschwindet jetzt zugunsten von so einer grauen Masse, wo man nicht mehr weiß, was gut und böse ist. Bei den Riesen wurden Absätze über Sklavenhaltung entfernt und dass die auch Leute verkauft haben praktisch an Sklavenhändler, die sie eingesammelt haben. Bei den Gnollen, das sind so humanoide Hyänen-Monster-Menschen, die bisher immer als von einem dämonologischen Kult angetrieben dargestellt wurden. Dieser dämonologische Kult ist verschwunden und die sind auch nicht mehr böse. Es kann auch gute von ihnen geben und so weiter und so fort. So geht das in einer Tour. Es gibt einen langen Absatz darüber, dass Orks durch zivilisiertere Kreaturen, praktisch durch Menschen oder Elfen halt missbraucht werden und leicht unter deren Knute gezwungen werden. Also wir sind hier wieder an dem Punkt, wo Orks und die amerikanische Sklaverei irgendwie. Und über die Yuan-Ti haben wir ja letztens schon gesprochen, irgendwann in einem Stream, die unterirdischen Froschkrötenmenschen. Warte, apropos hier diese Orks und Rassismus und alles hier, Amerika, ne? Elfen würden sich da doch viel eher dafür eignen, ja, diese Überlegenheit ihrer eigenen Spezies so hochzustellen, weißt du, und so rassistisch zu sein gegenüber allen anderen Rassen, weißt du? So Mensch und Ork, der Vergleich hinkt. Wenn dann irgendwie, keine Ahnung, Elf und alle anderen, aber dann kannst du halt nicht Orks haben als die andershäutig Aussehenden. Das ist halt, das ist gammelig, Alter. Ja, das aber ist es ist auch dumm. So dumm, diese ganze... Wer vergleicht denn bitte einen Schwarzen mit einem Ork und wer denkt dann wirklich, oh mein Gott, das ist so rassistisch, Mann. Das sind Rassisten, die sowas denken. Es tut mir leid. Ja, es sind deren Köpfe brüten so ein Scheiß aus. Also, ja. Ich habe Berührung mit Tolkien seit über 35 Jahren und habe nie als Kind daran gedacht, dass Orks Schwarze sein könnten oder so. Also vor allem wäre es ja dann so, dass dann müsste ja dann erst recht, wenn wir da jetzt sagen, das hat eine Parallele zur Realität, müsste man sagen, ja, die Orks, die töten am meisten andere Orks. So, und das ist eher das Problem hier so. Aber nee, darüber sind wir nicht bereit zu reden, Alter. Wenn ein Ork einen Ork auf der Straße umbringt, ja, dann schweigen die Medien, ja. Kulturkampf. Ja, hier haben wir den Herrn Krischke vom Cicero und der schreibt genau mein Parlamentshumor. Ein AfD-Politiker und Ex-Polizist wird nicht zum Vorsitzenden des Innenausschusses gewählt, weil er bei Teilen seiner Partei Zweifel an der Verfassungstreue gibt. Daher übernimmt erstmal Petra Pau von den Linken. Genau. Das ist ja viel besser. Ich noch da war, ne? Und da haben sie sich ja alle für gefeiert, ne? Dass man die AfD da verhindert hat, aber dann Petra Pau. Und da merkst du halt mal das Geschichtsverständnis von den normalen Durchschnittsdeutschen, sogenannten Antifaschisten. Rassismus. Dann gab es hier diesen Herrn Seitz von der AfD. Der hat sich einen Ordnungsruf eingefangen für dieses Facebook-Posting hier, wo er diesen Herrn hier. Das war so ein Tagesordnungspunkt, da ging es um Religion und dass irgendwie die Koalition jetzt nicht diesen religionsbeauftragten Berichterstatter irgendwie einsetzen wollte, aber doch irgendwie, oder weiß ich nicht, habe ich nicht ganz verstanden, aber auf jeden Fall hat dieser Herr ja seine erste Rede gehalten im Bundestag und der Mann von der AfD hat dazu geschrieben, zu diesem Bild auch als selbst erklärter, in Anführungsstrichen, schwuler Katholik, weil so hat der Herr von den Grünen sich genannt, muss man nicht in einem solchen Anzug ans Rednerpult treten, dann der Name von dem Herrn, von welcher Partei der wohl kommt, war die Frage. Und dafür hat er einen Ordnungsruf kassiert. Und ja, ich meine, das kann man sich auch denken, einfach mal so ein Kram. Das muss man nicht die Leute darauf hinweisen. Diese Hochwasserhose hier von dem Herrn. Aber dieser Ordnungsruf war irgendwie die Dame, die Bundestagspräsidentin, hat irgendwie gemeint, ja, was sie da gesagt haben auf Facebook, das will ich hier lieber nicht wiederholen. Aber ja, und da bleibt aber den Leuten irgendwie hängen, so nach dem Motto, ja, der hat die jetzt ganz schlimm beleidigt oder so. Aber das ist jetzt hier auch nicht draus zu lesen, ne? Also, ja klar, das ist absoluter Mumpitz, sich mit so einem Krempel zu beschäftigen und da noch ein Bild von dem zu machen, das hier reinzuposten oder so, aber ich fand das halt nur bemerkenswert auf Basis von diesem, ja, das kann ich jetzt hier aber nicht wiederholen oder will ich nicht wiederholen, was sie da geschrieben haben, weil also ne, ich glaube, das will man vor allen Dingen nicht wiederholen, ja, weil es halt ein bisschen Bullshit ist, aber es ist jetzt nicht, es ist halt auch nicht irgendwie Hass und Hetze oder so, aber natürlich die Leute denken sich das natürlich wieder so, ne? Weil ich bin halt auch zuerst los und hab dann geguckt, so, ja, was hat der denn jetzt geschrieben über den irgendwie an schlimmen Dingen? Wollte ich dann direkt mir angucken. Ich habe jetzt irgendwie erwartet, keine Ahnung wie was oder so. Aber das ist ja echt ein bisschen dünn hier. Also meinetwegen gibt ihn diesen Ordnungsruf, aber dann sagt man einfach, ja, ich gebe in Ordnungsruf, weil sie irgendwie in der Sitzung, in der laufenden Sitzung irgendwelche Bilder posten und sich hier über das Äußere von irgendwelchen Kollegen hier irgendwie aufregen. Ja, das reicht. Ja. Das wäre doch okay gewesen. Aber mit dieser Formulierung, ich will das nicht wiederholen, hat man das so ein bisschen jetzt den Eindruck erweckt, dass es halt irgendwie beleidigend oder ja, was weiß ich nicht, was war. Ne? Also, Streisand-Effekt, ne? So, darüber reden wir jetzt nicht mehr. Wir machen weiter. Sowas will ich hier nicht wiederholen jetzt. Ja, nächstes Mal putzen wir uns die bösen Wörter aus dem Mund raus. Nicht reproduzieren, ne? Bitte, ja. Das ist ja genau das Ding. So, dieses Nicht-Reproduzieren, weißt du? So, was soll man da bitte reproduzieren? Der Typ hat einfach eine Hose angehabt und sieht halt komisch aus. Okay, wow. Haha. Tolles Argument. Zerstört, argumentativ. Ja. Hey, jetzt mein rechter Platz ist frei. Ja, und apropos bescheuerte Maßstäbe, die Frau Brandmann, über die ich ja anfangs mal positiv mich geäußert habe, was ich alles zurücknehmen will, ist eine neue Gestaffel von den Julis. Und die hat jetzt hier geschrieben, eine Partei, die Hans-Georg Maaßen als Kandidat für den Bundestag aufstellt, hat ihren Platz in der Mitte des Parlaments für lange Zeit verwirkt. Hashtag Sitzordnung. Kommen wir auch gleich noch zu der Sitzordnung, aber auf jeden Fall hat hier der Herr Reitz, das ist ja so ein Aussteiger aus der rechtsextremen Szene, hier dann geschrieben und eine FDP-Politikerin, die Kontaktschuld, Generalverdacht und Sippenhaft propagiert, hat zum einen aus der Geschichte nichts gelernt und zum anderen ihre eigene Glaubwürdigkeit als Vertreterin des Liberalismus ebenfalls auf lange Zeit verwirkt. Just my two cents. Und das hat hier leider nur 2 Likes, einer davon ist von mir, weil also Treffer ins Schwarze, würde ich dazu sagen. Von dem Herrn Reitz. Ich finde es so unglaublich. Ich meine, klar, wir, die Frau Brandmann, man muss hier vielleicht zugute halten, dass sie ihre Ansicht über Herrn Maaßen nur aus irgendwelchen Einschätzungen vom Chef des Landesverfassungsschutzes in Thüringen oder so, über den ich ja letzte Woche ja ausgiebig berichtet habe, dass sie es da ja halt hat. Und deswegen irgendwie meint der Mann, wäre irgendwie rechts, aber es tut mir leid, beim besten Willen. Diese ganzen Sachen, wo sie sich darüber aufgeregt haben, die ich mir dann daraufhin angeguckt habe mit dem Herrn Maaßen, bin ich nicht zu dem Schluss gekommen, dass da irgendwas nicht demokratisch oder irgendwie rechtsextrem irgendwie wäre an dem. Es ist ja sogar so, dass die Leute ja schon anzweifeln, dass er überhaupt so, oder er selber ja auch nicht sagt, dass er jetzt überhaupt ein schlimmer Konservativer wäre. Also jetzt im Sinne von wirklich jetzt hartmäßig irgendwie alles muss wieder zurückgedreht werden oder so, oder wir müssen in der Vergangenheit leben oder keine Ahnung wie was. Das ist ja wirklich nicht der Fall bei dem, sondern es war ja sogar so, dass sie ja alle irgendwie meinten, hier der Bosbach und so, dass es ihm damals gar nicht aufgefallen ist, dass der Maaßen überhaupt in der CDU war, als er da im SPD-geführten Innenministerium da hier unser Migrationsrecht mit ausgearbeitet hat, mit dem SPD-Innenminister. Und also, tut mir leid, beim besten Willen, der Maaßen ist kein Rechtsextremer. Das ist er nicht. Nach keiner Leseart. Nur, das hat ja schon fast geheimdienstliche Züge halt angenommen, wieder über den geredet wurde. Das ist viel mit Desinformation und solchen Sachen und weglassen und absichtlich Dinge falsch verstehen. Mhm. Und das hat er mit dem Maaßen gemacht, ja. Und da bist du drauf reingefallen, Frau Brandmann, weil du natürlich selber auch die Sachen nicht angucken kannst, geht ja nicht, weil haben die schlauen Leute ja aus den Medien von ZDF und so hier, Frau Diekmann und die ganzen Leute, die haben das ja schon dir gesagt, dass der ein ganz schlimmer Finger ist. Und, ja, und was anderes kannst du natürlich dann da auch nicht draus lesen. Ne? Und diese Geschichte mit der Sitzordnung, also das war auch, ja, also die die FDP hat ja jetzt hier diesen Talking Point, wie von wegen, wir sind ja die Mitte und deswegen gehören wir in die Mitte des Parlaments und Mitte, Mitte, Mitte und bitte, bitte, bitte, gebe ich in die Mitte, weil jetzt müssen wir ja neben der AfD sitzen und das haben sie ja letzte Legislaturperiode ja schon schlimm gefunden und jetzt geht's ja erst recht nicht mehr. Und jetzt kann man schon die FDP schon nach links rückt. Wegen, die CDU muss ja jetzt auch weiter nach rechts, weil die sind ja halt auch schlimme Finger, hören wir jetzt ja hier, und die sagen ja auch so Sachen wie, die Ampel wäre eine Linkskoalition, und wer sowas sagt, dass man mit dieser SPD, mit den Sozialisten, die Sozialismus wollen und den Grünen, die eine offen linksextreme Jugendorganisation haben, wenn man da sagt, das wäre irgendwas mit links, da muss man natürlich rechts sein, das geht ja nicht anders. Kann nicht sein, dass man ein Liberal ist, weil liberal ist ja zu sagen, hier dieses Telegramm und so, und das ist ja ganz schlimm, oder wir brauchen eine Impfpflicht oder so. Das ist ja liberal, weil liberal heißt ja heutzutage, nach Leseart von diesen Leuten, man ist unglaublich schlau und kann allen Leuten vorschreiben, wie sie ihr Leben leben sollten, weil man so schlau ist. Das ist ja deren Definition von liberal. Ja. Und ja, also. Ja. Ja, es sind ja diese ganzen Methoden, also den anderen in Stumm zu kriegen mit der Sippenhaft und Generalverdacht, das stimmt ja, und die anderen Sachen, wie du auch genannt hast, das haben die Leute irgendwie offensichtlich nicht mehr so richtig verinnerlicht, diese Methoden, diese ne, How-To und so. Also ich finde das ja auch blöd, aber oder sagen wir mal, ich finde es ja auch nicht so kompliziert, sich jetzt das mit der Kontaktschuld oder so zu merken, dass man es irgendwie nicht tun sollte oder nicht die Leute irgendwie in einen Topf schmeißen, wo sie nicht zusammen reingehören oder so, eben die Sippenhaft so zu. Ja, wobei die ja hier mit Kontaktschuld noch nicht mal meinen, dass gegen den Maaßen Kontaktschuld benutzt wird, sondern dass mit dem Maaßen Kontaktschuld benutzt wird. Also so nach der Mitte der Maaßen. Ja, aber es sind dann einfach diese Methoden, ne? Es sind so diese Dritte Reich-Methoden irgendwie. Weiß nicht. Finde ich ganz komisch, dass man das nicht wiedererkennt, nur weil es jetzt irgendwie andere Leute sind und so. Habe ich so den Eindruck. Naja, es sind die Weimar-Methoden vom Antifaschismus. Ne? Also die haben ja noch das Logo und die Einstellung und alles. Da ist das ja angefangen. Und damals haben sie sich auch mit den Sozialdemokraten geprügelt und so und nicht mit den Faschisten. Und das machen sie halt heute auch wieder. Ja, da hatten wir auch den kleinen Clash zwischen Herrn Porschert von der Welt und Hartmut Danisch. Ja. Weil nämlich der Porschert. Herr Porschert hatte einen Artikel geschrieben darüber, warum das total fies und gemein und gar nicht geht, irgendwie die Frau Lang, Ricarda Lang von den Grünen auf ihre Gewichtsprobleme anzusprechen und das in irgendeiner Art und Weise zu thematisieren. Und der Danisch hat dann hier einen Artikel geschrieben, warum das halt aus seiner Sicht unrichtig ist. Unterschrieben mit das Geschwätz des Ulf Borschardt zum Fett der Ricarda Lang. Natürlich ein bisschen reißerisch, aber im Endeffekt, ja, ist halt so sein Stil so ein bisschen. Aber ich sag mal so, im Endeffekt, was halt bei rauskommt, ist, Grünen sind halt eine Partei, die wollen Dinge, die schicken sich vor allen Dingen an, halt die ganze Gesellschaft umzustrukturieren, und das sind ja auch Sachen, die Frau Lang im Mund führt. Und ja, ich halte das unter diesem Gesichtspunkt halt schon für relevant, dann zu sagen, das ist ja eine Dame, die mit sich selber noch nicht mal richtig klarkommt. Mit ja, ihrer eigenen Politiker Gesundheit. Haben es auch immer gekriegt, das ist ja dann und dann auch immer das umdreht und sagt, die Gesellschaft, das ist so. die Gesellschaft ist das Problem. Ich bin ja überhaupt gar nicht das Problem, sondern die Gesellschaft ist ja das Problem. Mein Fett ist gut, und die Gesellschaft ist schlecht. Und da muss man, das muss man halt thematisieren, weil das ist wichtig. Das ist dann auf jeden Fall wichtig in diesem Zusammenhang. Ja. Und ich will das ja auch gar nicht jetzt hier jedes Wort und jeden Absatz irgendwie von dem unterschreiben, was der Danische hier macht. Das sind halt diese ganzen Zusammenstellungen. Aber im Endeffekt kann man das aus meiner Sicht schon ja, thematisieren auf jeden Fall. Und das steht dann halt für sich und so. Und was dann halt der Porsche daraus macht, ist, wie war das hier? Das ganze intellektuelle, stilistische, kulturelle, menschliche Elend der neuen Rechten in einem Text komprimiert, Doppelpunkt, vorbildlich, lieber Hartmut. Neue Rechte. Genau, deswegen bekommt er auch keinen Presseausweis. Ne? Ich meine, ist auch kein irrelevantes Thema, wer einen Presseausweis bekommen kann und wer nicht. Ne? In Danisch wird das jetzt zum Beispiel verweigert. Das ist schon erstaunlich eigentlich. Ja, ja. Ja, hier gab es nochmal in Leipzig, was glaube ich genau, einen Angriff von, ja, angeblich auch mehr als 11 Leuten, die auf eine Moschee, und 11 Leute haben sie dann festgenommen. Und die Polizei rechnet die eigentlich dem linken Mob sozusagen zu. Und das wäre ein bisschen ungewöhnlich, wenn die jetzt ausgerechnet auf eine Moschee gehen. Die Motivation dahinter, sagen sie noch nichts zu, ist es vielleicht irgendwie noch nicht geklärt oder so. Bin ich gespannt, fällt mir so spontan auch nichts zu ein, ehrlich gesagt. Aber ungewöhnlich ist es allemal, ne? Dass dann die Linken jetzt auf die Moscheen losgehen. Ich meine, vielleicht der islamistische Terror wird ja teilweise auch als Rechtsterror gewertet. Vielleicht hat es damit zu tun, weiß ich nicht. Naja, ich vermute eigentlich, was viele andere Leute auch vermutet haben, dass das so ein Kurden-Ding ist, ne? Ach so. Also bei den Kurden sind ja auch irgendwelche kommunistischen Parteien. PKK oder was, ja. Ja, und dass die sich da irgendwie mit verfeindeten oder irgendeinem anderen Lager da irgendwie duelliert haben. Okay, aber das ist so die Theorie Dönermord, ne? Nee, untereinander werden die Probleme haben. Das ist ja nicht eigentlich untereinander im Endeffekt. Sie sind ja sich auch spinnefeind. Ja, ja. Vielleicht wurden ja auch mehrere Hufeisen am Tatort gefunden. Ja. Ja. Kommen wir zur EU. Ja, hier ein Artikel aus der New York Times, der die ganze Sache mit der gebürtigen Kritik behandelt. Deswegen habe ich den mal hier als Quelle genommen. Im Endeffekt geht es darum, dass wir ja die Schengen-Zone in Europa haben. Das ist die Freizügigkeit, die Personenfreizügigkeit und die Güterfreizügigkeit, die Warenlieferfreiheit. Und im Endeffekt ist das ja eingeschränkt seit 2 Jahren, unter anderem wegen der Corona-Angelegenheit, aber andere Länder haben auch wegen der Flüchtlingskrise immer wieder Grenzkontrollen eingeführt, und Frankreich hat ja den nationalen Notstand wegen der Terrorgesetzgebung ausgelöst gehabt und immer wieder verlängert. Und rein theoretisch ist es in dem Schengen-Abkommen so geregelt, dass man für unvorhersehbare Krisensituationen 30 Tage lang die Grenzkontrollen einführen kann. Maximal verlängert bis 90 Tage. Und dann soll es wieder aufgehoben werden. Das wurde jetzt im Rahmen der ganzen Corona-Angelegenheit bis auf 2 Jahre verlängert. Und jetzt gibt es im Endeffekt Gesetzgebungsbestrebungen und Sachen, die schon ausgefertigt sind, dass es dahingehend geändert wird, dass man im Endeffekt jetzt nicht nur wegen unvorhersehbaren Ereignissen, sondern auch wegen vorhersehbaren Ereignissen für einen unbestimmten Zeitraum die Sachen, die Grenzen schließen kann. Genau. Derzeit gibt es halt wegen Pandemie, Terrorgesetzgebung und Flüchtlingskrisen halt die Sonderparagraphen, und es soll ein ein zusätzliches Instrument eingeführt werden, das quasi das Verhalten von Nicht-Schengen-Ländern mit Einfluss hat. Ich suche jetzt gerade das Zitat im Endeffekt. Ja, also wenn zum Beispiel die Türkei oder Weißrussland Flüchtlinge nach Europa entsenden und da politisch mit Druck ausüben wollen, dass das quasi auch ein weiteres Kriterium wäre, dass man sagen kann, wir führen deswegen Grenzschließungen durch und schränken halt die Waren- und Personenfreiheit ein. Und ja, das ist halt ein komplett unterschiedlicher Rahmen dieser ganzen Schengen-Gesetzgebung. Und da fragt man sich ehrlich gesagt, was bringt es im Endeffekt noch? Ja, wenn jedes Mitgliedsland aufgrund von jeder vorhersehbaren und unvorhersehbaren Angelegenheit nach eigenem Ermessen Grenzkontrollen einführen darf, dann ist das Schengen-Abkommen das Papier de facto nicht mehr wert, auf dem es gedruckt ist. Und das heißt im Endeffekt, wer diese Legislatur durchkommen wird, dann ist Schengen quasi wirklich tot. Ja, dann kann Corona-Schengen getötet. Für die Bürger, ne? Also, dass der Bürger frei reisen kann oder so, ein sehr großes Versprechen sozusagen. Wenn das weg ist, dann können sie die EU zumachen, meinetwegen. Ja, und darum geht's. Ist schön. Was auch schön ist, ist das Einfallsreichtum, was manche Gesundheitspolitiker zeigen, und zwar in Neuseeland, haben die sich etwas ganz Besonderes ausgedacht. Da gibt es bis jetzt ein Gesetz, dass Rauchen ab 18 erlaubt ist. Und die wollen bekämpfen, dass Jugendliche Zigaretten rauchen. Und deswegen wird im Endeffekt das Rauchen jetzt ab 14 legalisiert, aber mit einem kleinen, nicht Gender-Sternchen, sondern Sternchen. Also erstmal wird das Alter auf 4 Jahre reduziert, was irgendwie auf den ersten Blick kontraproduktiv wirkt, wenn man verhindern will, dass Jugendliche rauchen und auch Erwachsene rauchen. Aber das Sternchen ist, jedes Jahr steigt das Alter quasi um ein Jahr. Und das heißt, in 10 Jahren darf halt keiner, der unter 24 ist, rauchen. Und in 20 Jahren darf keiner, der unter 34 ist, rauchen. Und mit dieser Gesetzgebung wollen die quasi über die nächsten 50 bis 60 Jahre quasi das Rauchen in Neuseeland ausrotten. Sehr gut. Interessanter Plan, muss ich doch mal sagen, oder? Es ist richtig klasse, weil da halt auch über Generationen das funktioniert und Zigaretten sind eh Schmutz und das den Leuten rauszubringen, ist schon richtig gut, ja. Wir messen da auch aus. Ich finde den Weg nur sehr kompliziert, der da gewählt wurde. Vor allem, dass man erstmal das Alter senkt. Also, bitte sehr, ne? Ja, das Alter ist das ein Zugeständnis für die Industrie, die Zigarettenindustrie gewesen? Bin mir nicht sicher. Das Alter zu senken ist halt richtig seltsam so. Man hätte auch irgendwie mit 18 anfangen schon können. So. Aber wenn man will ja die nächste Generation schon mitnehmen. Aber dieses Fosters dürfen die armen Kinder noch trinken, ne? Ja, wie war das? Das Kraut der Halblinge hatte das Gehirn vernebelt, Gandalf, oder? Ja, wie ist das denn damit? Dürfen die 14-Jährigen dann wenigstens einen Purjoint rauchen? Oder? Ja. Oder müssen die... Ach ja, und die Steuer auf Zigaretten wird gleichzeitig gesenkt. Also wir haben echt tolle Methoden da. Was ich letztens noch gesagt habe, warum haben wir eigentlich diese Segelschiffe nicht mehr? Und zack, hat der Price gleich was Passendes mitgemacht. Das ist nicht mal von mir. Aber hätte ich jetzt gedacht, das ist so ein klassischer Price. Ja, Keiz. Das sollte man meinen, aber das ist ein Fake Price. Das ist ein Sonderprice. Ja, das ist tatsächlich von mir. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht so, ja okay, wenn der Wind jetzt mal in die Richtung dreht oder was, dann ist der Feierabend oder wie. Super stecken geblieben. Also hier ist irgendwie die Idee, dass man die Containerschiffe mit großen Kiteschirmen über die Weltmeere buxiert. Und das soll jetzt wohl ausprobiert werden, aber ich kann es mir wirklich beim besten Willen überhaupt nicht vorstellen. Und am Ende fahren die alle mit den Dingern rum und dann stellt irgendwer fest, dass dadurch die Windverteilung auf der Erde sich geändert hat und wir alle sterben werden. Wahrscheinlich, das, ja. Ich glaube eher, dass ab und zu mal so ganz kleine Flauten reichen, damit das ganze Ding in dem Wasser landet. Ja, das ist eben nervig, ne? Naja, gut, ja. Du wirst da schon, darüber werden die schon nachdenken. Die machen das ja, also ist es nicht Solar. Vielleicht ist das von Elon, wer weiß. Ne? Vielleicht ist er das nächste Ding von Elon. Ja, einfach ein paar Raketen an das Windsegel dran, dann funktioniert das Ganze. Ja, genau. Oder wir bauen einfach. Das ist sowieso eine rein rechnerische Sache. Also ich kann mir das richtig gut vorstellen, weil der Trend ist ja, wir müssen irgendwas machen, wo wir dann eine Zahl aufs Papier werfen können. Dadurch sparen wir so und so viel CO2-Äquivalente und dann kriegen wir Fördergelder. Ich meine, das ist also, das hundertprozentig funktionieren. Das ist ja ein konventionelles Schiff, das heißt, es hat einen Motor. Also es könnte über eine Winde irgendwie, über was Kompliziertes, könnte der Schirm eingezogen werden jederzeit, wenn der Wind nicht weht oder irgendwas. Und dann fährt wenn der einfach auf dem Papier steht, der Motor muss so und so viel weniger Kraftstoff verbrauchen, weil so und so viele Newtonmeter vom Segel gezogen werden, auch wenn es nur 2% der gesamten Vortriebsenergie ist. Aber dann soll die Schiffe über das ganze große Meer ziehen, nicht nur irgendwie durch den Hafen oder durch den Kanal, ne? Das ist ja schon das Meer. Die stehen dann alle auf Deck mit den Dingern und yay! Und ja, aber es ist kein eigener Antrieb. Ihre Drachen, lassen die Drachen steigen und das kriegen die dann auch noch bezahlt. Ja, aber was meine Idee ja war, die könnte einfach, wenn Flaute ist, einen großen Ventilator aufstellen, das dann weiter pustet. Ja, genau. Ja, Moment mal, wir haben noch diese Offshore-Windparks. Und wenn dann Flaute ist, wird einfach Strom reingeleitet, dann drehen sie sich in die andere Richtung und pusten die Schiffe. Es gibt Windturbinen, die irgendwie Fahrtwind benutzen, um Energie zu entzeugen. Das gibt es tatsächlich auf Schiffen. Ich wollte ja immer in allen Fallrohren in den Häusern so kleine Turbinen einbauen. Weißt du, jedes Mal, wenn jemand abzieht oder das Spülwasser rauslässt, viel Wasser rum. Das ist ein Trend. Ich weiß nicht, das hatte ich auch mal recherchiert. Das ist ein Trend, aber das dauert noch 10 Jahre, bis das Industrie. Ich hatte die Idee schon vor 20 Jahren. In einem Bürohaus oder so, ja, da vielleicht, ne, wenn viele Leute da sind und sowas. Eine private Toilette. Ja, aber jeder kann doch seinen Teil. Annalena hat gesagt, jeder kann seinen Teil beitragen, Mammon. Ich glaube, da verliert die Batterie von alleine mehr Energie, als du da mit deiner AA reinmachen kannst. Das ist tatsächlich eine sehr gute Idee und es ist praktikabel. Das Problem ist halt nur, das marktreif zu machen. Heißt Massenproduktion, Industrie, das dauert einfach ein paar Jahrzehnte. Aber so ein Segel können sie machen. Das Segel, das geht ganz schnell. Da fließt das Fördergeld viel schneller. Ist das nicht rechnen, kann man so immer könnte noch man dann nicht Solarzellen machen? Auf das Segel machen und dann fährt das Schiff in so einem Vakuum, in so einem Rohr? Ich frage mich jetzt nur gerade, wie die Idee dahinter bei Elon heißt. Irgendwie Elons Power-Shit oder so. Ich habe auch direkt eine Idee. Man könnte das CO2 und andere Abgase des Schiffes in so einen Ballon leiten und den Ballon könnte man irgendwie nutzen, um Dann, wenn der groß Schiff genug ist, hebt ihr das Schiff aus dem Wasser. Ich habe auch eine Idee. Wir könnten das CO2 atmen und die Pflanzen könnten es in Sauerstoff umwandeln. Die Crew muss aussteigen und schwimmen und schieben. So spart man auch noch mehr. Noch mehr. Man spart immer mehr. Schon eine neue Little Helps. In Österreich und Neusiedlersee, der war so flach, ne? 1,50. Da haben wir heute tiefer. Alle Probleme des Lebens gelöst. Würde ich sagen, oder? Der Neuseeland ist so flach wie die Witze von OPEX. Ich glaube, also, dass wir so eine Außenministerin immer noch haben. Entschuldigung, flach wie die Witze von OPEX, was nochmal? Ich sagte, der Neuseeländer See sei so flach wie deine Witze. Ja, verstehe. Das könnte passen. Verstehe. So flach wie die Witze von Herrn OPEX. Ja, flach wie die Erde. Ja, mach mal einen Herrenwitz. Der Mars. Ja, sehr gut. Das war das Weihnachtsständchen. Ah, ihr habt uns zu einer sehr seltsamen Zeit in unserem Leben kennengelernt. Schlaft nicht schlecht, Gendern. Ja. Will Gamergeld. Und der Wald hat euch lieb. Geht dahin, seid eins mit ihm. Gamerwald. #Gamerwald. Genau, warum sollen wir noch in den Wald gehen? Um Tannenbäume zu holen. Nein. Um Weihnachten zu feiern. Wissen wir denn überhaupt schon, was für ein Tag ist heute? Der Tag des... Ja, wissen wir schon, ja. Ja? Hast du mir nicht aufgepasst, ja? Gleich nach Ende des Streams zurückspulen und wieder von vorne beginnen. Wahlweise drei Stockhiebe auf die nackten Füße. Aber du musst durchschauen. Nein, ich werde das ausberichten. Macht's gut, Leute. Auf Wiedersehen. Ja. Kulturmarxismus. Ist knicklicht. Fördert, was der feiert, die zerschmettert, was ihr schadet. Red Safe Space und Grüße an den Stromer. Knicklicht, Miete pro Kopf. Tschüss, tschüss. Ach ja, Weihnachts-Sonderstream am 24. Ja, stimmt. Weihnachts-Sonderstream am 24. wie immer, ne? Warten aufs Capslock Christkind. Das sind ja nur noch 5 Tage.